Statuen verhüllt, die Wahrheit verschleiert. So fing das vor 5 Jahren mal an, meine Damen und Herren. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. 5 Jahre dieselbe Scheiße, 5 Jahre Affen, wie ihr sie kennt und lebt, 5 Jahre. 5 Jahre Kulturmarxismus verhindert. So. Ich war eher bei David Bowie, der gesungen hat, 5 years, that's all we got. Also Und 5 years, my brain hurts a lot. das heißt, denkt einfach mal drüber nach, wo ihr vor 5 Jahren wart. Vor 5 Jahren war ich 5 Jahre jünger. Das Wo möchten Sie in war's 5 Jahren halt. sein? Ja. Ich kann dir sogar genau sagen, wo ich vor 5 Jahren war. Auf diesem Stuhl hier. Sonntagabend, 18 Uhr, ja sicher. Hast du mitbekommen, dass da eine Pandemie draußen läuft? 5 Jahre überpünktlich. Das soll mal einer nachmachen. Ja. Vor allem heute. Wie gesagt, ich habe das eben schon im Chat gesagt, eigentlich wollten wir heute in Quattrophonie senden, aus gegebenem Anlass, aber das hat nicht funktioniert. Deswegen nur in Stereo, aber dafür pünktlich. Stereo Ja. 5.1. Surround. Was ist noch besser als ein Konzern, der bestimmt, was man sagen darf und was nicht und was eine Lüge ist und was Fake News ist und was nicht? Noch besser ist, wenn der Konzern das an seine User outsourced, wie Twitter das jetzt mit einem Modellprojekt in den USA machen will, nennt sich Birdwatch. Also die Community ist aufgerufen, die komischen Vögel auf Twitter zu beobachten oder so ähnlich stelle ich mir den Witz hinter dem Namen vor. Es ist also so eine Art Abstimmungssystem, wo dann Community-Mitglieder praktisch einen Tweet als glaubhaft oder die Information in einem Tweet als glaubhaft oder nicht glaubhaft, als Fake News oder irgendwas labeln können. Und wenn genug Teilnehmer etwas als Fake News labeln, wird es dann angezeigt momentan, also neben dem Original-Tweet. Momentan wird das nur auf so einer Spezialseite praktisch von diesem Birdwatch-Projekt angezeigt. Aber Twitter macht da auch keinen Hehl draus, dass das nach einer Zeit, auch wenn es erfolgreich ist, für Twitter ausgerollt wird. Das heißt, wenn du dann genug Freunde hast oder vielleicht einen ganzen Mob, so ein Quattro-Mob zum Beispiel, könnten dann alle gezielt zu Don Alfonso oder sonst wem gehen und sagen, nee, was du da sagst, ist falsch. Und wenn das genug Follower von Jasmin Juhnke machen, dann wird es halt dann neben dem Tweet von Don Alfonso angezeigt, dass eine signifikante Anzahl von Usern, übrigens behauptet Twitter, diese User wären divers und das würde alles mit rechten Dingen zugehen. Also das würde dann als zum Beispiel Fake News oder wir zweifeln den Wahrheitsgehalt dieses Tweets an oder sowas gelabelt. Für alle sichtbar. Was ich wissen will an der ganzen Sache ist, who birdwatches the birdwatchman? So, wie weit wollen wir das treiben? Wie soll das funktionieren? Wie ist das anders zu dem, was man schon vorher hatte? Ja, also die werden natürlich vom Diversity Council von Twitter beobachtet, ne? Und die geben die Regeln vor, ist ja klar. Das sind alles Profis. Ah, verstehe, verstehe. Und Na, es gut gibt zu ja. wissen. Es gibt ja nicht heute schon die Möglichkeit, zum Beispiel halt einen Retweet mit Kommentar zu versehen oder auf einen Tweet, auf einen Tweet zu antworten am Ende noch und zu sagen, nee, du, so ist das nicht. Guck doch mal bitte hier. Habe ich auch schon 100.000 Mal gemacht. Nee, Gamergater sind nicht rechts. Schau dir doch bitte mal die einzige empirische Erhebung zu dem Thema an. Die sagt genau das Gegenteil. Das Gegenteil von rechts, muss man auch dazu sagen, nicht das Gegenteil von dem, was du gesagt hast. Ja, das war mein Rant zu Birdwatch. Muss man einen Checkmark haben, um bei dieser Birdwatch-Redshirt-Gruppe dabei sein zu dürfen oder Ich Brownshirt? glaube nicht, nee. Aber Obex hatte ja schon recht damit, dass er gesagt hat, irgendwie der erste Satz ist schon komisch, dass dass Leute auf Twitter nach verlässlichen Informationen suchen, ist eigentlich nicht unbedingt schlau. Also ich muss sagen, wenn man da schon die Leute Sag mal. bespitzelt, dann braucht man auch ein Prestigesymbol, wie dieses Checkmark. Und ich empfehle, vielleicht nicht ein Symbol, sondern so ein paar Buchstaben, so ein goldenes IM. Oder eine Vogelschrotflinte. Zum Beispiel. Oder wir sagen einfach ACAB, All Communities Are the Best. Oder so ähnlich. Ja. Oh, krasser Blue. Und ich habe den Eindruck, dass der CDU-interne Wahlkampf um den Parteivorsitz stärker im Mittelpunkt stand bei dem einen oder anderen als die Frage der Impfstoffbeschaffung. Und das muss man doch in Deutschland noch sagen dürfen. Sie können in Deutschland eigentlich alles sagen. Man muss dann manchmal halt mit Konsequenzen rechnen. Das ist das Einzige, was der ein oder andere manchmal nicht ganz versteht. Da kommt das Damoklesschwert und fällt herab. Die Konsequenz. Man darf natürlich in der Deutschen Demokratischen Republik jederzeit sagen, was man will. Man muss halt mit den Konsequenzen zurechtkommen. An der Uni kommst du so nicht mehr, junger Mann. Also den Spruch könnte man von ihr auch vorspielen, wenn sie mal wieder darüber berichtet, dass sie Morddrohungen erhält. Also ich keine Ahnung. Ihr wisst ja dieses Lied, so die Gedanken sind frei, aber es gibt Konsequenzen und die muss man erwarten. So. Es gibt Konsequenzen. Ja. Korrigierfernsehen, ne? Erziehfernsehen irgendwie. So viele Leute in Deutschland mögen keine Mathematik und die sollen dann mit Konsequenzen rechnen können. Wie funktioniert das, Alter? Stimmt. Ich glaube, bei der Exponentialrechnung auch nicht. Ne? Also wie viele Konsequenzen entstehen, wenn ich das jetzt sage? Wie kann ich meine Worte so optimieren, dass ich weniger Konsequenzen habe? Ja, ich glaube, ich kenne da auch eine Textaufgabe zum Lernen mit Konsequenzen rechnen, nämlich wenn du 100 Podien hast und Leute, die falsche Dinge glauben und falsche Dinge wollen, kein Podium haben dürfen, wie viele Podien hast du dann? Oder eine andere Aufgabe habe ich neulich auch so mir ausgedacht, ist Anna ist schwarz und trans, wie viele Konsequenzen hat sie weniger als Paul, der weiß und männlich ist? So. Wenn du in einem Wald deine Meinungsfreiheit nutzt, wie viele Konsequenzen hat das dann? Nee, Dunja, das ist nicht so, wie ich das sehe und auch nicht so, wie die Verfassung das sieht. Dieses Gesicht macht mich stumm. Der Artikel handelt davon, dass sozusagen man mittlerweile auf Brüssel EU-Ebene versucht, das NetzDG nochmal irgendwie in umzusetzen. Also und in dem Artikel. Das läuft ja ganz kurz fragen darf über Verbraucherschutz oder so, oder? Ja, also irgendeinen fadenscheinigen Grund lassen sie sich schon einfallen. Ja, also das gute Freiheitsgesetz für die Einschränkung der Meinungsfreiheit oder so. Und in dem Artikel kam tatsächlich Benedikt Brechtken auch vor, der schon eigene Erfahrungen mit der fragwürdigen Sperre gemacht hat. Und er meinte, dass halt das Haram ist. Also das sehen wir ja auch ähnlich. Also Joachim Steinhöfel hat sich in dem Artikel auch zu Wort gemeldet. Also war tatsächlich ein sehr ausgeglichener Artikel um das Vorhaben um NetzDG. Zwar ist es jetzt auch auf Brüssel-Ebene erstmal nicht so mit Fahrt und Wind aufgenommen worden. Jedoch kann man sich sicher sein, dass es da halt eine kleine Clique gibt, die daran weiterarbeiten wird, dass es halt auf EU-Ebene dann doch irgendwann mal, wenn halt wieder Zeit und Rat und Attentat herrscht, das durchgesetzt wird. Also, ja. Unter dem Vorsitz von Dr. Axel Fotz. Ja, und wenn es mit der Zensur noch krasser wird, geht einfach auf der safespace.net, dann habt ihr da keine Zensur. Das hat auf jeden Fall was von dem Dorsey, finde ich. Der Dorsey von Twitter. Wenn der in so einem Interview ist und gefragt wird, was das soll mit der Löschung und so weiter, dann antwortet er einfach stur immer das Gleiche. Also ja, die Leute können in ihren Account gehen, das und so akzeptieren und dann kriegen sie ihr Konto auch wieder oder so. Also einfach ohne jede Diskursbereitschaft oder so. Ja. Einsichtsfähig, Willen auch. Ne? Wenn du so einen digitalen Gesslerhut aufhängen kannst, dann willst du halt auch, dass die Leute da den Kopf beugen. Ist so. Sonst hast du den ja umsonst da aufgehängt. Ja, und jetzt sich auch der, ich weiß nicht, was er jetzt bei Google macht, aber wenn man den Text liest, ist ziemlich deutlich, dass das ein Google-Mitarbeiter ist, der wohl vielleicht auch was zu sagen hat. Und der geht hier auf diese Löschung ein, beziehungsweise auf, was eben Regeln angeht und so weiter. Und redet da im Prinzip auch, wie soll man sagen, Regierungsmeinung, dass man eben bestimmte Wörter da verbieten müsste oder bestimmte Äußerungen. Gut, sind ja auch verboten. Aber auf jeden Fall wollen sie da eben weiter dran arbeiten. Haben, hat vor allem erzählt, dass sie in Irland nochmal ein neues Zentrum dazu eröffnen, wo sie dann zwar auch mehr Einblicke geben wollen, aber eben auch mehr machen wollen oder so. Ne? Also die sind da auf jeden Fall dabei. So ein Staat ist ja auch für so ist relativ so allgemein Regierung gehalten Kunde, und im Endeffekt sagt er halt, wir begrüßen das alles. So, ne? Wir begrüßen das, was irgendwie die Gesetzgebung macht, weil wir es auch nicht alleine entscheiden dürfen, wie sie hier schreiben. Und aber im Endeffekt, ja, es ist viel Kram mit ganz merkwürdigen Begrifflichkeiten da drin, wo man sich da halt immer wieder denkt, was soll das bedeuten? Und dann auch mit so Worten wie Zivilgesellschaft, ich meine, das ist ja so eines von diesen Dingen, was wir hier schon sehr oft gesehen haben. Dieses mit der Zivilgesellschaft ist ja meistens so ein Code für 2-3 aktivistische Organisationen, meistens mit einmal die Antonio-Stiftung dabei. Und wenn man das schon wieder liest, also das wird mit Sicherheit nicht irgendeine Vertretung von der konservativen Ecke sein oder irgendwie die Zivilgesellschaft in Form von einer Vereinigung für Redefreiheit im Internet oder irgendwas. Ne? Das wird wieder die übliche identitätspolitische, oh mein Gott, überall ist Hass gegen uns Gruppe sein, die dann da sagt, so, es ist nicht mehr hinnehmbar und wir können es nicht dulden und ihr müsst tun, wir leiden alle. Und Digital Services Act, das war das, was Ewe gerade meinte, so oder kurz DSA, aber nicht zu verwechseln mit Democratic Socialists of America, das ist eine andere DSA. Aber, naja, aber es geht schon in die gleiche Richtung. 8 Millionen Videos haben sie fast gelöscht, ne? Das, da ist er stolz drauf, das ist natürlich fragwürdig auf jeden Fall. Und so eine Firma wie Google oder YouTube, das ist für die sind Staaten eben Kunden, ne? Und wenn die Kunden mir was wollen, nämlich dass da dies und das Gesetz eingehalten wird, dann versuchen die das eben umzusetzen. Peng, ne? Ist ein Kunde so ungefähr. Ja, zusätzliche Klarheit und Harmonisierung. Klarheit, das ist natürlich immer schön, wenn man mit Kunden zusammenarbeitet. ob das jetzt vom DSA kommt, weiß ich nicht. Also es gibt ja auch schon die ersten Einschränkungen wegen Urheberrechtsgesetz europäisch, europaweit. Das ist vielleicht dem einen oder anderen schon aufgefallen, dass da in verschiedenen Chatprogrammen die Links, die verschickt werden, nicht mehr irgendwie angezeigt werden, also die Inhalte nicht mehr richtig angezeigt werden. Das ist schon die erste oder eine der Folgen, die vom neuen Urheberrechtsgesetz ausgeht, europäisch. Ja, was meint er da? Ja, aber die Regeln für die verschiedenen Dienste müssen konsistent angewendet werden, um vor illegalen Inhalten auf bestehenden und neuen Plattformen zu schützen, da extremistische Gruppen bereits von Mainstream-Seiten auf weniger moderierte Plattformen und sozialen Netzwerke in der Grauzone ausweichen. Da habe ich auch gestutzt und das ist natürlich auch so ein bisschen der Versuch, sich die Konkurrenz vom Land zu halten, ne? Sollte man vielleicht auch nicht vergessen dabei. Denke ich mir auch. Also es geht wahrscheinlich so ein bisschen in die Richtung, sagt immer, ja, wenn ihr schon eure Regularien macht, dann bitte nicht nur für die Großen, ne? Weil dann verlieren wir ja einfach nur an Einfluss. Und ja, extremistische Gruppen, ich meine, das klingt natürlich erstmal gut, aber bis einem dann wieder auffällt, was für Dinge, die dann im Endeffekt alles Mögliche als Extremismus dann hinterher wieder sehen wollen. Ne? Ja, extreme Meinungsäußerungen sind nicht direkt verboten. Ne? Klar, muss dann jeder mit den Konsequenzen leben, aber die werden ja zu Konsequenzen hier praktisch gedrängt oder gezwungen, ne? Durch den Staat. Ja, ich erinnere mich dann nur an so Sachen wie, dass sie halt den Majid Nawaz zum Beispiel, das war ja mal selber ein Islamist und der hat ja in England so eine Vereinigung dagegen gegründet, zu der Radikalisierung. Und der ist ja vom Southern Poverty Law Center damals auf so eine Extremistenliste gesetzt worden, von antimuslimischen Extremisten. Und noch nicht mal Ex-Moslem, ne? Also der ist ja immer noch gläubiger, aber halt eben nicht extrem unterwegs, ist halt ein liberaler Typ. Und der hat ja auch seinen Prozess da geführt und gewonnen. Ich glaube, irgendwie $2 Millionen oder so mussten die ihm dann bezahlen, wegen Verleumdung da in Amerika. Das ist sicher eine Ausnahme. Da werden sicher auch viele auf den Listen landen, die da eben vielleicht doch nicht drauf gehören oder wo es fragwürdig ist. Oder es ist eben auf jeden Fall ein Mittel, das man missbrauchen kann, ne? Würde ich sagen. Und ja, was dieser Artikel, wie gesagt, signalisiert hat, ist, wir spielen da mit, ne? Wir machen nach euren Regeln. Das habe ich. Ja, das ist das Ding mit der Debatte zwischen Wirtschaft, Zivilgesellschaft und den demokratischen Institutionen rund um den Globus. Ja, und genau. Auch den weniger demokratischen Institutionen rund um den Globus, wie irgendwelche Pakistans und Chinas und weiß ich nicht was, um Umgangsregeln zu arbeiten, das menschliche Miteinander stärken. Ja. Zugleich aber menschliche Schwächen und Fehler identifizieren und uns davor schützen. Ja, genau. Ja, wir brauchen Google, damit sie uns vor den menschlichen Schwächen und Fehlern schützen. Ja. Ja, das sind die Formulierungen. Ne? Wir bei Google wollen uns aktiv in diese Diskussion einbringen. Ja, es ist auch ein bisschen Marketing-Sprech halt, ne? Ja, ist total. Ein bisschen ist stark untertrieben. Also das ist komplette Firmenkommunikation eigentlich, was sie da machen. Ah gut, ich meine, er ist zuversichtlich, dass sie gemeinsam einen Weg aufzeigen können. Immerhin hat er angeblich hier einen brauchbaren Lösungsvorschlag in der Hosentasche. Keine Ahnung, so genau hat er den eben hier nicht erklärt, finde ich. Ne? Weitere Möglichkeiten zur Bereitstellung von Informationen der Zukunft, die so weiter nahe zugutekommt. Ja, ja. Sinnvolle Cancel Culture. Die sinnvolle Cancel Culture belehrt uns der Volksverpetzer in Form von einem Mitglied der Grünen, der diesen Beitrag hier geschrieben hat. Und ich habe jetzt leider keine Zeit gehabt, mir den nochmal komplett durchzulesen, weil er relativ lang ist. Ich bin da drauf woanders gestoßen, wo der Herr den beworben hat. Und da hatte ich halt auch gesehen, dass er Grünen-Mitglied ist. Und da hat er da irgendwas geschrieben von Falschinformationen und so, hier geht's auch direkt los mit Trump und dass das ja so gut wäre, dass man den da gelöscht hat angeblich, weil das auch dazu geführt hätte, dass jetzt die Desinformation, die Verbreitung von Desinformation massiv zurückgegangen wäre, woran auch immer man das jetzt festmachen kann. Aber das soll scheinbar der positive Effekt gewesen sein von dieser Sperrung von Trump. Ja, und klar, wenn man Märchen löscht, dann geht die Verbreitung von Märchen halt zurück. Ne? Und da habe ich direkt im Hinterkopf, tausend Dinge im Hinterkopf wieder, wo ich mir denke, so, ja, du bist bei den Grünen, so. Und dann kann ich dir gleich sagen, irgendwie eure Spukgeschichten da über irgendwelche Pay Gaps oder eure Sachen von 60 Geschlechtern oder hier eure Homöopathie, wo ja auch einige von euch dafür sind, dass es eine super Sache ist mit der Homöopathie, was einfach faktisch nicht funktionieren kann. Keine Wirkung, die über den Placebo-Effekt hinausgeht, haben kann. Da könnt ihr auch sagen, das wäre jetzt sinnvoll, wenn wir das jetzt alles canceln. Weil es gibt dann Leute, die treffen dann da falsche Entscheidungen. Und das gibt denen dann Schaden und deswegen müsste man das alles. Deswegen müsste man die grünen Accounts alle jetzt weglöschen, weil das würde ja, das sorgt dann dafür, dass wir weniger Desinformationen haben. Oder schon alleine irgendwelche Renate Künast, die sich da ewig drüber aufregen können, dass ihnen jemand böse Dinge geschrieben hat und dann irgendwie unser Strafrecht schief hängen oder so, was hier dazu führt, dass diese Gesellschaft eher nicht befriedet wird, sondern eher dann die Leute das Gefühl haben, dass es da ein Gefälle gibt, dass quasi der Staat nur dazu da ist, um sie zu gängeln und für irgendwelche Partikulargruppen irgendwie da zu sein oder solche Dinge. Ja, was aus meiner Sicht viel größeres Pulverfass ist, als irgendwie irgendwelcher Bullshit, irgendwelche Beleidigungen, die sowieso kein Mensch, der irgendwie eine hohe Meinung von jemandem hat, wird sich davon abbringen lassen, weil irgendwer diese Person als mit irgendwelchen Schimpfworten betitelt. Also es ist vollkommen ausgeschlossen. Und da irgendwie so einen Aufriss von zu machen, ist aus meiner Sicht auch eher schädlich. Aber das dürfen sie natürlich alles. Das dürfen sie alles machen. Sie dürfen sich drüber aufregen und so. Aber es hat aus meiner Sicht auch den Wert von Desinformationskampagnen, diese Dinge da so in den Mittelpunkt zu stellen und dann so zu tun, als wäre das irgendwie so dieses gesamtgesellschaftliche Problem, was wir jetzt angehen müssten, da nur immer basierend auf der Gruppenzugehörigkeit die Leute zu bewerten und so. Aber das sagt auch keiner. Und was ich auch noch mitgenommen habe aus diesem Ding, was ich ganz fantastisch fand, ich weiß gar nicht, ob das die Wortschöpfung von diesem Herrn hier ist. Auf jeden Fall wird hier von einer sogenannten Kontaktunschuld gesprochen. Also wir sind jetzt nicht mehr bei dieser Aufregung über eine Kontaktschuld, dass man ja quasi dann den Leuten sagt, so, ja, euer ganzes Argument basiert hier darauf, der kennt den kennt, der hiermit verbunden ist, der dazu mal was gesagt hat und so weiter und so fort. Drei Grade, ja, sechs Grade Kevin Bacon spielen, ne, was man ja so wunderbar machen kann, was ja auch immer gerne gemacht wird mit diesen ganzen Netzwerken. Das ist alles immer ein Netzwerk, alle hängen da immer mit drin. Ich meine, wir haben es ja auch schon in irgend so ein Buch von der Simone Raphael geschafft, weil Martin Sellner irgendwann mal Weltraumaffen gesagt hat in irgendeinem alten Video von ihm, ne? Und das wird dann sofort wieder so ein, ja, hier, das beweist es, und alle hängen miteinander unter einer Decke und haben dieselben Ziele. Ja, ich meine, der und jetzt haben sie schon, umgedreht auf, auf Kontaktunschuld. Mit anderen Worten, aus diesem Ding ist jetzt so ein Ding geworden, so nach dem Motto, ja, jetzt beweist du erstmal, dass du diese Kontaktunschuld hast, ne? Also, dass du jetzt hier irgendwie, du bist dann quasi derjenige, der uns beweisen muss, dass du mit irgendwelchen Leuten was zu tun hast, nicht bedeutet, dass du ein ganz schlimmer Finger bist. Unglaublich, ey. Und dann würde ich nämlich sofort hingehen und sagen, so, du bist von den Grünen, ihr habt eine grüne Jugend, eure grüne Jugend sagt unironisch, dass sie linksextrem sind, dass linksextrem das Allertollste ist, dass alle linksextrem sein sollen. Und dann kann man halt nur da ankommen, dass man sagen muss, die positive Seite von Cancel Culture wäre, wenn man die ganze, alles von den Grünen, sämtlichen Account dicht macht morgen, damit wir dann auch unser Linksextremismus-Problem hier irgendwie mal einen Deckel drauf kriegen oder so. Das könnte man aus diesem beschissenen Artikel hier auch auslesen. Volksverpetzer. Herzlichen Glückwunsch. So. Fertig, jetzt könnt ihr. Ja, also ich wollte nur kurz anmerken, bei Meinungsfreiheit geht es den Leuten ganz klar nach dem Leitprinzip von weniger ist mehr. Also weniger Meinungsfreiheit ist mehr wert, aus deren Perspektive her, weil sie dadurch ein Machtmonopol halt eben einfach stemmen können und halten können. Das ist echt also interessant. So, die Leute reden ja ständig davon, hier von wegen, ja, die Macht und die Elite und so, aber selbst wollen sie Macht haben und Elite sein und korrupt sein wie sonst was, damit sie keinerlei Verantwortung tragen müssen für das, was sie tun. Deswegen heißt es ja, beweist du erstmal deine Unschuld. Das ist im Endeffekt die Umkehrung der Schuldfrage ist dann im Endeffekt die Abweisung von sämtlicher Verantwortung dafür, dass sie dich zu Unrecht verurteilen. Und ja, dann, damit kommst du vielleicht im Zweifelsfall nicht durch. Ne? Was aber eben funktioniert, ist momentan, dass sie überall behaupten, sie würden den Hass rauslöschen und die fiesen Kommentare. Und da in Wirklichkeit aber gar nichts passiert, sondern einfach nur gezielt politisch gelöscht wird, ganz einfach. Ne? Ja, klar, ja. Und das ist dann, da wird es dann auch auffällig, finde ich. Ne? Ja, und du kannst auch nicht eine Gesellschaft zusammenhalten und zusammenbringen, besonders wenn du denkst, okay, wir sind so zerstritten, wie das die Leute halt so meinen, ne? Indem du Werkzeuge verwendest, die eindeutig, ganz klar auf Spaltung und Verwirrung ausgerichtet sind, wie zum Beispiel Zensur. Das ist das wohl potenteste Werkzeug, um Verwirrung zu stiften, um Leute halt zu gaslighten auf einer nationalen Ebene, wo Leute nicht mal mehr wissen, was sie jetzt sagen dürfen, wem sie es sagen dürfen, wem nicht, wer was weiß, wer nichts weiß, ob sie alles richtig verstehen. So, und natürlich spaltet das die Gesellschaft. Deswegen Zensur weg, Gesellschaft wächst zusammen. Ja. Also für diese Spaltung hätte ich gerne eine wissenschaftliche Quelle, sonst existiert das nicht. Also dass dieses Deplatforming im Endeffekt vielleicht einen positiven Effekt haben kann, das heißt doch nicht, dass es eben nicht verwerflich ist, sondern das bleibt verwerflich. Also ich weiß nicht, wenn negative Dinge irgendwie auch einen positiven Nebeneffekt haben, dann werden die dadurch nicht zu einem Mittel, das man benutzen kann, halt ganz einfach, ne? Finde ich nicht in Ordnung. Und Deplatforming, das ist vielleicht auch nochmal ein Hinweis, das habe ich ja letztens ein Video darüber gemacht, ich weiß nicht, ob das einer geschaut hat. Da habe ich ja darauf hingewiesen, dass es beim Cancel Culture immer auf den Dritten ankommt, eben auf denjenigen, der die Plattform hat. Ja? Und derjenige, der die Plattform hat, ja, das ist vielleicht auch ein Veranstalter oder so, kann man den einfach so drängen mit Gesetzen vielleicht, aber auch mit Gewalt, Androhungen und so weiter, dass sie dann das und das nicht mehr machen, so irgendwelche Künstler nicht mehr einladen und so weiter. Das ist doch der Punkt, der Dritte, der da im Prinzip eine Rolle spielt und hier als Spielball im Prinzip der Interessen dient. Und mitspielt oder nicht teilweise, ne? Ist ja unterschiedlich. Ist Cancel Culture jetzt eigentlich gefährlicher als Insel Culture? Das ist wahrscheinlich auch eine Frage der Sichtweise. Und haben Maler eine Pinsel Culture? Ja. Weiß ich nicht. braucht man Studien dazu, die staatlich finanziert sind. Bestandsdaten ausgeben. Bestandsdaten sind, glaube ich, einfach, wo man wohnt und so weiter. Ne? Die sollen jetzt ins Grundgesetz, dass man das irgendwie, dass die herausgegeben werden können für ja, jeden Pillepalle wahrscheinlich mal wieder. Und das wird hier vom Netzpolitik.org auseinandergenommen. Ich habe das endlich nur überflogen. Das habe ich nicht geschafft, den Artikel. Wenn du das vielleicht gelesen hast, Chris. Ja, ich habe es auch nur überflogen. Also es geht irgendwie darum, dass sie das ja schon dreimal, glaube ich, probiert haben oder zweimal. Ja, ich weiß nicht mehr genau, ob das jetzt das dritte Mal wäre und dass es bisher immer gescheitert ist, weil die Leute gesagt haben, dass hier und da irgendwelche Voraussetzungen geschaffen werden müssen, dass irgendwelche Sachen halt nicht jeder bekommt und so. Und ja, jetzt bezweifeln die halt eben hier auch, dass das dann irgendwie funktioniert dieses Mal, dass es nicht wieder kassiert wird. Und ja, die Netzpolitik.org-Leute sind ja auch diejenigen, die da immer häufig eingeladen werden als Experten für diese Dinge. Von daher werden sie es wahrscheinlich wissen, warum das so ist. Und dann haben wir ja hier noch das mit der Bürgeridentifikationsnummer. Ja, das ist doch ein Tabubruch, oder nicht? Da ging es doch eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg auch darum, dass man gesagt hat, sowas wie eine einheitliche Nummer wollen wir nicht mehr, das ist nur im KZ gegeben. Und ja, also ja, ich habe jetzt diesen Beitrag hier so verstanden. Ja, das fällt mir dabei immer spontan ein, ne? Dass es ja hier auch irgendwie darum geht, dass man mit dieser einen Nummer halt überall Zugriffe hat auf dieselben Daten und dass das halt eben das Problem an der Sache da ist. Also diese Nummer gibt es ja im Endeffekt schon, diese Steueridentifikationsnummer, und sie schreiben hier, die soll zu einer umfassenden Bürgernummer werden, die Behörden Zugriff auf Personendaten ermöglicht. Also dass man halt, wenn man jetzt zu einer Behörde geht, du musst dich ja normalerweise überall dann immer wieder neu da bei denen registrieren, und das sorgt natürlich auch dafür, dass du damit ja dann auch quasi deine Zustimmung zur Verarbeitung von den Sachen gibst. Und die wollen das quasi so weit umstellen, und dann mag ja auch sein, dass es diverse Leute gibt, die sich dann denken so, ja, ist doch dann einfacher so, und dann sage ich einfach nur, ich bin Person XY-3 und dann fragen die das einfach ab und fertig so, ne, aber ich habe mir überlegt, ob ich mir vielleicht die Nummer einfach auf den Arsch tätowiere und dann sage, ich weiß nicht, gucken sie nach. kann ich die Häftlingsnummer 65 doppel, wie war das? 52321? Nee. 756657? Also, solange ich die Nummer 69420 habe, ist alles gut. Ja, vielleicht machen die das einfach so wie in China. Da werden ja auch Höchstpreise bezahlt, um Nummern zugeteilt zu bekommen, die nicht die Nummer 4 enthalten. Und wenn sie eine 8 drin haben, wird das Doppelte bezahlt. 62555321, das war die Nummer, die ich meinte. Verdammt. Ja, kann man vielleicht auch in einen Strichcode umwandeln oder so. Dann wird die Antifa ja, was sie halt auch sagen, ist, dass damit halt so Sachen entfallen, wie dass man überall seine Geburtsurkunde und irgendeinen Kram hinschleppen muss, um irgendwas zu machen, weil die. Du wirst aber auch dann, bestimmte Dinge wirst du nie wieder los, ne? Natürlich. Also, nein, ich habe ja jetzt auch nur, das wird als Vorteil hier angepriesen und so. Aber da frage ich mich auch, wie oft musste ich in meinem Leben schon meine Geburtsurkunde irgendwo hinschleppen? Eher selten, aber gut. Man versucht halt alles, um es schmackhaft zu machen. Also ich hatte auch mal vor einer Weile gehört, dass sie irgendwie sich erlaubt hätten, die Bürgerdaten so irgendwie zu verkaufen oder den Melderegistern oder so, ich weiß nicht mehr genau. Ja, das haben sie vor ein paar Jahren, haben sie das ja mal während so einer Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft oder irgend so einem Spiel auf jeden Fall. Da haben sie das irgendwie mal entschieden. Ja, vielen Gewinnspiele oder so, ne? Nee, einfach damit halt die Leute nicht so richtig hingucken. Das schon eine Tradition in Deutschland, dass man, die Mehrwertsteuererhöhung haben sie auch mal während irgendeinem Fußballspiel so irgendwie da durchgepeitscht und lauter solche Dinge. Ne? Also ja, und das ist dieses Ding, dass halt irgendwelche Leute da ja die Sachen einkaufen können, quasi bei den Einwohnerstellen, und du musst halt widersprechen. Also die haben es so gemacht, dass du dem Ganzen explizit widersprechen musst. Also falls ihr da widersprechen wollt, dann müsst ihr widersprechen. Ja, also ich habe da tatsächlich auch widersprochen, aber das sagen die dir natürlich auch nicht. Da musst du explizit nachfragen. Ne? Also. Ja, aber ich war da damals auch für, also ich war damals noch bei der Piratenpartei, da hat man natürlich ein gewisses Bewusstsein dafür gehabt, weil was einem alle Leute erzählt haben, dass man da ja widersprechen soll. Aber ansonsten ist das nicht so wir wollen nicht verschweigen, dass es da auch die datenschutzkritische Spackeria gab, ne? Die gesagt hat, das ist alles Blödsinn, macht alles öffentlich. Ja, ich meine, das ist alles auch wieder im Rahmen dieser Digital Europe Strategie. Ich erinnere daran, dass die elektronischen Patientenakten ja dieses Jahr eingeführt werden und ab nächsten Jahr auch umgesetzt werden. Und das wird halt alles darauf quasi zugeschnitten, dass alles über eine Schnittstelle abrufbar ist, und zwar nicht nur deutschlandweit, sondern auch europaweit. Und wenn man diese Nummern dann verinnerlicht hat, kann man frei vom Substrat leben. Ja, und dann gibst du beim Grenzübertritt, gibst du wahrscheinlich auch dann die Einverständniserklärung, weil das dann auch wieder mit dem Pass oder was zusammenhängt. Und dann ist das mit dem Pass auch, keine Ahnung, überflüssig oder dann wird es schwieriger mit dem Grenzübertritt, sagen wir mal, für Kriminelle oder so, für Gesetzesübertreter. Die Überwindung des Fleisches. Oh. Wer hat ihn eingereicht? Ne? Ja, wer war das? Oh, Abel ist kurz AFK, ich nehme an. Abel. Ich meine, ich habe den auch gelesen und ich habe ihn leider jetzt hier, ich muss ihn mir mal gerade holen. Da sind einige Sachen drin, die wirklich erschreckend klingen, für mich zumindest. Ja, ich kann auch nicht mehr wörtlich daraus zitieren, aber es geht ja im Endeffekt um diesen Antrag von der FDP und den Grünen, glaube ich, zusammen, wenn ich das richtig verstanden habe. Interessant, die haben das Titelbild geändert. Ich habe mir es gerade live aufgerufen. Warte mal, da ist der. Kannst du mal ein Stück runterscrollen, damit ich den Anfang vom Dings mal sehen kann? Ja, die haben das Titelbild offensichtlich geändert. Jetzt ist es ein relativ neutrales Bild mit so diesen Klo-Männchen praktisch, weiblich-männlich, okay. Dann eine Mischung aus männlich und weiblich und ein Kind. Und hier ist es halt, da haben sich garantiert wieder Leute beschwert und gesagt, nee, vielleicht, es gibt ja jetzt irgendwie, gab ja ein bisschen Aufruhr auf Twitter durch diese LGB-Alliance oder wie sich das nennt. Also die waren aber auch versuchen, glaube ich. Leute, die sagen, wir wollen das T gerne von diesem LGBTQ-Dingen loswerden und auch das Q, weil uns das irgendwie, ach komm, das ist ein, hä? Jetzt ist der hier hinter einer Paywall aktuell. Ändern die das, oder was? Nee, ich will doch nur dieses eine wunderbare Zitat da lesen. Naja, im Endeffekt geht es ja darum, dass sie quasi diese ganzen Transgender-Aktivismus-Geschichten jetzt gerne in Gesetze gießen wollen, inklusive Diskriminierungsverbot, was dann so ausgelegt wird, also konkret so ausgelegt wird, dass sie sagen, wer noch irgendwie die Leute, nachdem sie sich da umidentifiziert haben und das mit dem Umidentifizieren soll einfach willkürlich sein, also ohne die Hürden, die es halt im Moment gibt, dass man da irgendwie erstmal mit leben muss mit dem anderen Geschlecht. Der Sprechakt. Für eine Weile und so, ja genau. Und und dann wollen sie da halt irgendwie das dann strafmäßig da ahnden, wenn man quasi den Namen von der Person dann nochmal wieder irgendwie ausspricht. Also quasi diese Sache mit diesem Deadnaming, wollen sie sich da original ins Gesetz reinschreiben. Also irgendwelche Konzepte von also hier wird ja schon die Butler zitiert, ne? Ich habe mir letztes Jahr mal das Gender-Travel-Buch von der durchgelesen. Eva hat das ja auch irgendwann mal gelesen. Und yep. Ich war wirklich fasziniert davon, wie hoch eigentlich der Grad von Quatsch ist in diesem Buch, der einfach so aus dem Nichts aus der Luft heraus einfach irgendwie angenommen wird, ne? Also ohne irgendeine Basis oder irgendeine Herleitung oder so. Einfach hier ein faktisches Statement, da ein faktisches Statement über irgendwelche Zusammenhänge, die es da angeblich geben soll mit Geschlecht und so. Unglaublich. Und darauf irgendwas aufzubauen und dann den Leuten noch so zu sagen, ja, wenn du das jetzt nicht akzeptierst oder so, wenn du jetzt irgendwie die Person, weil sie sich halt auch, also das ist ja im Prinzip genau diese ganze Geschichte, was wir mit Jordan Peterson da schon durch hatten und so, der ja im Endeffekt auch gesagt hat, wenn jetzt jemand zu ihm kommt und halt auch wirklich irgendwie ein bisschen Mühe betreibt, um irgendwie dieses andere Geschlecht dann irgendwie anzunehmen, als was er sich fühlt, dann würde er da ja auch nicht das dann ablehnen und nicht für voll nehmen, aber wenn man jetzt halt einfach sagt, die Leute kommen einfach an und sagen so, nee, ich bin jetzt eine Frau oder so und dann machen wir irgendwie Strafen, wenn das denn die Leute dann nicht wahrhaben wollen oder dann sagen, nee, du bist doch der Thomas oder so und nicht die Beate. Also Ja, und dann listen sie hier in diesem Artikel halt eben auch diese ganzen Probleme im Endeffekt auf. Ne? Also das ist noch nicht mal, das ist ein sehr kritischer Artikel hier, also wo sie ja hier auch dieses Ganze mit den Hormonbehandlungen, die ja immer früher da irgendwie passieren und Pubertätsblocker und dass sie ja im Endeffekt, wir diese Zahlen ja jetzt quasi schon haben, dass von diesen, die diese Pubertätsblocker nehmen, die dann da irgendwie bei 100% sind von Leuten, die dann dabei bleiben und die, die das nicht machen, ist nur eine sehr geringe Prozentzahl von Leuten, die dabei bleiben, was also ganz stark darauf schließen lässt, dass ja mit dieses Ding mit der Verunsicherung vom Geschlecht einfach zur Pubertät dazugehört bei vielen Leuten und dass es im Endeffekt eine schlechte Idee ist, das so komplett ernst zu nehmen und so zu behandeln, als wäre das jetzt eine Tatsache und müsste jetzt unbedingt so sein, was halt diese ganzen Aktivisten aber gerne so haben möchten. Und ja, dass das im Endeffekt halt die Möglichkeit bietet, da einen enormen Schaden für die Leute mit sich zu ziehen. Ich würde gerne einen Absatz aus dem Artikel vorlesen. Profitabel ist das für den noch überschaubaren, aber wachsenden Markt der Genderkliniken und Biopharmaunternehmen. Transgender ist keine Graswurzelbewegung, sondern eine wirtschaftliche Macht. Welche Utopien sich daran anschließen, wird an der Transfrau Martine Rotblatt deutlich, die als Vorstandsvorsitzende des Pharmaunternehmens United Therapeutics an der Gendermedizin verdient. Transgender, schreibt die bekennende Transhumanistin, ist die Auffahrtsrampe zur Überwindung des Fleisches. Menschen, die sich weigern, als männlich oder weiblich bezeichnet zu werden, sind Pioniere einer Menschheit, die nicht durch irgendein Substrat begrenzt ist. Es gibt eine Entwicklungslinie von Transgender zu Transhuman. Wow, das ist ja nicht mal ehrlich, wa? Das Substrat überwinden. Was geht in den Köpfen von solchen Leuten vor? Das ist in meinen Augen eigentlich die Bibel nachspielen. Irgendwie das Fleisch überwinden. Das hat für mich so was Traditionelles, Religiöses eigentlich. Also für mich hat das nur halt mit neuem Anstreben. Also, ja. Das alles wird weitgehend so hingenommen, weil man Gender und Trans für irgendwie progressiv und feministisch hält. In der Form, in der sie jetzt gesetzlich festgeschrieben werden sollen, sind sie aber nicht die logische Fortsetzung des Feminismus, sondern dessen Auflösung zugunsten flexibler Subjekte, die ihren Körper für eine Einbildung halten. Bravo. Großartig. Sehr schöner Schluss, den Thomas Thiel hier gezogen hat. Kann ich nicht anders sehen, kann ich nicht besser formulieren. Ja, und ich kann auch gleich dazu sagen, Ali Utlu hat es bei Twitter mit den Worten hier, FDP, pass auf, get woke, go broke, kommentiert und dem kann ich mich nur vollumfänglich anschließen. Wobei aber der Absatz zur FDP in der Endfassung wohl geändert worden ist, ne? Also da haben Leute protestiert, haben gesagt, es ist nicht so, dass die FDP zum Beispiel diese Strafe mittragen will von 2.500 Euro. Okay. Und da ist der Artikel wohl geändert worden. Ich kann es jetzt aber nicht verifizieren, weil er hinter der Paywall ist. Neue Sequenzen des Ibiza-Videos aufgetaucht. Scheinbar war alles halb so wild und man hat die Sachen in einem Whack-Job zusammengeschnitten und das steht aber der höchsten Geheimhaltungsstufe. Und deswegen ist es nur schwerlich, dass Informationen nach draußen dringen, was denn jetzt tatsächlich auf den ganzen Ibiza-Videoaufnahmen zu sehen ist. Allerdings sieht es danach aus, dass halt die Sachen extra so zusammengeschnitten worden sind, dass sie möglichst schlecht aussehen. Und der Herr Ex-Vizekanzler dann wohl doch nicht so ein schlechtes Licht gemacht hat. Also, aber das wird noch eine Weile dauern, bis das alles rauskommt. Da können sich die politischen Operanten auf die Schulter klopfen, die das hinbekommen haben, eine Regierung zu stürzen mit einem Whackjob. Also, echt gut gemacht. Also Böhmi hat da schon was drauf. Also, genau, ich wollte gerade sagen, der Herr Böhmermann hat das Ganze ja wohl ins Rollen gebracht, so wie sich das jetzt darstellt. Weil man hat ihm wohl das Tape angeboten, er hat abgelehnt, hat es aber dann erwähnt und somit die Macher unter Druck gesetzt. Also danke, Jan. Ich finde es auch relativ interessant, dass halt, ich habe manchmal die Vermutung, dass alles eine Psy-Op ist, manchmal glaube ich, dass alles eine Religion ist, manchmal glaube ich, dass alles wie ein Geheimdienst arbeitet, und hier springt meine Geheimdienstarbeitsidee sozusagen an. Und hier in dem Artikel gehen sie nochmal... Hast du wieder den Hut nicht auf, den ich dir gemacht habe? Das ist immer ein Vogel. Ja, und hier in dem Artikel gehen sie halt auch nochmal drauf ein, auf die Geheimhaltung und tralala und hin und her. Also, ja... Ja, aber sagt nicht die Tante hier im Endeffekt das Gegenteil von dem, dass das alles nur harmlos war? Die sagt doch ja eigentlich, dass das total noch schlimmer ist, als sie gedacht haben oder so, ne? Oder habe ich das falsch gelesen? Nee, in der Überschrift stand es drin, aber ich habe das nur als Aufhänger verstanden. Im Artikel selber hat sie das nicht richtig rausarbeiten können, warum es jetzt schlimmer sein soll. Also deswegen. Ja, aber hier steht ja auch, dass sie irgendwie, sie darf nicht mal mit ihren Kollegen und Kolleginnen drüber sprechen. Also irgendwie scheint da halt auch, kann sie nicht so offen darüber reden. Also. Ja, hier habe ich ein einfach mal wieder ein, wo fließt unser Geld eigentlich? Die Loge der Hexe. Kann man zum antifaschistischen Theater gehen? Mit Hengame. Aber ich bin doch schon bei Twitter. Mit Hengame, Jagobi Farah und Nele Kraushaar von Peng. Dafür, dass nicht einmal gerichtlich ausgewiesene Faschisten als solche bezeichnet werden möchten, ist es erstaunlich, welch heftige Reaktionen antifaschistische Bekenntnisse in Kunst, Politik und Publizistik zuletzt ausgelöst haben. Warum polarisiert Antifaschismus als Begriff, Haltung und politische wie künstlerische Praxis dermaßen? Welche Rückschlüsse auf unser Verständnis von Kunst und Politik lassen sich hieraus ziehen? Das Panel wirft einen Blick auf aktuelle antifaschistische, künstlerische und theatrale Praxen und hinterfragt deren Erzählweisen und Ästhetiken. Und dann scroll doch mal runter bis zu den Sponsoren. Und dann wird uns auch klar, woher der Wind hier weht. Oh, sieht man nur einen hier auf dem Archiv, aber den wichtigen, die Amadeo Antonio Stiftung. Ah, guck mal, da ist noch die Rosa Luxemburg Stiftung. Und dieses mit der Echse, das habe ich gesehen beim Chaos Computer Club. Vielleicht hängen die da auch, also das ist eine Echse-Loge oder so. Und sie wollen, wie war das denn nochmal? Also sie wollten da, also wir spielen damit auf diese Reptiloiden-Dings an, auf diese Reptiloiden-Verschwörungstheorie. Die Loge der Echsenmenschen. Und ziehen da, zogen da irgendwie in so einem Beitrag auch alle Covid-Kritiker mit rein, alle Maßnahmenkritiker. Das mit den Echsenmenschen. Das fand ich schon krass auf jeden Fall und haben sich aber inhaltlich überhaupt nicht auseinandergesetzt, haben alle nur einfach immer so ein komisches Echsending da aufgeführt, wo ich mich nach einer Stunde gefragt habe, was gucke ich eigentlich für einen Müll, und dann weggeschaltet habe. Das mit den Echsenmenschen ist tatsächlich eine Theorie, die im Kalten Krieg aus Osteuropa in den Westen getragen worden ist. Man weiß aber bis heute nicht, ob irgendwelche Geheimdienste drin verwickelt waren. Aber ja, das war eine Theorie. Märchen und Lovecraft und so weiter, finde ich. Ne? Ich dachte, das ist wegen K der Schlange. Ja. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, müsst ihr euch vorher anmelden. Wer also immer schon mal mit Hengame Yagubi Farah über antifaschistische Arbeit diskutieren wollte, kann das wird vorher gesinnungsgeprüft. Kann das vorher am 12.02. tun, aber vorher bei Zoom, bei den Leuten per Zoom anmelden. Würde mich sehr freuen, wenn ich da das eine oder andere bekannte Gesicht sehen würde. Oder ist das jetzt ein Aufruf zum Harassment? Oh mein Gott, ich habe das System Donald von so benutzt. Der Artikel ist auch hinter dem Zahlschranke gelandet, habe ich heute festgestellt. Okay, also hier im Archiv ist er noch lesbar, komplett. Ja, aber du hast ihn noch nicht verwechselt mit dem neuesten von ihm, weil der neueste ist nämlich von vornherein hinter der Bezahlschranke gewesen. Nee, der war aber frei. Genau, der war frei gelesen. Ja. Das machen die schon mal als Teaser scheinbar. So in Ordnung, wieso nicht? Ja, genau, das war ja auch auf jeden Fall ein sehr interessanter Artikel wieder von Don Alfonso, der auch mal wieder einen ziemlichen Scoop eigentlich gelandet hat, indem er hier in diesem Artikel also aufdeckt, dass, also wir hatten ja die letzten zwei Wochen schon Die gute Journalistin vom Tagesspiegel, die sich da ja mit den Antirassisten, den sogenannten... Ihr Name ist Fatina Keilani. Genau. Das war die gute Journalistin vom Tagesspiegel, ja. Und ja, die wurde ja ziemlich angegangen von diversen Leuten, unter anderem, wie hier der Don Alfonso hier rausarbeitet, auch von Mitarbeitern, Pressesprechern, von Politikern. Also da waren ja gleich mehrere mit dabei, die auch nicht jetzt sofort erkennbar in ihren Profilen das stehen hatten, dass sie da jetzt mit irgendwelchen Parteien oder so verbandelt sind, ne? Oder da gar irgendwie bei irgendwelchen Politikern dabei sind. Der eine war Pressesprecher von einem Grünabgeordneten aus dem Europaparlament, der sich auch explizit mit diesen ganzen Flüchtlingsfragen da beschäftigt und der auch in der Vergangenheit schon irgendwelche Spenden eingetrieben hatte für irgend so ein Projekt, was da aber den Bach runtergegangen ist. Und ja, also auch da wieder, ne, das sind im Endeffekt Leute, die davon profitieren, zumindest politisch profitieren von der Einstellung her, dass diese Dinge, die die Frau, wie ist sie? Die Tagesspiegeljournalistin. Keilani. Genau, kritisiert haben. Und ja, insofern dann da halt irgendwie einen auf, ja, ich bin ja hier nur ein Bürger, der das falsch findet oder so machen. Fand ich schon ganz schön interessant wieder, die Sache auf jeden Fall. Gutes Ding. Ich hatte dann auch auf verschiedene Fälle in der Vergangenheit auch hingewiesen, wo die eine Politikerin so tat, als wäre sie irgendwie eine Hausfrau und müsste dies und das beurteilen oder so. Ah ja, genau, diese Sachen auch, genau. Da hat man, glaube ich, aber auch immer drüber geredet, über diese Fälle, die waren uns schon bekannt. Aber ja, genau, da gab es irgendwie diese linken Politikerin, die irgendwie so getan hat, als wäre sie eine Wohnungssuchende, in so einem Beitrag von ZDF oder was das war, irgendwie über, ja, es ist so schwer, eine Wohnung zu finden. Und Grüne im Reformhaus. Genau, die Grüne im Reformhaus. Da ging es, glaube ich, irgendwie um, würden sie dies und jenes kaufen, wenn die Leute, die das herstellen, AfD-Leute sind oder so. Weil es da irgendwie so ein AfD-Mitglied gab, was irgendwelche Bio-Ware irgendwie verkauft hat und so. Ich mich da richtig erinnere. Ja. Genau, bei dem anderen Artikel, der von vornherein eine Bezahlschranke war, den habe ich jetzt hier nicht dabei, aber da gab es auf jeden Fall auch einen, da ging es ja nochmal um das Panorama-Gate, diese Sache im letzten Jahr mit dem Böhnert, hieß er, glaube ich, diesen Soldaten, ne? Genau, mhm. Der da ja bezichtigt wurde von Panorama mit, dass er irgendwie die falschen Dinge geliked hätte, unter anderem auch Publikationen aus diesem Antaios Verlag, und dann ging es da um den Feuilleton-Chef von der FAZ, war es, glaube ich, der ja jetzt die letzten Tage irgendwie so eine Buchkritik von dieser Ellen oder wie heißt Helen oder so, hier die Frau von dem Kubitschek. Ellen Kosica. Ja, genau. Hatte er ja da positiv erwähnt, woraufhin diese ganze Meute sich dann auf den Feuilleton-Chef da gestürzt hat, so nach dem Motto, wie könnte er nur, so als ob das vollkommen, ja, ausgeschlossen wäre, dass jetzt irgendjemand auf dem rechten Spektrum irgendwie eine Buchkritik schreiben kann, ohne dass das jetzt irgendwie Teil vom Kulturkampf ist oder so, keine Ahnung. Und nein, das ist Kulturfaschismus. Buchschreiben, wer macht denn heute sowas noch? Naja, Buch hat sie auch nicht mehr geschrieben, die hat ja nur eine Rezension über ein Buch geschrieben, die ihm gefallen hat. Aber ja. Und ja, daran ist quasi nochmal angegangen, diese ganze Geschichte. Und einen Absatz, der da drin war, den ich leider nicht mehr wörtlich zitieren kann, aber da habe ich auch direkt wieder an GamerGate denken müssen. Ich glaube, es ging irgendwie um, ja genau, dass irgendwie irgendwelche Leute einen Artikel schreiben, irgendwas behaupten und andere Leute können das dann halt direkt zitieren. Weil es gibt ja einen Artikel, in dem das behauptet wurde, den kann man zitieren und das sind ja alles anerkannte Quellen und so, ne? Und das ist ja quasi das System Anti-GamerGate, sage ich jetzt mal, ne? Also irgendwer behauptet, es wäre eine Hassgruppe, irgendwelche anderen Leute sagen, hier, das ist eine Hassgruppe, Zitat, Gorka, ne? Da gibt es auch einen Begriff für, oder? Da gibt es bestimmt ein festes Wort für oder so, für Kreisjournalismus oder sowas. Ja, Kreiswegs, meinst du Kreiswegs? Im Prinzip ja, ne? Aber ist ja noch nicht mal so. Ist ja gar nicht so, dass alle ihre Meinung so, sondern die schreiben mir dann nur ab. Ist doch egal, was für eine Meinung da steht. Oder ja, und das müssen ja noch nicht mal Leute sein, die so miteinander verbunden sind oder so. Genau. Und das reicht ja schon irgendwie, wenn das halt, und das hat der Don halt in dem Artikel auch geschrieben, halt Leute mit einer Stellung irgendwie, von dem man halt erwartet, denken würde, dass sie sich damit auskennen, über was sie da schreiben. Ne? Und ja, das war auch einer von den Herren, die da in dem Artikel, den wir gerade gesehen haben, drin vorgekommen sind, der sich damit eingemischt hat. Hier der linken Abgeordnete aus dem Bundestag, Herr Mofasat, hatten wir, glaube ich, auch irgendwann schon mal in einem Ausschnitt. Und der schreibt hier auf Twitter: Bin gerne Team Quattromob, werde mich weiter gegen rassistische Hetze stellen und diejenigen kritisieren, die Rassismus versuchen, ruffähig zu machen. Ganz gleich, wie sehr Leute wie Rainer Meyer, in Klammern Don Alfonso, ne, einen richtigen Namen muss man auch immer noch mal mitschreiben. Ja nicht, ne? Ne, weil man natürlich daran interessiert ist, dass Fairness herrscht und so, ne, und an Debatten und nicht irgendwie daran, irgendwelche Leute irgendwie sichtbarer zu machen oder so, dass man irgendwelche Willkürmaßnahmen gegen die tun kann oder so. Ne? Nee, nee, nee, ganz bestimmt nicht. Ja, aber ich kann mir den Don vorstellen, wie er so einen Tweet, der poppt so auf und er hat gerade so den Silberteller mit dem leckeren Kuchen in der Hand und trinkt aus seiner Silberkanne irgendwie einen Schluck gepflegten Tee und guckt hin und dann isst er halt einfach weiter oder rührt in seinem Tee oder so. Dann interessiert das einen Scheißdreck, wenn solche Leute, es sei denn, es werden justiziable Beleidigungen ausgesprochen. Ich meine, er hat einen langen Artikel geschrieben. Ist das das Synonym für durchdrehen? Meint er das? Ja, scheinbar, ja, genau. Oh mein Gott. Also ich würde sagen, genau umgekehrt wird ein Schuh draus. Ne? Also wer hier diejenigen kritisiert hat, die Rassismus versuchen, ruffähig zu machen, das ist eigentlich die Dame, deren Name mir schon wieder entfallen ist, die Tagesspiegel-Journalistin gewesen. Und aus meiner Sicht. Und nicht irgendwelche Quattro-Milfs und hier irgendwelche, wie heißt der ehemalige vom Spiegel, den du so gerne magst, Mars? Augstein? Nee. Ach so, ruhig. Der jetzt nur Bücher schreibt. Ach, Sixtus? Nee. Der war nicht vom Spiel. Hast ein Kasim. Genau. Den meine ich. Als ich 15 war, übrigens, im Westerwald, da hatten wir auch Mofasat. Weil sonst konnte man kaum von einem Ort zum anderen kommen. Ja, ich habe schon wieder vergessen, was der John ihm jetzt genau vorgeworfen hat, aber stand auf jeden Fall im Artikel eben drin. Tja. Oder dann haben wir hier die Frau Schwarz. Die Klasse 5. Die ja auch mit der Amadeo-Antonio-Stiftung Dinge tut, glaube ich, auch mitgearbeitet hat an diesem, die Plattforming ist großartig, Publikation da von dem IDZ Jena. Ja, aber guck mal, wenn das, was Frau Caroline Schwarz hier schreibt, wäre mir schon auch unangenehm, wenn mein bekanntester Kolumnist einfach nur dadurch auffällt, dass er in aller Regelmäßigkeit Drohungen gegen Frauen und Menschen mit Migrationsgeschichte lostritt. Dann sind doch die ganzen Leute auch für Kantholz-Geschichten rechtlich anlangbar. Und dann funktioniert Meinungsfreiheit gar nicht mehr. Also das funktioniert doch auch in die andere Richtung, auf der anderen Seite, dass dann ein Antifa-Mob vor der Tür steht. Also ich. Ja, aber das ist doch der gute Mob, der Quattro-Mob. Ach so. Ey, verstehst du es nach 5 Jahren immer noch nicht? Nein. Es gibt keine falschen Taktiken, es gibt nur falsche Ziele. Weil guck mal hier, das Buch Hasskrieger. Leute. Wegen Hasskrieger kriegen Menschen Drohungen. Ich bekomme Drohungen, weil ich irgendwas mit Gamergate zu tun habe. So. Danke, Caroline. Du hast mich persönlich bedroht. Also nicht persönlich, aber ihr wisst, was ich meine. Nach ihrer Logik. Ja, doch, Moment mal. Also eigentlich schon, weil wenn ich hier lese, dass der Don angeblich mit aller Regelmäßigkeit Drohungen gegen Frauen und Menschen mit Migrationsgeschichte lostritt, dann ist das direkt. Kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Alles, du kannst guten Morgen sagen. Das ist schwer interpretieren, so, ne? Mhm. Ja, genau, musst du schon schwer überinterpretieren. Du damit trittst du schon Lawinen los. Ja. Ich gucke nämlich gerade noch in ihrem Buch, das habe ich natürlich auch gekauft, Gamergate, ja, Gamergate hits a new low with attempts, Gamergate. Ja, ich weiß, dass das so ein vorkommt. Die hatte das, glaube ich, auch erwähnt gehabt in ihrem Gastbeitrag damals bei Netzpolitik.org. Das war dieses Ding, wo sie unter anderem erwähnt hat, dass ja das gar nicht für Ethik gewesen sein kann, weil ja so viele Erwähnungen irgendwie waren von Zoe Quinn. Und also das ist einfach schon mal falsch, weil ich kann mich noch ganz genau erinnern, als es noch dieses Ding da gab, diese Maschine, wo man diese ganzen Gegenüberstellungen machen konnte, da die haben sie irgendwann mal abgeschaltet, weil diese API von Twitter irgendwie dann kostenpflichtig wurde. Und da konnte man genau gucken, wie sich das verhält mit den Erwähnungen von irgendwelchen Begriffen. Und da hast du gesehen, dass Gamergate und Journalismus einfach viel, viel mehr erwähnt wurde als Gamergate und der Account von der Tante. Und wenn da irgendwer über die geredet hat, dann war das diese Clique von Leuten, die irgendwie die ganze Zeit waren, oh, sie wird angegangen, sie wird angegangen, sie wird angegangen, sie wird angegangen. Und nicht die Leute, die da über Gamergate reden wollten oder über die offensichtlichen ethischen Brüche, die es da gab, die man ja auch immer noch bei Deep Freeze nachlesen kann. Nein, in Hasskrieger steht, Gamergate war eine Teststrecke für Rechtsradikale und deren Instrumentalisierung wütender Online-Mobs. Ja, das ist falsch. Das ist einfach faktisch falsch. Das ist einfach gelogen. Ja. Gelogen, nicht falsch, gelogen ist das. Das muss man schon so deutlich mit Tendenz sagen. Finde ich aber auch, ja. Was ist das eigentlich? Warum darf die eigentlich Caroline Schwarz heißen? Gibt es dagegen nicht inzwischen ein Gesetz, wenn man so white passing ist? Naja, ich will ja nicht sagen, dass es besser wäre, wenn man mit einer Kamera in Berliner Parks lauert. Aber letztens war ja Vogelzählung. Damit spielt sie darauf an, dass der Don mal Menschen, die in Berliner Parks Drogen verkauft haben, fotografiert hat von Weitem, sodass man sie auf den Bildern nicht identifizieren konnte. Und dass man ihn dafür ja damals schon, das war eine der fast erfolgreichen Kampagnen, ihn zu köpfen. Ja, ist ja auch grauenvoll, ne? Ich meine, das ist ja auch nicht Realität im Görlitzer Park. Es war ja auch, wir haben ja auch nicht kurz danach gelesen, dass irgendein Parkverwalter da rosa Kreise auf den Boden gesprüht hat, damit die Dealer ihre eigenen Bezirke haben. Und sich nicht wenn die dann vor Gericht stehen, verteidigt die keiner mehr, ne? Wenn es nicht kostenlos. Ja, und das ist hier die Kehrseite von dem Ganzen, ne? Die Frau Anna Dobler, die haben wir jetzt irgendwie auch jede Woche hier dabei. Die hat geschrieben, was mir aufgefallen ist, mehrere Accounts wie Quattro, Anpalagan, Sixtus etc. haben vorgestern fast zeitgleich unterschiedliche Angriffe gegen mich auf Twitter gestartet. Dutzende anonyme Accounts sind gefolgt. Ich nehme an, dass es im Kern um den Tagesspiegelartikel geht, aber und so weiter und so fort. Und Don Afonso schreibt, ich nehme an, die haben eine Gruppe mit den bekannten Gesichtern, die das absprechen. Und da muss ich sagen, nein, das ist genauso falsch gedacht, wie zu glauben, alle Kritik an irgendwas sei von Rechten konzertiert irgendwie. Also, ja, wobei so ein bisschen Game Journals Pro-Feeling habe ich da schon. Also, dass die auf einem E-Mail-Verteiler alle miteinander gemeinsam hocken in ihrem Netzwerk. Kann ich mir schon vorstellen, aber weiß ich auch nicht. Das gibt es tatsächlich, glaube ich, auch in den Algorithmen so ein bisschen, dass die Leute ähnliche Mitteilungen kriegen über auch von Twitter. Naja, das, was sie meinten mit den anonymen Accounts, das denke ich schon, dass es einfach darum geht, dass man das halt eben sieht, dass irgendwer da irgendwem was schreibt und dann da einfach sich dazu gesellt sozusagen. Aber dass diese großen Leute, also, dass die jetzt vernetzt sind, das halte ich für wahrscheinlicher, als dass die nicht vernetzt sind. Ja. Wir haben doch auch schon Vernetzung angeboten bekommen und das ausgeschlagen. Also, nach dem Freien Medienkongress. Also. Ich muss unbedingt noch anmerken, dass irgendein Zuschauer meinte auf Twitter, er würde immer Analpagan lesen. Und ich habe überlegt, dass das ein saucooler Name für eine Black Metal Band ist. Edel Pagan, oder wie? Da geht es immer zu pilgern, Mann. Ja, damit 5 Jahre hohes Niveau. Schon mal fallen gelassen. Naja, komm, die Leute sagen doch mal, früher waren wir lustiger. Ja, das stimmt. Ja, aber die grausamen Fleischerhaken der Realität des Kulturmarxismus haben ihre Spuren hinterlassen. Deswegen sind wir wahnsinnig auch noch neu, ne? No. Ja. Das ist vom neuen Deutschland, soweit ich mich erinnere. Und die legen uns den Streit dar, der eben zwischen den verschiedenen Feministen herrscht, ja eben sozusagen pro-islamisch, anti-islamisch oder so. Und die Schwarze hat eigentlich nach Silvester 2015, haben sie ganz doll mit Stereotypisierung um sich geworfen oder so. Und mir kommt dann eben nochmal diese Argumentation rein, wie das Ganze eben dann auch hier dieser internationale Kram und so weiter verteidigt wird. Das FIFA hier heißt es erstmal über die Emma-Tante, strotzt dann nur so vor Stereotypisierung, ja, meinte ich ja. Geflüchtete Cis-Männer wurden als Angstfigur stilisiert, als unkontrollierbare Gefahr für alle Frauen im Land, ja, übergriffige Angreifer. Dazu, ein bisschen war das ja auch so, ne? Darf ich mal kurz, das fand ich auf jeden Fall interessant, weil, also was sie jetzt hier an dieser Sache natürlich stört, ist nur, ja, um wen es da im Endeffekt geht. Also es ist nicht das Problem, dass man irgendwie sagt, die Männer können sich nicht kontrollieren oder so, oder vor denen müssen, weil an anderer Stelle heißt es ja immer, ne, hier, jetzt ist Corona, jetzt wird sich wieder nur geprügelt und so, ne, und das ist ja alles epidemisch und überall wird sich nur geprügelt und die Männer können sich eigentlich kontrollieren und so, ne, und das ist immer alles prima, aber jetzt geht's hier gegen eine bestimmte Gruppe, nochmal Untergruppe dabei, und es geht ja generell in diesem Artikel um das rassistisch, und dass sie jetzt da, ne, also diese Emma sich auch gegen diesen Antirassismus, den sogenannten, halt eben stellt und dem vorwerfen, dass er eine identitätspolitische Dimension halt eben hat, die ja, jetzt... Wie dem Rassismus gleichkommt sozusagen. Ne? Naja, also das neue Deutschland will das ja unbedingt haben, diesen Antirassismus. Und deswegen finden sie es auch blöd und deswegen... Deswegen sind sie auch der Meinung, dass das ja in Wahrheit nur Rassisten machen können, gegen Antirassismus sein und... ja, das ist im Endeffekt ja, das Ding, so, und dann drehen sie das halt auch wieder so rum und wollen genau. Das dann, ne, mit dem üblichen Krempel, Cancel Culture, kulturelle Anordnung, Einleitung und politische Korrektheit, die Schlagworte sind alle bekannt. In anderen Worten, wer sowas sagt, ne, der ist ja sowieso Rechtsnazi. Also kulturelle Anordnung passt doch gar nicht da rein. Ich hätte eher gesagt, Kulturmarxismus hätte in die Reihe besser gepasst, aber davon abgesehen finde ich auch den zweiten dann danach besser. Das ist ein riesiges Missverständnis, behauptet sie eben. Denn auf Ungleichheiten aufmerksam zu machen, ist nicht gleichbedeutend damit, sie zu schaffen. Das ist ja richtig. Ja, aber es wird ja nicht aufmerksam gemacht. Die behaupten ja dann hier wieder. Es wird ja sortiert danach sozusagen. Ne? Ja, sie behaupten ja im Endeffekt. Antisemitismus ist auch so ein Punkt, also wenn man überlegt oder sieht, hört, wie oft die Annette Kahane zum Beispiel strukturellen Antisemitismus als Begründung für alles Mögliche bemüht, ja, als Begründung für Bösigkeiten oder sowas. Das finde ich schon ganz schön hergeholt. Ne? Also, ja, diese ganzen Sachen. Kann man auch gar nicht häufig erleben. Also, diese ganzen Sachen, ne? Rassismus, ja. Antisemitismus, Transfeindlichkeit werden nicht von gelangweilten Millennials einer identitären Linken kreiert. Sie ja, existieren doch, ne? Schon längst. Zum Teil schon. Ja, ne? Eben. Das ist ja das, was sie behaupten, dass das alles existiert. Aber das würde ich ja mal ganz groß in Frage stellen, ob das so auf diesem Level, ja, wie die das meinen. Ja, existiert schon, aber der Level ist unter der, die Menge macht ja auch das Gift oder so, ne? Ja. Man wird es nicht ausrotten können. Ja, aber so. Im Endeffekt läuft es halt wieder darauf hinaus, dass sie halt eben sagen so, ja, das ist aber in Wahrheit, ist es ja das größte Problem, und deswegen seid ihr Rechtsnazis und wollt den Faschismus, wenn ihr sagt, nee, diese Gesellschaft ist nicht so schlimm, wie ihr meint. Oder die Mittel, wenn man jetzt sagt, die Analyse trifft zu, dann geht es ja immer noch um die Mittel auch, ne, das, was man dann tun möchte. Mhm. Und die Mittel sind auch nicht geeignet und so, ne? Und ja, das ist dann ja alles cis dies und cis jenes. Und ja, wenn man sich dann aber noch in so einer Behauptung von Doppelmoral beim anderen einmauert sozusagen, dann finde ich, geht das auch schon weit. Ne? Also das zu behaupten, finde ich doch auch ein bisschen extrem. Die Doppelmoral ist ja eher bei denen, die dauernd alles nach Farbe sortieren, aber den Rassismus damit bekämpfen wollen. Ne? Das ist doch der Bullshit. Ja, das hier war ein sehr interessanter Twitter-Thread von gestern, den ich hier mal archiviert habe. Und es ging halt darum, dass der James Lindsay, ne, @conceptualjames, der bei Twitter, da ging es mal wieder um diese ganze Geschichte mit von wegen Kulturmarxismus und ist das jetzt antisemitisch, weil das ja irgendwie von diversen jüdischen Intellektuellen, die da Vorreiter waren, in diesen ganzen kritischen Theorien und diesem ganzen Zeug irgendwie vertreten wurde. Und hier hat jetzt der Account Vocal Distance, auf Englisch natürlich, hier mal so ein paar Sachen zusammengesammelt, wo dann auch unter anderem, also der James Lindsay hat halt eben gesagt, ja, es gibt halt eben Juden, die auch so einen Krempel irgendwie da verzapfen, den man als antisemitisch bezeichnen könnte. Und Genauso gibt es natürlich auch irgendwelche Leute aus anderen Bereichen, Islamismus oder Rechtsextremismus sowieso, aber an Universitäten natürlich weniger. Hier geht es ja jetzt um universitären Bereich, die halt dieses ganze postkolonialistische, was weiß ich nicht was, wir hatten ja vor 2 Wochen oder letzte Woche, ich weiß schon gar nicht mehr, auch diese furchtbare, grässliche Nummer da aus Kalifornien, wo sie da jetzt auch irgendwie sagen, wir müssen jetzt unterscheiden zwischen weißen Juden quasi, die privilegiert sind und wo man dann die Privilegien von denen da irgendwie beseitigen muss und solche Dinge oder irgendwie aufpassen, dass sie nicht mehr die Gesellschaft dominieren oder irgend solche Dinge, was sie da irgendwie gemeint haben. Ja, und das sind jetzt hier halt mal ein paar Quellen halt eben auch, ne, wo ja, Leute halt wirklich genau diese Sortiererei, die verrücktes Zeug halt eben schreiben, ne, und ja, mit Apartheid-Staat natürlich, ne, das darf natürlich nicht fehlen, hier so Privilegienpyramide, wo quasi ganz oben die Juden sind, und das war ja, glaube ich, irgendwie von Al Jazeera Plus, diesem Ding irgendwie, oder gab es da nachher auch noch irgendwas, oder haben sie dieses Hep-Crit, also quasi so eine Verknüpfung aus Hebrew und Critical halt eben, und das ist jetzt quasi kritische Rassentheorie für Juden, also angewendet auf ja. Oh, na, das hat sich noch in den Nesseln gesetzt, dass da vom Juden gehen oder was geredet ist. Total krasse Scheiße auf jeden Fall. Und ja, na, und das kann hier, genau, hier war das Ding von AJ hier, wo sie das hier übersetzt haben. Das ist halt eben wahrscheinlich auf Arabisch dann gewesen. Und da stehen da so Sachen drin wie Gasöfen haben Millionen Juden getötet. Und dann, das ist, wie es in der Novelle drinsteht. Also in der Erzählung irgendwie, in der, als wäre das irgendwie ein, ja, Fiktion quasi, ne? Das kommt ja da so raus. Mhm. Und das schreiben hier diese Al Jazeera-Leute. Und das ist ja finanziert von Katar. Die haben ja auch einen englischsprachigen Kram, der sehr viel progressiven Humbug im englischsprachigen Raum da irgendwie macht. Ja, es gibt kein Verbrechen, was besser aufbearbeitet worden ist wie der Holocaust. Also ich verstehe nicht, wie sie sich da überhaupt die Mühe machen, daran rumzukauen. Es macht einfach null Sinn. Es ist... Es macht insofern halt eben für die jetzt Sinn, weil sie da ja ein Problem haben, wenn sie jetzt sagen, dass die Weißen halt die Unterdrücker sind, ne, und dann wollen sie aber da irgendwie gegen die Juden was machen. Da müssen sie das halt so hindrehen, dass sie ja in Wahrheit dann noch schlimmer sind oder keine Ahnung, oder? Ja, es ist schon auch die Verteufelung des Gegners oder, ne, die Schlechtmachung einfach. Ja, und wie immer wieder Apartheid. Ja, genau. Ja, genau. Das Doppelmoral outen oder so, versucht man damit und so. Wenn du halt dann Leute hörst im Fernsehen oder so, die als Araber in Israel leben, die sagen, ja, wir sind froh, hier leben zu können. Hier können wir irgendwie. Die meinen das aber, weil sie nicht in Palästina leben müssen, oder wie? Ja, zum Beispiel. Oder, ja, okay, also ich glaube, da wirst du mehr Leute finden, die sagen, ich bin froh, dass ich in Israel lebe, als ich will unbedingt ins Heimatland oder irgendwas. Ja, klar. Ist ja auch. Was ich ein bisschen traurig fand, ist auch, dass der Amazing Atheist hat irgendwas dazu geschrieben, von wegen, dass Israel ist ein Apartheidstaat. Da war ich dann auch etwas platt. Gemeinsam die Einwanderungsgesellschaft gestalten. Der Bericht der Fachkommission der Bundesregierung zu den Rahmenbedingungen der Integrationsfähigkeit ist endlich da. Wir haben lange drauf gewartet. So eine spannende Lektüre. Das Ding hat, ich weiß nicht, fast 300 Seiten. Das ist natürlich hier nicht darstellbar. Aber ich kann jeden nur anregen, sich das mal anzuschauen. Und gerade auch da, wenn man nur so drüber fliegen will, ist ein ganz gutes Ding. Die haben am Ende jedes Kapitels ihre Forderungen oder Schlussfolgerungen aus dem jeweiligen Kapitel blau unterlegt. Nochmal. Und allein diese Forderungen reichen mir schon. Ich habe mir jetzt hier aber einen Abschnitt rausgesucht aus 5.4 auf Seite 207, wenn du das irgendwie mitzeigen willst. 5.4 Deutsch sein im 21. Jahrhundert. Mit dem Wandel zu einem selbst Selbstverständnis als Einwanderungsgesellschaft verstärkten sich ab der Jahrtausendwende in Deutschland auch Diskussionen darüber, was es bedeutet, deutsch zu sein und wie sich das stark auf Abstammung basierende Verständnis von Deutschsein aufbrechen ließe. Wenn eingewanderte Personen die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben können und mehrfach Zugehörigkeiten und hybride Identitäten eine gelebte Realität darstellen, ergibt sich daraus nicht automatisch eine Antwort auf Fragen von Zugehörigkeit und Mitgliedschaft in einer politischen Gemeinschaft. In den letzten Jahren haben Eingewanderte und ihre Nachkommen den Anspruch auf Zugehörigkeit verschiedentlich öffentlich reklamiert. In Reaktion auf das 2010 erschienene Buch Deutschland schafft sich ab, des ehemaligen Finanzsenators von Berlin, Thilo Sarrazin, und die Debatte darüber entstandene Vereine wie Typisch Deutsch oder Deutsch Plus engagieren sich seither dafür, Deutschsein in einer Weise neu zu definieren, die vielfältige Identitätsentwürfe einbezieht. Dann eine Seite weiter, ungefähr Mitte der Seite. Das deutsche Staatsvolk hat sich also auf juristischer Ebene lange Zeit vorrangig oder gar ausschließlich über gemeinsame biologische Abstammung und über vergangenheitsbezogene Kriterien wie eine gemeinsame Geschichte oder eine überlieferte Kultur definiert. Dass diese ethnisierende und kulturalisierende Vorstellung das deutsche Selbstverständnis lange Jahre geprägt hat, mag auch an der deutschen Teilung liegen. Haben sie euch ins Gehirn geschissen? Kannst du mir bitte ein Land zeigen, wo das nicht so ist, liebe Kommission? Ja, die Japaner haben sich lange Zeit vorrangig über Abstammung und vergangenheitsbezogene Kriterien... Was? Ja, und auch die in Saudi-Arabien und die in Togo. Wir tun das sogar noch. Die Brasilianer und. Was ist das für ein Schwachsinn und was hat das mit der deutschen Teilung zu tun? Das ist der wissenschaftliche Teil, ne? In dem Pamphlet, oder? Für Eingewanderte und ihre Nachkommen hat diese Vorstellung jedoch ausgrenzend gewirkt. Auch in jedem Land auf der Welt so. Nach Ansicht der Fachkommission ist sie überholt. Da bin ich aber froh, dass wir die Fachkommission haben, damit die mir erklärt, wie der Rest des Landes zu denken hat. Notwendig ist stattdessen eine Öffnung des Selbstbilds, die anerkennt, dass Einwanderung ein fester Bestandteil in der Gesellschaft in Deutschland ist und alle Menschen mit deutschem Pass gleichermaßen als Deutsche anzuerkennen sind. Im Bewusstsein der breiten Bevölkerung schlägt sich dieser Paradigmenwechsel bislang jedoch nur bedingt nieder. Ach was? Echt? Weil ihr in einem Elfenbeinturm sitzt, liebe Kommission. In einem fucking Elfenbeinturm. Oh, ja, und so geht das in einer Tour. Und hier wären zum Beispiel die Lösungsvorschläge auf Seite 214, dass man ein Museum aufmacht. Die Geschichten der Eingewanderten und ihrer Nachkommen sollten im öffentlichen Raum repräsentiert werden, etwa in Museen oder anderen Erinnerungsorten. Ja, dann gründe einen Verein, mach ein Museum auf. Aber ich kenne euch, ihr wollt doch nur wieder Steuergeld für die Scheiße haben. Bildungsangebote sollten auch Eingewanderte ansprechen. Was? Ich meine, tun wir nicht jede Menge dafür? Dürfen nicht Leute, die Eingewanderte sind, auch in Schule und Universität? Was ist das für ein Unsinn? Die historische politische Bildung sollte neue und auch digitale Wege für das Geschichtslernen und das Erinnern in der Migrationsgesellschaft erschließen. Das betrifft den Geschichtsunterricht und die in Schulbüchern verwendeten Darstellungen, aber auch die Konzepte zum historischen Lernen in außerschulischen Institutionen wie Museen und Gedenkstätten. Ich möchte aber nicht, dass die Kinder irgendwie, die sollen Geschichte aus Quellen lernen, nicht und ich halte auch die Migrationsgeschichte in Deutschland, das ist vielleicht was für Sozialkunde, für 3 oder 4 Stunden, aber nicht für Geschichte, weil in Geschichte setzt man sich vielleicht besser mal mit den mit den wirklich wichtigen Dingen der Weltgeschichte auseinander, damit die wenigstens die schlaueren Schüler in der Lage sind, irgendwann zu erkennen, dass sich die Scheiße ständig wiederholt. Nein, sie reimt sich. Sie reimt sich. Was ich ja auch noch interessant finde, ist, dass sie direkt wieder ans Grundgesetz ran wollen, um da halt irgendwie die Anforderungen eines Einwanderungslandes und die Herausforderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts da irgendwie reinzubasteln oder hier zu gucken, ob und wie das nötig ist, wie sie hier schreiben. Also, ja. Das finde ich schon, also vor allen Dingen, wenn man zum einen sagt, das ist ja die ganze Zeit schon so und das ist die Realität und das ist eigentlich alles prima und so, dann weiß ich aber nicht, warum man jetzt quasi dann ans Fundament unseres Zusammenlebens hier, was ich jetzt mal als Grundgesetz bezeichnen würde, dann ran muss und da irgendwelche Dinge, irgendwelche neuen Staatsziele und irgendwas reinzuschreiben, damit diese Dinge sich dann verändern in deren Sinne. Wenn das jetzt alles angeblich schon so ist, verstehe ich dann nicht, wie das zusammenpasst. Also, tut mir leid. Abel, du hast gerade eben gemeint hier, das reimt sich, ne? Ja, okay, was reimt sich denn mit Kulturmarxismus? Kulturfaschismus, Kulturliberalismus. Ja, Kulturmarxismus. Ja, wie hieß das denn, Prägulag? Natürlich, hier wird im Chat wird auch nochmal auf diese Frage, natürlich ist jemand mit einem deutschen Pass ein Deutscher, aber das ist ja ein anderer Begriff im Endeffekt als diese Kulturgemeinschaft, auf die sich die Diskussion bezieht. Also dieses, das ist für mich so ein, ja natürlich, der hat die gleichen Rechte und alles, aber für mich sind das immer noch zwei verschiedene Teile der Diskussion irgendwie. Auch wenn ich in ein anderes Land auswandere, bin ich da auch immer der Deutsche. Also ist ja nicht so, dass das woanders besser wäre als hier. Und ich glaube halt nicht, dass so ein Umkrempeln nach dem Wünschen einer kleinen Kommission irgendwie das ist, was dann zur Änderung in den Köpfen der Menschen führen. Guck mal, das macht doch überhaupt keinen Sinn, irgendwie was anderes zu denken, als das, was du gerade gesagt hast. Einfach aus dem Grund, weil halt Immigration ist ein sehr essentieller Teil für eben Diversität in jeder Gesellschaft, dass man eben aus anderen Weltanschauungen kommt, aus einer anderen Priorität, von anderen Werten und sich eben dadurch, dass man sich austauscht mit Leuten, dann ja neue Dinge herstellen kann. Wenn wir alle exakt dasselbe denken würden, zur exakt derselben Zeit, würde nie irgendwas Neues passieren. So, und das ist halt der Witz dran. Also so, das sind natürlich Leute, die rein staatlich sind sie halt von dem Staatsangehörig, also zu dem Staat angehörig, in dem sie halt die Papiere haben, weißt du? So, aber kulturell hast du trotzdem, genau selbst wenn du aus Deutschland kommst, auch eigene kulturelle Kreise, aus denen du kommst. Das ist ja der Witz an der ganzen Kultursache. Es gibt gar keine Appropriierung, denn alles ist irgendwie frei entstanden von Leuten, die halt eben in ihren Kulturkreisen da hocken. Und natürlich wiederholen sich auch Sachen. Kultur ist eine rechte Verschwörungstheorie. Ja, auf jeden Fall. Und ich erinnere auch nochmal an Kübra Gübüjay und ihr Integration ist ein Verbrechen. Man wird gezwungen, sich zu assimilieren und zu verschwinden und bla bla bla. Ja, aber dann entscheid dich für eins. Das ist ja der Witz dran, dass sie sagt hier, du wirst gezwungen, dich anzupassen und zu verschwinden, aber gleichzeitig wird sie deswegen hingestellt, weil sie eben nicht von hier ist und eben deswegen kann sie dann so einen Artikel schreiben, weil Leute sagen, da könnte Mehrwert drin sein. Die Leute haben einfach keine Kontrollgruppe für Mehrwert und deswegen nehmen sie halt einfach alles als bare Münze. Also das ist nicht unbedingt Verschwörungstheorie von den Leuten, die das machen, aber es ist halt einfach nur Inkompetenz. So. Und beides gibt sich nicht viel. Auf jeden Fall haben sie das alles auf dem Zettel geschrieben, damit sie irgendwie ja, sich ungefähr ein Bild machen können darüber, was Deutschland denn verträgt an Zuwanderung. Und naja, genau das haben sie aber nicht gemacht. Das war der Auftrag gewesen, eigentlich genau, zu gucken, irgendwie unter welchen Gesichtspunkten und wie viel da irgendwie an Zuwanderung halt sinnvoll und möglich und wie auch immer ist. Und das haben sie nicht gemacht. Genau, stattdessen haben sie halt eben gesagt, ja, wir müssen das jetzt nicht mehr Migrationshintergrund nennen, sondern Migrantengeschichte oder irgendwie so. Das hatten wir, glaube ich, auch letzte Woche oder vor zwei Wochen schon mal irgendwie diesen Begriff, den sie da irgendwie hatten. Die Leute haben halt gelernt. Ja, das ist überflüssig wie Kropf, ne? Solche Sprachregelungsscheiße jetzt. Ja, das ist haben halt wirklich nicht besser als den Kopf oder so. Ja, also wo es hier um praktische Erwägungen geht, die einfach ignoriert werden. Stattdessen macht man irgendwelchen Symbolkram. Aber da klingelt es auf jeden Fall halt mit diesem, weil das ist ja im Prinzip das, was die ganze Zeit gefordert wird. Es wird ja nicht gefordert, irgendwo hinzugucken und sich Gedanken zu machen, was irgendwie sinnvoll ist. Wobei es ja hier noch nicht mal irgendwie heißt, die sind alle blöd und wir wollen die nicht oder so, sondern es geht ja nur darum, was man halt eben machen kann, ne? Und wie das halt eben, ja, was halt eben geht und Sinn macht und unter welchen Voraussetzungen das am sinnvollsten ist für uns und dass es halt eben auch von der Gesellschaft angenommen wird. Ach so, ne? Meintet ihr da, was hat die denn gesagt? Und ja, aber diese ganzen Organisationen, diese wunderbaren Leute und so, die sagen sich dann so, nö, das Problem ist einfach, wir haben die falschen Worte, wir sagen Migrationshintergrund, wir müssen jetzt sagen, Eingewanderte und ihre, in Klammern, direkten Nachkommen. Integrationsbedürftige. Problem gelöst. Vordergründige. Diese Leute, die so Texte schreiben und so Gedanken halt verbreiten und in solchen Sachen halt Entscheidungen treffen, ne, die haben halt gelernt, okay, cool, Diskriminierung und Leute benachteiligen aufgrund ihrer Herkunft ist dämlich und doof und wie und das ist halt kacke, so, weißt du, so Leute verteufeln, ne? Aber Leute vergöttern ist genauso irrelevant, weil und halt genauso schädlich im Endeffekt, weil es halt, wie gesagt, irrelevant ist. Ist doch scheißegal, du hast dir nicht ausgesucht, wo du wann wie geboren wirst. Du hast dir nur ausgesucht, was du mit dir selbst anfängst und da wir eine individualistische Gesellschaft hier in Deutschland sind, die Würde des Einzelnen ehrt, warum dann auf kollektivistische Gruppierungen rausgehen wie deine Gruppenidentität? Das macht doch keinen Sinn. So, wir unterscheiden uns doch nämlich eben von kollektivistischen Ländern, indem wir sagen, ist doch scheißegal, aus welchem Kulturkreis du kommst. Aber dann heißt es, oh, du kommst nicht von hier, das ist ja aber so toll. Lass mal mehr drüber reden, wie toll du bist. Ja, weil man glaubt, man hätte mit dem Kollektiv, das man dann selber bildet, eine größere Schlagkraft. Ne? Das ist ja, aber weißt du, dann sollen die Leute ehrlich sein und nicht irgendwie so heuchlerisch. Weißt du, so, die schreiben doch die Texte doch direkt und selber. Aber wenn du sie dabei erwischst, bist du auf einmal der Verschwörungstheoretiker. Du guckst einfach nur hin, du hast einfach nur die Augen offen, liest diese Texte, machst dir ein Bild daraus, verstehst, siehst Parallelen und sagst, okay, wenn das jetzt ein Deutscher schreiben würde, darüber, wie toll Deutschland ist, ja, so, dann würden alle Leute sagen, ah, wie kann man nur, ah, das ist voll schlimm. Ist, aber wenn es heißt, oh, guck mal, ich bin hier Türke in Deutschland, Türkei ist voll geil, heißt es, oh, das ist seine Meinung, lass ihn, das ist eine andere Kultur. Ja, beides stimmt, aber halt irgendwie kann man nicht einheitliche irgendwie fucking Moral haben, weißt du, nicht diese scheiß Doppelmoral, Mann. So zum Kotzen! So, jetzt aber. Ja, so ist es hier bei der Frauenquote auch, beziehungsweise bei der Migrantenquote, wie sie in Berlin überlegt haben, anzuführen. Und ja, da kommt jetzt auch die entsprechende, also wir haben das ja auch schon befürchtet oder vorausgesehen sozusagen, dass dann jetzt als nächstes die Nächsten kommen mit irgendeinem Wunsch da vertreten zu sein, repräsentiert zu werden und dass man eben nicht alle repräsentieren kann, ne? Entsprechend ihren Verteilungen in der Gesellschaft. Da gibt es eben verschiedene Hürden, weiß ich nicht, die man einzeln besprechen muss. Wir sind halt von Repression zu Repräsentation gewandert und haben jetzt irgendwie uns alle auf die Schulter geklopft und gesagt, oh, das ist voll toll, wir haben so viel erreicht und jetzt ist ja, alles. Nee, wir wandern ja eigentlich von Gruppendenken oder von Individuellem zu Gruppendenken, ne? Das Gruppenvertreten, es geht ja nicht darum, dass Individuen da vertreten sind, dann wäre ja sowieso alles in Ordnung, ne? Ja, aber das Ding ist halt, eine Gesellschaft ist nur so gut, scheißegal, was die sich da auf die Brust schreibt mit Kollektivismus oder so, wie halt die Individuen sind. Weißt du, so wenn du eine Gesellschaft hast, in der alle Leute sich, keine Ahnung, mit harten Drogen zuballern, dann hast du halt das als kollektive Eigenschaft für diese Gesellschaft. Aber diese kommt halt und stammt halt aus den Individuen heraus. Und wenn du kulturelle Kreise hast, die halt eben an irgendwelchen gammligen Quatsch glauben, dann hast du da halt eben einen Teil der Bevölkerung, die halt so einen Quatsch glauben, was die Bevölkerung generell runterzieht. Es macht schon Sinn, so kollektivistisch von Individualismus herzudenken. Aber Kollektivismus projiziert nicht auf Individuen. So, fuck, Alter, das ist ja, so genau. Behindert, wie die Leute einfach einen Umkehrschluss in ihrem Denken haben, der fehlerhaft ist. Und die könnten eine komplett gesunde Weltanschauung haben, wenn sie diesen Umkehrschluss nicht falsch hätten im Kopf. So, wenn sie sagen würden, Individuen beeinflussen das Kollektiv und dann heißt es individuelle Verantwortung und dann heißt es, egal trotz Religion, trotz deiner Herkunft, verhalte dich doch mal wie ein normaler, so gebildeter, erwachsener Mensch, klär dich auf, bleib nicht stehen, anstatt zu sagen, hock in deiner Ecke, das ist deine Identität, Alter. Oh. Ja, aber das würde doch der kulturmarxistischen Maxime alles zu hinterfragen widersprechen. Ja, nein, würde es nicht. Es würde genau hingehen und sagen, hinterfrage die kulturmarxistische Maxime. Nein, das ist das Einzige. Also im Sitzen kann man prima Sachen hinterfragen. Das ist gar nicht das Problem. Das sind die Grenzen der Denkfreiheit. Da gibt es auch Konsequenzen für, habe ich gehört, ja. Aber was ich, also der Artikel hin und her ist der übliche Blödsinn, aber was ich wirklich bemerkenswert finde, ist, wie ehrlich der ist und wie Frieda Ackermann am Ende in dem letzten Absatz die Katze aus dem Sack lässt. Immer dran denken, wir sprechen ja über eine Migrantenquote steht ja auch hier in der Überschrift. Dann mal den letzten Absatz lesen. Bei der Bundestagswahl 2021 sollten alle Menschen, denen das wichtig ist, genau hinschauen, welche Partei sich für die rechtliche Gleichstellung rassistisch diskriminierter Menschen ausspricht. Wer schreibt ein Partizipationsgesetz mit Quoten und Empowerment für People of Color und schwarze Menschen in sein Parteiprogramm? Also geht es gar nicht um Migranten. Frieda Ackermann, du hast uns belogen. Ihr habt uns alle belogen. Es geht überhaupt nicht um Islanddeutsche. Es geht überhaupt nicht um Dänen, die eine Deutsche geheiratet haben und jetzt Deutscher sind. Es geht nicht um Einwanderer aus Norwegen, Lettland, Polen, Russland. Um die geht es alle nicht. Es geht nur um eure People of Color und schwarze Menschen mal wieder. Und das, ich weiß nicht, ob du das extra gemacht hast, ob das ein Fauxpas ist oder ob dir die Maske verrutscht ist, aber das finde ich den eigentlichen Witz an diesem Artikel. Es geht nicht um eine Migrantenquote. Es geht um eine Quote nach Hautfarbe und Herkunft. Es geht nicht um Menschen mit Migrationshintergrund. Es geht um Klientel. Weißt du was? Mach doch einfach eine Umfrage, damit du irgendeine Datengrundlage hast für deine Behauptungen da hier, Frieda Ackermann. Dass du einfach hingehst und sagst, wir fragen einfach ganz Deutschland, verschiedene Herkunftskreise und so, verschiedene Kulturkreise, Ethnien, fragen wir einfach, wie sie sich mit ihrer mit ihrer Kultur identifizieren, mit ihrer Hautfarbe, wie das da so mit Identität bei denen ist, ne? So, und dann schau einfach mal, wer sich am härtesten eben identitätspolitisch eben mit sich selbst identifiziert, also mit seiner Ethnie, Herkunft und so weiter. Und dann gehe gegen die Gruppen vor, die eben die größte Radikalisierungspotenziale mit sich bringen. Aber nicht einfach nur zu sagen, ja hier, wir müssen einfach Sprache ändern, dann wird alles gut. Das ist doch so Quatsch, Mann. Deradikalisierung funktioniert. Man muss nur wirklich irgendwie die richtigen Leute halt als Gruppe mit den richtigen Mitteln halt eben bearbeiten und nicht irgendwie sagen, ja, wir machen einfach neue Worte, dann sind wir fertig. Gutes Leben. Damit ist niemand geholfen. Ja. Ja, wobei das mit dem niemanden helfen, das ist eine Saul-Alinsky-Taktik. Polarisierung, Polarisierung, Polarisierung bis zur Machtergreifung. Also gut, hartes Wort Machtergreifung, aber es geht einfach nur um Machtpolitik. Aber also, das so durch einfach rein logisch betrachtet, dadurch, dass Deutschland so viele Leute hier seit über Jahrzehnte hinweg schon anlockt und Europa generell so viele Leute anlockt aus anderen Ländern, bedeutet es doch, dass die Leute, die hierher kommen, hier in diesem Europa, in diesem Deutschland hier einen Wert drin sehen, den sie bei sich nicht haben. Das bedeutet, dass wir erst recht diesen Leuten, die hierher kommen, nicht sagen dürfen, weißt du was, tu doch, was du willst. Die sind hierher gekommen, damit sie sich im Endeffekt weiter frei entfalten können und nicht in ihrer Ecke hocken bleiben. So. Das wäre wie wenn du nach Norwegen einwanderst und das Law of Jante, also das Gesetz von Jante nicht akzeptierst, also deren kulturelles, generelles Verhalten. Ja. Weißt du, wenn ich nach Syrien auswandere, dann wird keiner in Syrien sagen, ey, weißt du was, der kommt aus einem anderen Land, das ist voll okay, der soll einfach mal existieren, was soll's, ne? So, die werden dann schon wollen, ey, kannst du die Sprache lernen, kannst du die Kultur lernen, kannst du dich überhaupt so assimilieren, integrieren in das Land? Ja, ist gut, wir brauchen jetzt nicht fünfmal denselben Punkt machen. Ja, okay. Auch nicht, um den 5 Jahren zu gedenken. Deswegen, nächstes Thema. Naja, das war ja auf jeden Fall so ein Interview, da fand ich das ganz interessant, dass die Dame, es geht um Migrantenquoten und das ist natürlich unglaublich wichtig, weil wir ja sonst nicht weiterkommen und diesen Spruch, wir werfen mit Diversität als Schlagwort um uns, aber umgesetzt ist sie noch lange nicht. Daraus entsteht Frust, also ich glaube, da entsteht eher Frust daraus, dass es halt naselang irgendwelche Leute gibt, die diese Sonderrechte da irgendwie wollen, weil sie angeblich nicht zum Zuge kommen. Und das, ja, das ist ja auch so ein Punkt, das ist ja häufig gar nicht die Leute selber sind, die das vertreten, sondern irgendwelche, die es berufen fühlen von ihrer, keine Ahnung, Stellung her in der Partei oder in der Stadt oder wo immer sie dann arbeiten, als Beauftragte oder sonst was. Ne? Ich finde den Titel auch so geil, ohne Quote kriegen wir diese Strukturen nicht aufgeknackt. Nee. Weißt du, was passiert, wenn man alle Strukturen aufknackt, Düsentecker? Dann fällt das Ganze wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Ja, sie schreibt hier angeblich, viele Menschen kommen aber gar nicht in die Position zu zeigen, was sie können. Diese Strukturen bekommen wir nur über Quoten aufgeknackt. Das ist das Zitat. Die kommen nicht in die Position zu zeigen, was sie können. In Wie viele Berlin. Menschen auf der Welt kommen durch irgendwelche Umstände nicht in die Position zu zeigen, was sie können? Ich glaube ungefähr 90% oder Kann so. passieren, ne? Nach der Logik müsste man ja komplett auf jeden Einstellungsprozess verzichten und einfach zu sagen, okay, alle Positionen werden einfach nur noch nach Quote besetzt. Und wer sich zuerst bewirbt, wird eingestellt oder so. Ja, es scheint ja auch irgendwie zu einem wichtigen Kriterium zu werden, immer mehr, ne? Ob eine Quote der Das ist jeweilige Kandidat erfüllt, so. öffentlich-rechtlich. Mach lieber gleich den Verzerrer an, Chris. Und mach's nicht groß, Oh, wie damit die Leute mächtig Worte sind. Nenn mich nicht Fidschi, Nafri, Machu, Türke, Fehl am Platz, Quotenschwarze. Unterdrückt, Mulatte. Lateinisch Mulus ist das Maultier nach dem Vergleich mit dem Bastard aus Pferd und Esel. Es tut einfach Ja, weh. Es ist einfach wahnsinnig degradierend und demütigend. Es geht sehr, sehr tief. Ich kann gar nicht zählen, wie oft ich schon Quotenschwarzer genannt wurde, ob das jetzt im privaten Kontext ist oder jetzt im beruflichen Kontext. Oder als Witz. Oder weil man ständig Quoten haben will. Keine Das Ahnung. mit dem Witz kommt jetzt gleich von Ach mir. so, okay. Und meistens ist das so als eine Art Scherz gedacht, so, der Quotenschwarze. Ja, ich bin mir sicher, die Leute hassen dich, wenn die so einen Witz mit dir machen. Und das ist nicht so, dass Ja. die irgendwie, so wie man sich halt unter Freunden irgendwie ein bisschen neckt, die kann sowas sagen. Ja, ich Ja. glaube doch, dass er das auch verstanden hat. Und selbst wenn er das so erwähnt hat, ist es dann rausgeschnitten worden oder so. Ja, war Ja, nicht aber gefragt, ich die habe Aussage. das. Ja, aber ich habe das Allmann Kartoffel doch gar nicht so gemein. Ja, so, Kriegt man ja auch oft zu hören. ja, also witzig schon zu werden, wissen sie nicht so aus, sondern dass sie schwer belastet. Ne? Aber das habe ich ja nicht so gemeint. Beim ersten Mal, muss ich zugeben, war ich schon schockiert, weil es entmenschlicht einfach in die. Ist er nicht auch Amadeo Antonio? Naja, nee, ich glaube nicht. Aber er ist ja der. Bei von der Republika da von Ja, diesem wollte ich ja sagen, den kenne ich doch irgendwo her. von dieser oder war das nicht sogar diese Kinderkonferenz von der Republika, irgend so ein Ich glaube, es war Republika den Dings. Korn, Und ja, da hat er ganz furchtbaren Vortrag gehalten, den wir uns auch angeschaut hatten. Und dann ist er ja auch bekannt für sein People Spreading, da ne, die Leute, die ihm seinen ganzen Lebensraum wegnehmen, Platz auf der Straße und so, diese im ganzen Osten. Schwangeren und Und so. der ist auch ein, er ist auch ein Kolumnist. Und er teilt aus gegen Allmanns, gegen Kartoffeln, gegen Jens und Ute und so. Ja, und er hat Aber ja er auch ist nicht behauptet, dass entmenschlicht so sehr. er hat ja auch behauptet, dass weiße Leute sich einfach alles erlauben können. Das hat er ja auch behauptet in seinem Kolumnenbeitrag da Ist er jetzt bei Radio 1 arbeitet oder so? Nee, aber Radio 1 wollte oder konnte mir auch nicht erklären, warum jemand, der seinen Lebensunterhalt damit verdient, andere zu provozieren, warum der jetzt hier hingestellt wird und rumweinen darf. Also bei allen anderen, die kenne ich nicht. Da weiß ich jetzt nicht, wenn die was Schlimmes erfahren haben, okay, mag sein, dass euch das verletzt und sprecht ruhig darüber, aber Mohammed Amjahid, ne. Einfach ne. Individuen. Der Bibel ist hier. Reicht. Ich habe das Recht zu sagen, Deutschland ist mein Zuhause. Und Deutschland ist mein Zuhause. Es ist so, als würde man mir nicht nur weniger zutrauen, weil ich eine Frau bin, sondern quasi doppelt so wenig, weil ich ein Nee, Kopftuch trage und das boxe. ganze Leben ist eine Prüfung immer. Ich traue dir nichts zu, weil du in dem Studio bei einer Filmaufnahme eine Pudelmütze auf dem Kopf hast. Durchaus hinterfragbar. Das hat sie ja gerade schon gesagt, das ist ein Kopftuch. Das ist eine Pudelmütze. Ist das Das schon wie bei begegnet einem 1984? überall, wirklich überall. Sprache kann echt toll sein, es kann mega schön sein. Du kannst ein Wort sagen und den anderen das Gefühl geben, ey, du bist so toll. Also Sprache ist enorm wichtig. Das heißt, wenn man sich die Sprache anschaut, dann kann man schon daraus Schlüsse ziehen, welche Strukturen in einer Gesellschaft existieren. Das ist die geballte. Ja. Das ist der sogenannte soziolinguistische Konstruktivismus und der ist Haram. Mir fällt dazu ein alter Gag von Matthias Riechling ein, darüber, dass Russisch so schön ist. Da könnte der Gorbatschow zu dem Recken Arschloch sagen. Das verklingt wunderschön. Ich glaube, vielleicht versteht ihr unsere Sprache auch einfach nicht. Ausreichend, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja, aber das klingt auch so ein bisschen so wie diese Zusammenschnitte, die es dann immer so gibt. So, ja, weißt du noch, in den 90ern, dies, das, jenes, die Leute hatten ein bisschen das an. So, ja, Sprache, erinnerst du dich noch, als wir noch miteinander gesprochen haben damals? Ja, das kann schon wunderschön sein, so. Lass mal so eine Retro-Party machen und auch mal wieder mit Leuten reden. Aber was wie realistisch das ist, ey. Jeder weiß, wie mächtig Worte sind. Und Sprache kann richtig, richtig, richtig wehtun. Dann halt's Maul! Also ist doch wahr, ne? Also das ist ja immer wieder dieses Ding, ne? Das kann richtig, richtig viel wehtun, aber du musst dir natürlich genau angucken, mit wem du redest. Also jeder, weil das ist ja das einzig Wichtige. Also jeder, der irgendwann mal die Treppe runtergefallen ist, würde sich über einen Vergleich da also zu Recht aufregen, finde ich. Weil ja, oder das, jemand... Das tut sehr, sehr, sehr weh, wenn man falsch fällt. Aber Worte... Ja, oder Stalin so. Hat auch gesagt, irgendwie, Worte sind eine mächtige Waffe, weil wir wissen nicht, warum wir den Bürgern diese ohne Kontrolle zur Verfügung stellen sollten. Ja, oder so. Ich bin nicht gegen alles, was Stalin gesagt hat. Wenn er gesagt hat, der Himmel war blau, dann war der Himmel wahrscheinlich blau. Oder aber so. Das fand ich nicht so gut. Oder hier Andy No, ne? Irgendwie einmal zu oft zum Antifa-Demonstrationsding gegangen. Ja. Also mich verletzt dieses Wort. Das dürfen wir bald gar nichts mehr sagen. Ganz schlimm. Es gibt rassistische Stereotype und gegen die anzukämpfen ist wichtig. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Komplexitäten, die in der Gesellschaft vorherrschen, auch durch Sprache zum Ausdruck bringen. Man muss sich zu jedem Zeitpunkt im Klaren darüber sein, dass man mit dem, was man sagt und wie man es sagt, Signale sendet in die Welt. Wenn wir die Gesellschaft... Ja. Sender-Empfänger-Theorie oder was? Ja, und es ist Zauberei. Es ist Zauberei. Es ist irgendwie, wir müssen alle das Gleiche murmeln, sonst wird die Welt falsch verzaubert. Und dann, ja, dann macht's Puff ja. Und dann erscheinen die Dämonen und die das ziehen. Ist alles eine Sprechakte, Mann. Geht der Höllenschlund auf und zieht uns alle mit runter. Dann kommen die vier Reiter. Und also, ja, das ist. Das ist der Grund, warum ich nicht religiös bin. So dieses ganze Rede über irgendwie, dass alle Leute irgendwie die richtige Ansicht irgendwie haben müssen, weil ansonsten die Gesellschaft in den Arsch geht. Da bin ich nicht für zu haben. Weißt du, diese These davon, dass Sprache ja Gewalt sei, beinhaltet so total wahnwitzige Widersprüche, wie dass Sklaverei im Endeffekt besser war, nachdem man einfach aufgehört hätte, die Schwarzen anstatt Nigger, sie aufgehört als Nigger zu bezeichnen. Weißt du, wenn du Sklaverei hast, ja, aber dann anstatt Neger sagst du ja hier so colored, ja, ist das ein besserer Rassismus jetzt? Also, nein, ist es nicht. Das ist immer noch dasselbe Scheißding. So, und die Sprache selbst ist natürlich irgendwo schon relevant und irritierend, kann sie auch sein, ja, was soll's, aber dann wirst du halt besser drüber oder guckst auf den Inhalt. So einfach deine Priorität. Doch, OPEX, das wäre ganz anders gewesen, weil das hätte dann nämlich die ganze Sache negiert. Oh, das hast du jetzt nicht einem Linguistiker gesagt. Nein. Das tut weh. Gesellschaft verändern wollen, müssen wir natürlich auch unsere Sprache verändern. Nenn mich nicht fehl am Platz. Nenn mich lieber Vorbild. Lass dich niemals von irgendjemandem... Nein. Ich nenne doch nicht jemanden Vorbild, der mit der Pudelmütze in der Talkshow steht. Und Vorbild muss man sich übrigens erarbeiten. Das kriegt man nicht umgehängt, weil man BIPOC LGBTQ plus XY ist. Ja, das hat die Lady Beach Ray auch gesagt, dass ihre Studenten immer komisch gucken würden, wenn sie da in, keine Ahnung, Bühnenoutfit kommt oder so. Ja, nun, ne? Ist vielleicht nicht ganz angemessen. Runterkriegen. Und wenn du dir was in den Kopf setzt, dann tu alles dafür, um dieses Ziel auch zu erreichen. Lass dich nicht aufhalten und träum groß. Werd jetzt Mitglied in meiner WhatsApp-Gruppe und ich zeige dir, wie du auch so eine wunderbare Pudelmütze auf dem Kopf haben kannst. Das innerhalb stimmt. Von nur einem Monat. Ja, träumen groß, genau. Und dieser Traum, dieses, was man da dann jetzt irgendwie erreichen soll, ist, dass man auf dem Kopf genauso aussieht wie alle anderen Leute und irgendwelche Vorstellungen von, ja, Unfreiheit und Reinheit und irgend so ein Zeug da irgendwie dann transportiert, dass man besser ist als die anderen Leute, weil man sich da irgendwie züchtiger gibt oder so. Ja, das ist der Fortschritt oder was, der gesellschaftliche Fortschritt. Das ist ein Quotenjob bei Berliner Verwaltung. Das ist dann aber auch so lächerlich, in einem Video, bei dem der Titel "Wie mächtig Worte sind", so einen Spruch zu haben wie "Denke groß, lass dich nicht aufhalten". Digga, das enabled einfach querbeet alles, was Leute an Impulsen haben. Dann sagst du, ja, wenn du einen Impuls fühlst, ist der natürlich entstanden, also ist natürliches immer gut, also mach. So, dadurch enablest du allerlei fürchterliche Sachen im Menschen. Nur weil sie impulsiv sind, heißt es nicht, dass sie gut sind. Nur weil du dir was in den Kopf gesetzt hast, heißt es nicht, dass es Sinn macht. Du brauchst schon komplexere Strukturen, um damit klarzukommen. Anstatt so, ja, mach, was du willst, lass dich nicht aufhalten. Ja, aber Worte sind Gewalt. Aber körperlich sollst du dich nicht aufhalten lassen. Alter. Green Bag, so wie Just Do It. Schließ mich mal verbal ab, bitte, jetzt sofort. Los, schließ die Augen. So. Oh. Perverse Scheiße, Mann. Schon beknackt irgendwie. Ne? Stolz präsentiert von Radio 1 und RWW Kultur. Ja, aber wenigstens haben sie keine Steuergelder drauf gesetzt, weißt du, also alles. Wenn man den Praktikanten zu viel freie Hand lässt oder so. Praktikanten schon wär's. Das ist doch absolute Meinung da bei denen. Also. Ja, ja. Warum ist Brüsten ein Trend in Deutschland? Warum nicht? Ja, aber Frage, will sich da jemand brüsten oder? Nein, es geht um Sexismus. Sinti und Roma. Und ich glaube, es geht um Sexismusbrüste. Und irgendwas mit Sascha. Silver Squeeze. Ohne C. Und Silver Squeeze ist wichtig, ja. Silver Squeeze ist tatsächlich extrem wichtig. Aber dazu kommen wir noch später noch. Darf ich Sie kurz auf dieses angenehme Interview in der Welt hinweisen mit Frau Wagenknecht? Frau Wagenknecht, wie nehmen Sie derzeit den öffentlichen Diskurs in Deutschland wahr? Emotional aufgeheizt. Es gibt eine zunehmende Intoleranz von beiden Seiten. Wer den anhaltenden Lockdown nicht für sinnvoll hält, dem wird gleich der ungeheuerliche Vorwurf gemacht, ihm sein Menschenleben egal. Wer gleichwohl anerkennt, dass Covid-19 eine gefährliche Krankheit ist, bekommt von der Gegenseite Panikmache vorgeworfen. Sie sprechen gerade von beiden Seiten. Wie groß ist der Anteil des linken Spektrums an diesem Zustand? Das Grundproblem ist die Haltung. Wer nicht für mich ist, ist kein Andersdenkender, sondern ein schlechter Mensch. Das ist ein typisches Herangehen des linksliberalen Milieus. Wer für eine Begrenzung von Zuwanderung ist, ist ein Rassist. Wer CO2-Steuern kritisiert, ein Klimaleugner. Und wer die Schließung von Schulen, Restaurants und Fitnessstudios nicht für richtig hält, ein Covidiot. Ja, wer Gender kritisch sieht, ist ein Frauenfeind. Vergessen Sie immer. Ach, ja, da fällt mir ein, was ich noch ganz vergessen hatte. Es gab diese Woche auch einen wunderbaren Beitrag von Zapp zum Thema Gendern, also in der Sprache. Und ja, im Endeffekt haben sie es so aufgebaut, dass sie auch Kritik daran hatten. Also sie haben sich auch Leute geholt, die ihnen gesagt haben, dass es halt unpraktisch einfach ist und das auch nicht erreicht, was sie damit wollen. Und aber das Fazit, was sie natürlich gezogen haben, war, es ist fortschrittlich und es ist Gerechtigkeit. Also sollte man das natürlich schon sich dazu zwingen, das gut zu finden und das zu machen und so. Also auf jeden Fall dieser eine Redakteur sagt dann irgendwie so, ja, in der Vergangenheit, da habe ich ja irgendwie mir gedacht, das ist nicht so gut, aber ich werde das mal gucken in Zukunft dann und tralala. Ja, also das ist dann im Endeffekt dann wieder das Fazit, was sie dann da ziehen. Es ist Gerechtigkeit und es ist Fortschritt und diese ganzen Bedenken, die Leute ihnen da gegeben haben, dass es halt unpraktisch ist und nicht passt und so, das ist alles, ach ja, hier, das können wir schon überwinden. Das ist ja für das Gute. Aber was sie auch nicht hören wollten von einem, der sich das da kritisiert hatte, ist, dass es halt ja im Endeffekt Aktivismus ist, ne? Und das wollten sie natürlich auch nicht gelten lassen, das natürlich nicht. Aber es ist progressiv und es ist Gerechtigkeit, aber es hat natürlich überhaupt nichts mit Aktivismus zu tun. Nein, kein bisschen. Ja, aber Sie lesen sonst aber keine Satzzeichen mit. Also Kommata, naja, vielleicht, aber nicht als wirklich hörbares. Ich höre aber einen Unterschied, ob das jetzt ein Ausrufezeichen ist oder ein Punkt oder so. Ich wollte noch einen kurzen Absatz vorlesen, bevor wir zum nächsten springen. Da wird sie gefragt, ob sie lieber den Grünen oder den AfD-Wählern irgendwie, also ob sie lieber den Grünen oder der AfD Stimmen abjagen sollten in der kommenden Wahl. Da sagt sie dazu, mit den Grünen, um die relativ wohlhabende Klientel zu konkurrieren, die sich die teuren Wohnungen in den urbanen Trendvierteln leisten kann, hielte ich weder für links noch für wahltaktisch klug. Natürlich gibt es auch gut verdienende Akademiker, die uns wählen, weil sie sozial engagiert sind, aber Politik müssen wir in erster Linie für die machen, die sonst gar keine Lobby haben. Das heißt aber auch, im Mittelpunkt unserer Politik müssen soziale Themen stehen, nicht Sprachverrenkungen und Lifestyle-Fragen. Und Linke müssen die selbstgerechte Attitüde ablegen, die viele Wähler vertrieben hat. Also eine der ehrlichsten und sympathischsten Politiker in Deutschland. Also wenn die Grünen dazu zählt zu den Linkeren, dann weiß ich nicht, ob das so stimmt. Die legen die nicht ab, diese Attitüde, und das scheint trotzdem zu funktionieren. Nee, aber sie sagt ja, die Linke muss diese Attitüde ablegen, die viele ihrer Wähler vertrieben haben, nicht unbedingt die Grünen. Die Grünen halte ich weder für links noch für reformierbar. Ich halte die Grünen für Leute, die sich selber für links halten, sagen wir mal so. Das mag schon sein, aber ich war ja damals Mitglied der Grünen sogar. 18, 19 war ich da. Und ich bin ausgetreten, weil nach der Wende halt knallhart die Linken ausgemistet wurden. Und ich war damals halt auch noch Linker und habe gesagt, nee, das ist so nicht meine Partei. Fundis gegen Realos, oder was war das? Ja, sowas. Mhm. Aber vor allem auch halt weg von diesem Image als Linkspartei, um näher an SPD und Regierungsbeteiligung heranrücken zu können. Ja, hier geht es um Equity und Equality, den Unterschied davon. Das ist hier die neue Kolumne von der Judith Bassert, wöchentliche Judith Bassert, Huldigung. Die hat sich hier halt mit den, ich muss mal kurz auf den Knopf drücken, damit mein Monitor nicht ausgeht, mit Joe Biden und Harris, und die hatte ja schon im Wahlkampf von Equity gesprochen, und sie sagt hier im Endeffekt, dass ja dieses Equity nicht so ein gutes Ziel ist wie Equality, weil man ja im Endeffekt dann nur glücklich ist, wenn wirklich alles gleich ist, also die Ergebnisse halt vollkommen gleich sind, was ja die Harris auch mit hier halt wörtlich zitiert, quasi auch so gesagt hat, wortwörtlich. Und dass dann darauf hinausläuft, dass man dann versucht, die Leute, die halt besser stehen im Moment im Leben, dann lieber runterzuziehen, anstatt die anderen hochzuliften, auch wenn man das natürlich sich selber nicht so richtig eingestehen will oder natürlich so, nicht das so offen sagen wollen würde, aber das ist halt im Endeffekt das, ist, ne? Worauf es hinausläuft, ja. Wird über alles Mögliche diskutiert, aber das wird nicht so richtig thematisiert. So ein paar andere Themen, die so klein gehalten werden, aber das gehört auch dazu, ne? Unterschied zwischen Gleichheit, Gleichberechtigung, ne? Gleichstellung. Das ist ja schon ganz schön enorm, der Unterschied. Das ist ja durchaus ein Gesprächsbedarf im Prinzip. Ja. Naja. Das war von Mars. Ist der nicht da? Muss jetzt nicht. Hallo Mars, bist du da? Ich hab mich gemutet. Hallo Mars. Oder bist du auf Mars? Die wöchentliche Dungeons & Dragons Kolumne bei den Weltraumaffen ist wieder da. Ist Dungeons & Dragons racist? If so, can it be fixed or are we blowing smoke? Heute mal ein Artikel von Dominic Martin. Den ich mit Freuden empfehlen kann, denn der widmet sich dem Thema, das wir ja schon öfter besprochen haben. Im Moment läuft eine Kampagne um Rollenspiele und vor allem Dungeons & Dragons allen voran zu säubern, praktisch, damit sich bloß keiner mehr durch die Verwendung von Worten wie Rasse oder so getriggert fühlt, und jetzt gab es auch wieder eine Meldung, dass sie halt alle praktisch Rassenregeln in Zukunft optional machen werden, ob Gnome jetzt irgendwie +2 zur Geschicklichkeit kriegen oder Orks +2 auf Stärke. Das soll dann in Zukunft irgendwie alles optional sein und alles kann man machen, wie man will. Also alles wie immer, nur mit woken Erklärungen dazu. Und ich finde es sehr erfrischend, dass er hier halt sagt, im letzten Absatz sagte das, glaube ich, genau. Die gleichen Leute, die angeblich die rassistischen Elemente aus D&D verbannen wollen, sind die gleichen Leute, die behaupten, es gäbe essentielle Schwarzheit oder essentielles Weißsein. Keinerlei Entgegenkommen von Wizards of the Coast wird diese Leute befriedigen, die jegliche logische Kohärenz ablehnen. Wunderbarer Satz. Ist Dungeons and Dragons rassistisch? Wenn man nach der Definition geht, ja, aber es ist rassistisch, damit die Spieler diese Vorurteile überwinden können, Freunde finden können und ihren Platz in der Welt sich suchen können. Also das ist es ja auch. Also wir haben zum Beispiel das Beispiel von Gimli und Legolas im Herrn der Ringe. Und ich denke, es gibt, wenn du Rollenspieler fragen würdest, hunderttausende Zwergen, Elfen, Hassliebe, Freundschaften oder wie auch immer in Gruppen und so. Man lernt zwar am Vorbild, aber nicht immer nur am Gelingen, ne? Nicht immer nur am Funktionieren. Im Gegenteil, wenn das nicht funktioniert, dann lernt man auch viel mehr draus unter Umständen. Wo steht mich das Konzept von einem Dungeon? Ist es, dass du mit Leuten, die du kaum kennst, mit so einer Rolle, die sie erst kennen und du erst im Spiel halt kennenlernst, ja, weil es sich entfaltet, ja? Und dann spielst du das mit Leuten. Ja, du spielst oft schon auch mit Leuten, die du lange kennst. Ja klar, ja, aber du hast halt unter einer Stresssituation hast du dich mit Leuten zurechtzufinden nach neuen Regeln, also so die halt eben im Rollenspiel dann rauskommen. Und das die neueste Entwicklung so in negative Richtung ist wohl, dass man sich jetzt auf Gary Gygax eingeschossen hat, den Typen, der überhaupt erst den ganzen Rollenspielkram ins Rollen gebracht hat, Kicher. Und dass der jetzt ausgemacht worden ist als das, was rassistisch, woher die rassistischen Einflüsse bei D&D kommen. Und jetzt möchte man möglichst diesen Herrn Gygax aus allem raushaben. Also der euch überhaupt dieses Genre Spiele geschenkt hat, den möchte man jetzt entfernen. Ja. Weil Zwerge plus 2 auf Constitution kriegen. Entfernen lassen, ne? Von seiner Firma oder Institution. Der oder ist was, tot. Ne? Also der ist dritte, tot. Der dritte Spieler in der Cancel Culture. Ja. Gary guckt uns von oben zu. Achso, okay. Ja, gut, Cancel könnte man ja trotzdem, wenn man ihn nachher alles rausnimmt aus den Sachen oder so. Ja, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob Matt Groening die Futurama-Folge umschreiben würde, in der er mitspielt, zum Beispiel. Ich denke, wir werden ein paar Spuren an ihm, an Erinnerungen an ihn bewahren können. Ja, die Bereitschaft zu umschreiben ist auf jeden Fall ein guter Punkt hier. Da ist ja Netflix oder so, die sind ja schnell dabei, alles umzuschreiben und so weiter. Da gibt es dann in Europa die Königshäuser mit den Schwarzen drin und so, den schwarzen Adeligen und sowas, hat hier die Welt geschrieben, noch ein paar andere Beispiele und schließt daraus, dass die Geschichte drehen würden, das finde ich vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sie schreiben eben auch keine sonderlich realistischen Geschichten dann damit, ne, das ist auch klar. Ja, ich gucke Netflix nicht, ich habe keinen, habe ich nicht, aber was ich so bisher davon gesehen habe, ist das wohl auch so, der eine oder andere ist aber auch ganz zufrieden mit den Serien, habe ich mitgekriegt, so nach dem Motto, endlich zeigen sie es mal, wie es wirklich war oder so. Das betrifft aber sicher nicht historische Ereignisse. Ne? Aber ich habe auch von vielen Leuten gelesen, dass das wohl auch die Fans der Bücherreihe komplett entsetzt und enttäuscht sind. Also. Und ich meine, Dracula hat ja das gleiche Ding gemacht, viktorianisches London mit schwarzen Oberschichtfamilien und so. Kann man natürlich machen, nur ich denke mal, das wird in der Filmhistorie halt so ein Kapitel über so eine Verirrung werden, die irgendwann mal ausgebrochen ist, wo man gedacht hat, man würde irgendwie was besser machen, wo man mit aber ganz schrecklich auf die Schnauze gefallen ist. Grüße gehen raus an Batwoman Staffel 2. Ja, er hat das jetzt nicht nur auf ein oder zwei Serien, hat aber ein paar Beispiele genommen, wo das so sei. Ja, also Geschichte umschreiben ist natürlich ein bisschen schwierig, aber klar, wenn die dann im Schrank verstauben sozusagen, dann ist es am Ende auch nicht wichtig gewesen, das ist schon richtig. Ne? Das ist ja auch die Gamergate-Philosophie. Wenn du es nicht magst, dann spiel es nicht. In dem Fall guckst du dir nicht an, das tut denen am meisten weh. Jo, next. Ja, sorry, ich war kurz mal weg. Also. Ja, Der perfekte Po für die Post-Apokalypse. Du kannst Post-Apokalypse nämlich nicht ohne Po schreiben. Ja, das ist wenn der Spiegel über Gaming schreibt, dann schreibt er über ein Buch von Laura Kate Dale. Laura Kate Dale hat 5 Einträge auf der Website deepfreeze.it. Unter anderem hat sie einen Shitstorm vom Zaun gebrochen und einen Menschen öffentlich bezichtigt, sie sexistisch angegangen zu sein. Und hinterher musste sie zurückrudern und musste das alles zugeben. Und Kotaku hat sogar gesagt, sie stellen jetzt ihre Politik um, wie sie das machen, wenn sie nur einen Tweet als Quelle haben, einfach wegen dem, weil die selber drauf reingefallen sind und so weiter. Und diese Laura Kettel hat jetzt ein Buch geschrieben über Spielekultur, nämlich über die Ärsche von Spielefiguren. Das gab es aber auch schon mal als Thema, ne? Hatte schon mal eine andere Videospielbloggerin, glaube ich, was zugesagt über den. Ja, da ging es aber, glaube ich, mehr um den Male Gaze auf diese Ärsche. Da wir hier mit Frau Dale eine Transmenschen vor uns haben, eine Transperson, ist es natürlich völlig in Ordnung, allen Leuten auf den Arsch zu gucken. Nur Männer dürfen das nicht, wissen wir ja. Und so werden Street Fighter, Metal Gear, Mass Effect, Bloodborne, Undertale und Portal 2 nach Ärschen durchsucht. Den Allerweltshintern der Hauptfigur aus Halo zum Beispiel hält Dale für angemessen, weil man sich so leicht in den Master Chief reindenken könnte. Absolut jeder kann ein Halo-Spiel spielen und sich selbst in seiner Rüstung und in seinen Schuhen vorstellen. Was das mit seinem Arsch zu tun hat, fragt mich bitte nicht. Das ist der Unique Blick des Transmenschen zu was. Manchmal sieht ein Hintern einfach großartig aus und wir müssen uns eine Zeit nehmen, das zu genießen, sagt Laura Kate Dale. Das ist Peak Game Journalism Spiegel. Einen völlig unbedeutenden Menschen, der ein völlig abseitiges Buch schreibt, rauszerren und weil es der Diversity Quote durch gut tut, so einen Schwachsinnsartikel schreiben. Ich meine, Macht, aber oh Gott, warum soll ich noch irgendwer ernst nehmen, wenn ihr dann wieder mal anfangt über Gamergate oder über MeToo in der Spielebranche oder so eine Scheiße zu schreiben? Kurz geht es auch um Lara Croft, die Ende der 90er Jahre sogar im Spiegel zum Sexidol der Videospiele ausgerufen wurde. Die moderne Variante der Abenteurerin sei weniger daran interessiert, Sexappeal zu haben, schreibt Dale. Wichtiger sei es, Croft wirklich gut im Grab plündern zu sein. Ja, dass das Spiel technisch innovativ war, das spielt überhaupt keine Rolle. Ne? Das finde ich auch mal. Ja, zumal Grab plündern zumindest im ersten neuen Tomb Raider gar nicht mehr vor, da nur noch sehr begrenzt vorkam. Sie wisse heute, dass ihr Hintern für den Job reiche und sehe keinen Grund, ihn als Beweis zu präsentieren. Du weißt schon, dass das eine Ansammlung Pixel sind, die weder wissen, dass sie einen Arsch haben, noch sich darüber Gedanken machen können, oder? Laura Kate Dale, oder ist dir die Haarfarbe ins Gehirn gewandert? Oder wissen die das beim Spiegel denn? Ach, weiß ich nicht. Things I learned from Mario's butt öffnet neue Perspektiven für den nächsten Blick auf Körper im Digitalen. Es macht klar, dass Pos Teil der Kunstform Spiel sind, dass Entwicklerteams bewusst entscheiden, wie sie virtuelle Gesäße in Szene setzen. Die hohe Kunst des Po-Designs, könnte eine Erkenntnis lauten, ist ein digitaler Po, der nicht nur auffällt, weil er aufwendig animiert wurde, sondern weil er eine eigene kleine Geschichte erzählt. Eine Geschichte, zwei Halbkreise, glaube ich, auch von, ne? Eine Geschichte, die sogar in Buchform fasziniert. Warte, war dieses Furzgeräusch gerade, war das themenrelevant oder war das eine Anime? Es kam von da, wo der Ausblick auf Marios Hintern herkam oder so. Da. Nee. Öffnen sich neue Sichtweisen. Eine kleine Geschichte erzählt. Das war das. Stimmt, ja, genau. Muss man nur über zu besetzen wissen. Ja. Fuck off, echt Spiegel. Fuck off und schreibt nie wieder. Was ist eine Idee, so ein Buch, ne? Wow, Leute haben Ärsche. Spannend. Leute finden Leute heiß. Gute Ärsche werden designt, das ist ja schon ein bisschen was anderes, das verstehe ich ja, ne? Aber soll ich mir wir sind so viele sehr, sehr ähnlich, glaube ich. Soll ich einen Pinguin-Arsch geiler finden oder was ist das Problem? Junge, gab es auch mal so eine Serie mit Safe Space und Snowflake oder so? Da war doch auch so etwas mit einem anderen Arsch dabei mal. Ne? Safe Space. Ja, was heißt gab es? Die gab es eigentlich nicht, weil die wurde ja nur angekündigt von. Ach so. Und die, da haben sich alle drüber aufgeregt, das ist halt lustig gemacht, gesagt, Marvel Comics ist kaputt. Und letzten Endes kam dann die Pandemie dazwischen und die haben so alle möglichen Leute entlassen. Und ja, soweit ich das weiß, ist das nie veröffentlicht worden. Ja. Aber dieses hier ist auch sehr lustig. Ja. Das hatte Mama, glaube ich, eingereicht, aber ich habe es mal auch durchgelesen und fand es sehr witzig. Jetzt kommen nämlich die Computer und die Algorithmen und nehmen den Instagram-Models die Arbeit weg. Durch quasi künstliche Frauen bei Instagram. Ja. Was wir denn ist dann bei OnlyMe verdient oder so? Oder OnlyFans, oder wie heißt das? Ja, ja, vielleicht auch das. Ja, angeblich ja, schon 10 Millionen oder sowas gemacht damit, mit den virtuellen Models. Ja, klar, sicher. Das wird doch nicht mal so einfach zu unterscheiden. Ne? Ist mir auch schon passiert, dass ich gesagt habe, oh, FIFA oder Fußball so. Weiß man nicht ganz genau. Ich finde, die Grafik von der rechts oben sieht schon echt realistisch aus. Nee, das ist Belle Delphine. Die mit dem Weltraum. Ja, das ist eine arme Influencerin, eine echte Influencerin. Ne, die verdient 1 Million mit dem Verkauf ihres Badewassers. Die ist so arm. Das ist echt. So viel hat die verdient. Ich habe nur ungefähr 3,50 gekriegt, als wir uns das verkauft haben. Die ist halt so arm, weißt du, die muss ihr Badewasser verkaufen. Aber guck mal, also mal ganz ehrlich, wer dieses Ding da in dem Bild auf der linken Seite, was genau? Ich denke mal, wenn du nicht zu nah dran gehst, nicht zu sehr in Großaufnahmen kommst oder so, dann geht das schon. Wenn du durstig genug bist, oder was? Ja, möglicherweise, genau. Oder ja gut, das Badewasser digital ist, kannst du es natürlich nicht verkaufen, ne, aber... Ich obwohl, so, guck mal, die könnten dir noch digitales Badewasser verkaufen. Das kannst du dann in deinem Sims-Spiel kannst du das dann in die Badewanne schütten. Ja, gute Idee. Das lässt aber doch für EA noch für Monetarisierungs. Ja, ja. Schon krass, wie das Geld so fließt in das für komische Kanäle, ne? Oh. Hyderabad. Also, da war ein Autokorso in Stuttgart von den Querdenkern als Demo gegen aktuelle Corona-Politik und ich fand die Überschrift Querdenker beenden am Holocaust-Gedenktag ihre Demo-Pause, weil Befreiung von Auschwitz war, fand ich schon irgendwie, weiß ich jetzt nicht, fand ich irgendwie merkwürdig, das denen so zuzuschieben. Die Querdenker kannst du kritisieren, wie du möchtest, darfst du ruhig, ist mir egal. Haben sie denn einen Grund, aber, das ausgehend an den Tag zu machen? So? Ich meine, Mittwoch ist jetzt auch ein komischer Tag, eigentlich, oder? Aber sozusagen sich einen Tag aus der Nazi-Zeit rauszusuchen, in meinen Augen, ja, da gibt es an jedem Tag irgendwas, was Nazis zu tun hatte. Das waren viele Jahre Schreckensherrschaft. Also da kannst du bei jeder Demonstration dir irgendeinen Tag aussuchen und sagen, da war was. Also ich fand das einfach merkwürdig. Also ja. Ja, in Sachen Framing ist es auf jeden Fall ein ziemlicher Punch, würde ich mal sagen, so, ne? Also. Aber denselben Punch haben sie auch gelandet bei dem Artikel über Gunnar Kaiser und sein angeblich verunglücktes. Ja, das kommt gleich noch. Dings. Habe ich auch dabei. Ja, und also, ich wollte jetzt zu diesem Kram, ich hatte mir auch hier diese Gedenkstunde im Bundestag da irgendwie angeguckt. Das war ja so ein bisschen kontrovers wegen der Marina Weißband, die sie da eingeladen hatten, die ja Grünen-Mitglied ist, soweit ich weiß. Die war ja früher mal politische Geschäftsführerin bei der Piratenpartei. Und uns ist sie ja vor allen Dingen dadurch aufgefallen, dass sie ja irgendwie auch mal so ein, also angeblich beschäftigt sie sich ja jetzt mit Bildung, irgendwie Bildung über irgendwelchen Extremismus auch. Und da war ja natürlich dein GEMA-Gate bei ihr irgendwie mit dabei an Dingen. Und da im Bundestag hat sie auch irgendwas mit Verschwörungen kritisiert und so weiter und so fort, wo ich mir dann auch wieder so denke, ja Mädchen, so schnell kann es halt gehen. Ne? Weil da würde ich nämlich schon mal sagen, dass du da nicht geeignet dafür bist. Dich nee, ein Tagesthema war es aber trotzdem auch, oder? Ich glaube, weiß nicht, kann es noch irgendwie so ein größeres Nachrichtendings öffentlich-rechtlich. Wir hatten sie es auch eingeladen hier. Ja, auf jeden Fall hat sie in ihrer betont hier so komischen Stimmlage, wie ich finde, so pseudo-betroffen irgendwie redet die immer. Also es ist jetzt nur mein Eindruck. Und sie hat da auch irgendwas wieder postuliert von irgendwie so eine Art von, keine Ahnung, Gesellschaft, die das gar nicht merkt, wie sie irgendwie radikal wird oder so, wo ich mir wieder so denke, nee, Mädchen, so läuft das nicht. Das ist nicht so, dass wir irgendwie morgens aufwachen und plötzlich ist irgendwie, das war bei den Nazis auch nicht so. Also, aber das ist wieder so ein Ding, wo man dann irgendwie ja, halt mit rechtfertigen kann, dass man jetzt wieder den Großangriff irgendwie startet, Kulturkampf halt eben betreibt, aus meiner Sicht. So nach dem Motto, ja, wir müssen jetzt hier dies wegzensieren, jenes, das darf man nicht mehr sagen, hier darf man nicht mehr und so weiter und so fort, weil ansonsten schaffen wir so ein Klima irgendwie und hier so Slippery Slope, ne, Dammbruchargument irgendwie, das eine führt zum anderen und so weiter und so fort. Also das fand ich halt ja, so ein bisschen deplatziert. Wenn du ihr sagst, dass das mit den Nazis nicht von einem Tag auf den anderen, dann wird sie sagen, ja, ja, guck dir doch die Zeichen an, die AfD sitzt im Bundestag und die Leute sagen, dass man rassistisch gegen Weiße sein kann, das sind doch alles Zeichen. Können wir das nicht mit ein paar Sprechakten belegen? So was, also ja, dann gab es halt noch diese, die Frau Knoblauch war halt auch da, oder Knobloch heißt sie, glaube ich. Und die hat auch, die hat irgendwie in Richtung von der AfD gesagt, deren Kampf wäre irgendwie vor 70 Jahren verloren gegangen oder so. Und das hat der Bruder bei Achgut dann irgendwie kommentiert mit, sie sollte sich auch mal Gedanken machen über den linken Teil des Parlaments, deren Kampf da erst vor 30 Jahren gescheitert ist und die dann heute auch noch immer was irgendwie von Palästina reden und so ein Zeug, ne? Und da halt eben irgendwie den Staat Israel problematisieren und so. Und dass das halt dann für sie da irgendwie nicht so das Ding ist, irgendwie, wo sie sich irgendwie berufen fühlt, da irgendwas gegen zu sagen oder so, hat der Bruder halt kritisiert. Ja, und dann gab es noch so ein Ding von der Dorothee Bär, die halt irgendwie aber dann einen Tag später bei einer Aktuellen Stunde irgendwie der AfD vorgeworfen, sie hätten mitgeschossen bei Walter Lübcke. Also wortwörtlich hat sie das so gesagt irgendwie. Ja, die AfD hat mitgeschossen. Das fand ich auch ein bisschen übertrieben. Ja, und hat denen auch vorgeworfen, dass sie sich nicht erhoben haben bei dieser Gedenkstunde. Und da muss ich mir dann aber ganz ehrlich sagen, also wenn die eine da irgendwelchen verwirrten Krempel redet und die andere irgendwie sagt, also ihr seid ja sowieso irgendwie die Nazis oder so, also jetzt halt mit diesem Vergleich von wegen vor 70 Jahren den Kampf verloren, da würde ich mich auch nicht erheben, also ja. Ja, schon eine ziemliche Aussage, also anderen Leuten den Mund verbieten, im Internet löschen lassen und so weiter und dann selber solche Dinge heraushauen, ne? Und sich Politiker. Naja. Meinung ist nicht richtig von Einzelnen auf Gruppen, ich weiß. Ja, und vor allen Dingen, das ist natürlich auch überhaupt gar kein Aufruf an irgendwelche Leute, die da jetzt Platze machen oder so, ne, in irgendwelche reale Gewalt zuzukommen zu lassen. Wenn man, wie ist das denn dann, könnte man dann auch sagen, Frau Merkel hat Schuld an irgendwelchen Todesfällen, zum Beispiel wegen ihrem Corona-Management oder so. Ist das dann auch, wollen wir, dass diese Spirale weitergeht, frage ich mich. Wenn wir sowas behaupten, wie die AfD hat bei Lübcke mitgeschossen. Ja, stimmt, da muss man dann fairerweise halt eben auch sagen, also sowas habe ich aus den Reihen der AfD auch schon gehört, halt von wegen, dass angeblich die Leute das wollen, dass irgendwelche Migranten in Deutschland Straftaten begehen oder so. Das gab es auf der Kehrseite auf jeden Fall auch schon, ja. Ja, wir verlassen so ein bisschen den rationalen Diskurs. Wir erwarten das aber von den anderen. Ne? Ja, wir erwarten das von allen anderen. Ja, ich glaube, der Abel ist gerade wieder nach seinem Kind gucken. Wir müssten da eigentlich vorbildlich sein, sozusagen, was das angeht. Und den Diskurs eben rationaler führen als der Durchschnitt der Bevölkerung. Das Gegenteil ist der Fall, ist mein Eindruck. Ne? Also, die schimpfen sich da wie, weiß nicht, wie in der Familie. Ja, gut, das hier ist auf jeden Fall scheinbar eine Studie, die Abel eingereicht hat und wieder von diesem Herrn Rolf Degen, der ist ja eigentlich auch immer dabei, wenn Ewe was Alza da, ja. Ja, Rolf Degen, bester Mann, der muss immer mit dabei sein. Ich lese den sehr gerne auch, wenn er mich sehr verwirrt, weil einfach Psychologie oftmals Hanebüchen von vorne bis hinten ist. Aber ja, younger Germans are far more likely to believe that their compatriots knew about the crimes of the Nazis and let it happen than the older ones. Und da muss ich sagen, in dem Camp sehe ich mich ein Stück weit irgendwo auch. Also ich konnte mich da drin wieder erkennen, aber ich weiß nicht, woher sozusagen der Wandel in der Einstellung mit dem Did you know, also wusstest du davon, herkommt. Also, ja. Ja, vielleicht die Distanz, dass es einfach dann schon zwei oder drei Generationen weit weg ist. Ja, also ich hätte ja meine Großeltern, also ich habe sogar meine Oma auch nach der Nazi-Zeit gefragt und Ihre Antwort war, sie wussten nichts über die Gräueltaten. Mhm. Das kann ich natürlich auch nicht. Ja, sie wussten angeblich von Verschleppungen oder so und von Lagern und sowas, aber eben nicht davon, dass sie das ja umgebracht wurden. Ja, genau. Ich denke einfach mal, dass das damit zusammenhängt und mit einer anderen Sichtweise auch im Sinne der Bildung. Und ja, dann gibt es noch dazu noch das Problem, dass da irgendwie auch der, mit den Viren nicht, aber mit so einem Zeug, also mit Verlausung und so weiter gekämpft haben und dass sie da ja auch entsprechende Mittel für benutzt haben, die so ähnlich waren. Damit konnten sie eben ziemlich gut recht, also irgendwie diese Lieferung der Chemikalien dann auch rechtfertigen und so weiter. Es gab ja auch Millionen von Zwangsarbeitern innerhalb von Deutschland. Sowas muss schon aufgefallen werden. Ja, genau, das wird auch bekannt gewesen sein. Ne? Da kenne ich auch Aussagen von Leuten, die das wussten. Lass mich jetzt lügen, ich habe jetzt nicht mehr die genaue Zahl im Kopf, aber es waren am Ende des Zweiten Weltkriegs, glaube ich, 3,6 oder 3,7 Millionen Zwangsarbeiter, die überall in der Wirtschaft eingesetzt worden sind. Und Deutschland hatte damals nicht so viele Millionen wie heute. Also, ja, die haben sie auch wasted oder so, ne? Also verschwendet. Wenn das richtig geht. Naja, aber auf der anderen Seite musst du auch bedenken, dass sich wahrscheinlich wenige Leute, die das gesehen oder mitgekriegt haben, getraut haben, darüber groß zu sprechen. Mhm. Also, ich will auch niemanden da in Schutz nehmen. Ich glaube auch, dass ein großer Teil der Leute, die gesagt hat, wir wussten da nichts von, dass die sich auch selber schützen. Einfach. Aber das ist auch ein menschlicher, psychischer Automatismus. Ja, ich glaube eben, das ist der Unterschied des Wissens sozusagen da an dem konnten wissen oder konnten nicht wissen, sich nicht festmachen lässt, sondern eher, man konnte wohl wissen, dass es Lager gab, aber diese Tötungsmaschinerie weiß ich nicht ganz genau, ne? Ob das wirklich so weit bekannt worden sein konnte auch überhaupt. Ne? Man kann sich auch aktiv dagegen wehren, sowas mitzukriegen in Kriegszeiten sowieso, von daher. Der Grund, warum wir jetzt so drauf antworten, ist, weil die Frage unterspezifiziert ist. So, ja, genau. Wenn man fragen würde, wenn man offen fragen würde, was hast du aus der Zeit noch mitbekommen? Ist das eine offene Frage, Leute? Oder was denkst du, was wussten die Leute oder so? Ne? Richtig, ja. Statt zu fragen, so ein Ding, Suggestivfrage von, hast du denn davon gewusst? So. Konnten die Leute wissen oder nicht? So. Ja, alles klar. Ja, wir kommen jetzt schon wieder dazu, dass wir fünfmal dasselbe sagen. Deswegen nächstes Thema. 5 Jahre Weltraum machen. Das hier ist eigentlich mehr so eine Prophezeiung für die nächsten 5 Jahre. Der Herr Hofreiter hat gesagt, Fliegen zum Vergnügen sollte unterbunden werden. Das geht momentan um die Corona-Krise. Fliegen ist für die meisten Menschen im Moment nur noch eine Erinnerung. Geht es nach anderen Hofreiter, soll das für Privatpersonen vorerst auch so bleiben? Wenn die alles verbieten, ne? Müssen dann mehr Gesetze her oder weniger? Sollen wir streichen oder wie ist das? So. Meine Prophezeiung ist, wir werden diesen Talking Point in 5 Jahren nicht mehr im Zusammenhang mit Corona, sondern im Zusammenhang mit dem Klima diskutieren. Wie seht ihr das? Ja, das ist nicht so lange dauert wahrscheinlich, ne? Nee, also 5 Monate, wie lange werden die Grünen brauchen, bis sie sagen, Urlaubsreisen irgendwie nur noch nach Kontingent oder... Ja, die Frage ist dann aber auch, wie lange die CDU braucht, um umzufallen, ne? Ich meine, die konkrete Forderung ist ja bis jetzt, ich meine das sowieso schon immer, aber ein CO2-Budget. Ach ja, richtig. Habe ich gar nicht. Ich bin ja arm, dann habe ich auch kein CO2-Budget oder wie war das? Es ist aber denn nicht fast jedes Fliegen, außer jetzt wirklich ein Langstreckenflug über Wasser, obwohl du könntest auch mit dem Schiff fahren, ist nicht jedes Fliegen im Endeffekt sowas wie zum Vergnügen, weil die Angela könnte ja auch nach Brüssel mit dem Zug fahren. Oder nach London oder Paris. Nach China. Also es gibt ja zum Glück auf dem Flugsektor tatsächlich technische Durchbrüche. Nicht was die technische Machbarkeit angeht, sondern was die Massenfertigungskapazitäten angeht von Elektroflugzeugen und anderen Flugzeugen, die sehr viel emissionsarmer sind, wenn es unbedingt darauf ankommen muss. Und deswegen wird sich das Problem auch von selbst lösen, würde ich sagen. Würde ich nicht die sagen. Die Armgrünen werden nicht dazu kommen, das Fliegen verbieten zu dürfen. Oh, tun sie mir leid. Ich glaube nicht, dass es so läuft. Weil auch an der Stelle wieder, also ich kann mir nicht vorstellen, also weil du hast so eine Energiedichte in diesem Kerosin drin, das lässt sich nicht mal eben durch ein paar Batterien irgendwie ersetzen. Also, und ja, aber was funktioniert, ist durch neue Materialtechnik und durch Bauweisen wird gar nicht mehr so viel Energie benötigt, vor allem dadurch, dass man den Treibstoff nicht mehr transportieren muss, wird sehr viel gespart. Sogenannte wie gesagt, die Technik ist soweit und die Massenfertigung läuft an, aber in vier, es gibt mehrere Hersteller, die werden in 5 bis 6 Jahren Modelle auf dem Markt haben, die man kaufen kann, die Fluggesellschaften kaufen können. Wo ich das verstanden habe, sind das teilweise so. 50 bis 200 Passagiere. Das ist doch schön, dann können wir uns ja zum 10-Jährigen nochmal drüber unterhalten. Ich habe da meine Zweifel, sagen wir mal so. So ein Flugzeug große so Segelflieger. Man macht dann das Flugzeug einfach hinten so ein langes Kabel dran. Da steht dann einer mit so einer Bedienbox. Am Freitag hatten wir knapp einen Blackout, weil wir doch unser Stromsystem, das wird immer anfälliger. In dem Fall lag ein Fehler im Osten Europas und 63 Minuten Inselbetrieb. Und ich kann das Thema schon fast gar nicht mehr hören, aber ich glaube, Small Price weiß darüber sogar noch mehr wie ich. Also. Gab es wieder einen Spannungsabfall in der Netzfrequenz? Genau. Ja. Du hast ja bei der letzten Art und Preis, du hast ja irgendwie darauf hingewiesen, dass sich die Angaben so widersprechen dessen, was man früher für Möglichkeiten hat oder vor einer Weile eben so als technisch machbar oder so ausgerechnet wurde und wie da jetzt euphorisch im Prinzip argumentiert wird. Und ich glaube, dass das damit zu tun hat, dass die einen, die das eben alles oder dass häufig die positiven Angaben daraus resultieren, dass der private Konsum bedacht wird und die negativen daraus, dass der gesamte Konsum oder der gesamte Verbrauch, Gebrauch da zugrunde liegt, ne? Also wenn du das Gesamte mit der Industrie und so weiter zugrunde legst, dann kommst du eigentlich nicht auf so positive Zahlen. Und dann geht das eigentlich nicht bis 2030 oder 35. Ja, ja, ich meine, da wird sowieso mit sehr vielen Zahlenspielereien gearbeitet, weil Fakt ist... Ja, ich sag nur, reden auf die Leute aneinander vorbei, ne? Ich meine, ich kann nur daran erinnern, alle Kapazitäten, ich meine, alleine wie das halt gemessen wird, so und so viel Prozent der Energie wird aus regenerativen Energien erzeugt. Naja, Prozent von was? Alle regenerativen, jedes Megawatt aus regenerativer Energie muss ein Megawatt aus herkömmlichen Energieträgern zur Verfügung gestellt werden als Backup. Hm. Die sind nur nicht im Betrieb und zählen deswegen nicht zu diesen so und so viel Prozent der Netzlast dazu, offiziell. Aber sie stehen da und werden auf Standby gehalten. Es ist halt alles eine Frage, wie man das framet. Ne? Trinkwasser für mehrere Tage. Nahrung für mehrere Tage, Kerzen, wisst ihr ja, ne? Und im Winter vielleicht auch ein bisschen Holz zum Heizen. Für 6 Wochen Vorräte holen, das ist schon eine Menge. Gibt es jetzt bald wieder Plattenbauten in Hamburg? Das ist ja ein bewährtes Konzept, nicht wahr? Ist das wirklich, geht es da wirklich um Verbot oder wollen sie nur vielleicht die Förderungen streichen oder was? Habe ich mich gefragt. Nee, es gibt ja gibt's keine, musst es ja vorher sagen, was du bauen willst, ne? Das kriegst du keine Genehmigung. Ja. Und wenn die jetzt sagen, die keine Einfamilienhäuser mehr, dann ist das so, ja, dann ist das ein Verbot quasi. Also ich meine, ja. Also, ja gut, du kriegst ja sonst auch, kriegst du auch einen Zuschuss normalerweise, ne? Wenn du jetzt einen Bauschlagvertrag hast oder so, kriegst du einen staatlichen Zuschuss. Hätte ja sein können, dass das gemeint ist, dass sie das nicht mehr zahlen wollen. Es geht ja hier auch um die Region irgendwie aber, und so, ne? Aber im Endeffekt ist es, Nummer, ne? Es ist halt ja ideologisch, weil sie sagen, dass diese kleinen Häuser halt nicht richtig zu dämmen sind oder so, so wie sie sich das vorstellen. Und was dann mit erreichen werden, ist, dass die Dinger dann teurer werden. Ne? Und deswegen ist es halt dann haram und dann darfst du nicht alleine wohnen. Ja, genau. Zumal immer dran denken, das ist Rot-Grün, also SPD-Grün. Deren Klientel, die sitzen sowieso schon in ihren Einfamilienhäusern, dann ist es scheißegal, ob die anderen in Hasenkisten müssen oder nicht. Aber es gibt ja auch eine Vorgabe aus dem rot-grünen Koalitionsvertrag von 2020, so der Stand. Aber ich bin auch ganz schön angepault worden dafür auf Twitter, dass ich mich darüber erregt habe. Und man hat mir gesagt, ich wäre irgendwie ein reicher Typ, der auf Kosten, ich wohne in einer kleinen Mietwohnung, ich habe den ganzen Scheiß, den so eine Mietwohnung mit sich bringt, ich kann mir auch kein Eigenheim leisten, aber ich werde bis aufs Blut dafür kämpfen, dass Leute, die sich ein Eigenheim leisten, sich das auch bauen können. Wo kommen wir denn hier hin? Hm. Apropos Immobilien. Umkämpfter Wohnungsmarkt in Berlin, gibt es die meisten Bewerber pro Inserat. Arg viel mehr steht im Zeitungsartikel nicht drin. Mietpreisbremse hat dazu geführt, dass der Markt noch weniger bedient wird, weil man halt, ja, möchtest du viele Produkte haben, tu halt Regulierungen abschaffen. Möchtest du weniger Produkte schaffen, versuch den Kapitalismus zu zähmen. So einfach ist es halt. Also nicht in allen Bereichen, aber zumindest auf dem Wohnungsmarkt sehr stark. Also, ja. Ja, jetzt überlegen sie ja wohl noch, dass du Mietwohnungen nicht mehr in Eigentumswohnungen umwandeln darfst. Dann auch wieder so, ja, die Klientel ist versorgt, okay. Dann machen wir jetzt Eigentumswohnungen noch, nur noch für Leute, die sich einen Neubau leisten können. Ja, danke. Ja, da steht aber noch, ja gut, ich meine, es gibt ja immer noch die Selbstnutzung, die man immer beantragen kann und da, also so gesehen, oder meinst du, dass man als Mieter den Anspruch hat, eine Wohnung zu kaufen oder worauf spielt es jetzt an? Nee, dass man einfach, wenn man jetzt, sagen wir mal, von jemandem ein Haus, also eine Wohnung kauft, dass ich die nicht mehr in Eigentum, also dass der mir die nicht mehr verkaufen darf, die muss weiter als Mietwohnung betrieben werden. Ach so, ja. Ja gut, ich meine, das gibt es ja schon. Das sind dann irgendwelche sogenannten Public-Private Partnerships oder sowas, da steht das dann halt drin als Bedingung. Ja, aber ne, kann man so oder so sehen. Ich habe, glaube ich, in dem Artikel gelesen, dass 147 Bewerber für Mietwohnungen so das Maximum da waren. Genau. Also ich meine, das hört sich jetzt ehrlich gesagt nicht so ungewöhnlich an von Erzählungen, die ich von anderen Leuten gesehen habe und anderen Erfahrungen. Das ist schon viel. Ist das viel, ist aber ist nicht ungewöhnlich an sich, wenn es gute Wohnungen sind. Ja, ja. In Berlin hat man ja generell das Phänomen, dass es sehr viele Ferienwohnungen gibt. Das ist ja im Moment an sich nicht so der Fall. Also. Dass deswegen der Mietmarkt sowieso ein bisschen seltsam ist, weil es sehr viele ausländische Eigentümer gibt, die halt die Sachen halt nur als Ferienwohnungen vermieten immer. Aber die treffen auch sonst komische Entscheidungen. Die Friedrichstraße, wie sie heißt, eine Einkaufsmeile, wo Ferrari ansässig ist und irgendwie sonstige Edelfirmen zu einer Fußgängerzone jetzt umgepasst, dass da keiner mehr vorfahren kann oder so. Oder so einer Ökozone, ich weiß gar nicht genau. Und damit das wieder funktioniert mit der Nachfrage, dann wollen sie dann demnächst angeblich alles bunt anmalen oder so. Ich weiß nicht genau, wie weit das stimmt. Ich bin ja nicht aus Berlin, aber das mit dem Friedrichstraßenumbau, das scheint schon ein Ärgernis zu sein für viele Leute. Zumindest sind da wohl die Umsätze eingebrochen. Wie bei Karstadt, aber bei Karstadt war das schon länger der Fall. Hier haben wir eine Meldung, dass eben Karstadt Kaufhof in seiner Gesamtheit ungefähr 500 Millionen Euronen verschlingen wird an Staatshilfe, die ja absehbar ja praktisch in einem Loch versinken. Ne? Abgesehen davon, dass natürlich viele Leute an den Hilfen für Konsum rausgeht, ist das eben bei Karstadt auch besonders ärgerlich, weil die ja eigentlich auch schon länger Schwierigkeiten haben mit dem Überleben, dem wirtschaftlichen. Das ist so ein bisschen so sichtbar hinterher. Sehenden Auges das Geld reinschütten. Hässliche Angelegenheit. Gleichzeitig ist ja jetzt auch noch irgendwas aufgetaucht, dass gegen Karstadt Kaufhof auch ermittelt wird, wegen irgendwelcher Tricksereien. Also, ja. Ja, okay. Das klingt jetzt für mich auf den ersten Eindruck danach, als wenn da auch als wenn die moralische, wie soll man sagen, Berechtigung, das Geld zu kriegen, abgesprochen werden soll. Also so ein einfacher Weg, ne? Was der Abel sagt, mit wie der Geheimdienst eben arbeitet oder so, ne? Ja, wichtig ist, dass man immer Paranoia hat. Ja, so ungefähr. Auch wenn man nicht verfolgt wird. Apropos Paranoia, die GameStop-Aktie ist eine Saga, die einfach nur, ich könnte wahrscheinlich 2 Stunden drüber reden, aber ich mache es lieber nicht. Das hier ist ein sehr guter Thread. Warte mal, fass es vielleicht kurz zusammen wenigstens für die Leute, die vielleicht noch nichts... Ist das GameStop oder was? Ja, also GameStop... Mhm. Aktie, das war contested, sozusagen umkämpft von verschiedenen Investoren und da hat jemand vor langer, langer Zeit Call-Optionen gekauft. Das heißt, wenn die Preise der Aktie bis zum bestimmten Preis hochgehen, verdient er wesentlich mehr Geld. Und Call und Call-Optionen sind nochmal ein anderes Instrument wie Aktien. Auf jeden Fall hat er das auf Wall Street Bets, das ist ein Reddit-Forum, hat er das veröffentlicht. Und hat gesagt, ja, das ist eine super Position. Ich habe herausgefunden, dass die Firma, dass die gar nicht so ungesund aussieht, GameStop. Also der hat darauf gewettet, dass von damals $4 das vielleicht auf $20 hochgeht. Auf jeden Fall haben dann andere Großinvestoren, unter anderem auch der Michael Burry, mit der Zeit sich bei GameStop eingekauft. Also Burry, das war ein Investor, der hat damals Cyan Capital gehabt. Der hat die 2008er Finanzkrise vorhergesagt mit seiner Grundlage von Security Analysis. Das ist ein Buch, was sozusagen Value Investing beschreibt, ein bestimmtes System, wie man gute Chance wittert. Und er hat sich eben GameStop auch angeguckt, hat auch rein investiert und Andere Hedgefonds haben dieselben Daten gesehen und haben die anders interpretiert, haben gesagt, dass GameStop nicht unbedingt ein guter Fang ist und haben Leerverkäufe betrieben. Leerverkäufe ist, dass du dir eine Aktie leihen kannst und sie später zurückkaufst und die Differenz einstreichst. Und Schwung in Handel gekommen, das ist ja nicht schlecht, ne? Ja, also im Grunde Leerverkauf zeigt einfach nur, hey, ich glaube daran, dass die Firma, dass es der nicht gut ist, dass es der Firma nicht gut geht, dass sie überbewertet ist. Ich nehme Geld in die Hand, um öffentlich zu signalisieren, da ist ein Risiko für den Markt, man muss es besser einpreisen. Also das ist ein ganz normaler Mechanismus, um den Idealpreis zu finden. Auf jeden Fall sind dann die Gerüchte darum, dass GameStop sozusagen dass es der Aktie schlecht geht, dass es der Firma schlecht geht. Die sind in zwei Bereichen, haben sie sich weiterentwickelt. Einmal, dass es eben gut ist, einmal, dass es schlecht ist. Und dann haben genügend Hedgefonds sich mit Shorts eingedeckt, die über die Marktkapitalisierung hinausgegangen ist, wie viele Aktien es gibt. Also man hat mehr Leerverkäufe vorgenommen, wie man überhaupt sich hätte Aktien leihen können, um sie zu einem späteren Zeitraum zurückzukaufen. Das hat den Druck die Aktie extrem erhöht und dann haben irgendwann Leute angefangen, GameStop zu kaufen und den Kurs etwas hochgepusht und dann entsteht ein Short Squeeze. Also du musst dann mehr und mehr Geld halt aufbringen, damit du halt deine Wette mit deinem Leerverkauf halten kannst. Und daraufhin ist dann das entstanden, dass das halt sehr große Wellen geschwungen hat, dass eben ein Hedgefonds am Milliardenbetrag sich verspielt hat und auf der anderen Seite viele Leute bei GameStop sich eingekauft haben. Allerdings Wall Street Bets Reddit kriegt jetzt den ganzen Credit oder auch Hate ab. Allerdings waren die Hauptakteure dahinter eben die Hedgefonds, also nicht unbedingt die kleinen Leute. Das darf man da auch nicht komplett ausblenden. Das ist ein bisschen das 1929-Syndrom, ne? So alle hinterherlaufen oder wo es steigt oder so. An sich ist es ein wunderbarer Dschungel des freien Marktes. Also das Klasse, was passiert ist. Ich finde nur die Reaktionen. Ja, aber du sagst nicht die gesamte Geschichte. Danach hat sich noch herausgestellt, dass der Broker Robinhood von dem einen der größten Hedgefund-Manager mit denen zusammenarbeitet, ne, hat dann im Endeffekt gesagt bekommen oder sich dazu entschlossen, Trading vor ein paar Tagen zu stoppen. Das heißt, du darfst nicht mehr neue GameStop-Aktien kaufen, aber verkaufen darfst du schon, damit man halt irgendwie so das wieder in Ordnung kriegt. Ja. Und bei den Milliarden, da geht es darum, dass ein Typ, davon weiß ich, der hat in einem Interview, in einem Fernsehinterview, hat er angefangen zu heulen, der Typ hat einfach 70 Milliarden verloren. So. Also es ist, 70 Milliarden sind wir mittlerweile. Ja, also ich würde gerne später zu den technischen Sachen noch was sagen, bei einer Sache, die ich eingereicht habe. Ich will da aber nichts vorwegnehmen. Ihr habt ja jetzt das grob umschrieben, was ja in den Medien auch so berichtet wird und auf weitere Details gehen wir jetzt hier ein. Ja. Sollen wir dann jetzt bei dem Thread vielleicht einsteigen? Nee, der Thread, den kann man sich in Ruhe durchlesen. Also ich habe den Thread auch im Grunde grob zusammengefasst. Also. Ach so, es war quasi die Vorgeschichte, wo ab 4 Dollar Kurs quasi. Ja, genau. Ja, es gab vorher ja auch schon einige Probleme. 20 Dollar war, also 8 Dollar ist der inhärente Wert. Ja, das heißt, die Firma war sowieso schon auf dem absteigenden Ast. Also wenn der Kurswert unterm Buchwert ist, ist das kein gutes Zeichen für ein Aktienunternehmen. Und 20 war ein normaler, gesunder Kurs. Und der letzte Kurs war 274, zwischenzeitlich bis auf 480 US-Dollar, glaube ich, hoch. Etwas Pump and Dump, also so. Aktie hochpumpen und dann hört die Musik auf und alles sind traurig, die zu spät gekommen sind. Ja, das war die grobe Outline. Ich glaube, so der Amerikaner, dass das immer weitergeht, ne? So ein bisschen naiv auch. Ja, du musst halt dein eigenes Risiko verwalten, also was heißt naiv? Also, ja. Also, was für Panik gesorgt hat, war halt der lose Zusammenschluss, der spontane Zusammenschluss dieser Anlegergemeinschaft über das Forum Reddit. Das hat halt Leute in Unruhe versetzt, weil diese Strategie normalerweise nur von großen Finanzmarktfirmen gefahren werden und gefahren werden können. Man sollte es jetzt aber auch nicht überschätzen, da haben nicht Millionen Leute dran teilgenommen, sondern mehr so vielleicht 10.000, maximal 20.000 Leute haben tatsächlich investiert. Und das hatte schon einen sehr großen Einfluss. Ja. Norris Texan Investor uses GameStop Gains to help sick children. Und da hat einer aus dem Reddit ist losgefahren und hat sich ein paar Nintendo Switches gekauft von einem GameStop und hat das zum Krankenhaus für Kinder gebracht und das Ding gespendet, wollte aber anonym bleiben. Fand ich eine schöne Geschichte. Also neben gibt es ja auch die Geschichte von dem Milliardär, der gesagt hat, ich versuche doch nur mein Leben zu Unterhalt zu verdienen. Ja, das soll also, Milliardär gar nicht meinen. Das soll viel verdienen. Clown World Finance, ja. Das klingt so. Und hier haben wir Mises Institut, kannst du auch halt zusammenfassen, österreichische Schule, wenn du sie kennst, die meckern halt darüber rum, dass halt der monetäre Geldsupply zu stark ausgeweitet ist, sondern meckern sie hier halt in dem Artikel auch wieder rum, aber ich mag Mises. Ich mag die einfach. Die sind klasse. Die denken einfach, das wäre alles, was Mises, was hier läuft. Genau. Ich mag Mises, ich mag Dreck. Und hier hat Ben Shapiro ein offenes Wort für die Hedgefonds, also wo er sozusagen sagt, dass der Preismechanismus gestört wird. Und das ist auch sehr wichtig, dass die Einpreisung von Firmen auf dem Markt halt funktioniert, dass da wenig Manipulation oder halt Pump and Dump herrscht. Aber da dachte ich mir auch, ach komm Ben, lass doch den Leuten auch mal ihren Spaß. Ein Short Squeeze gegen den Hedgefonds, meine Güte, jetzt komm. Aber ich muss auch sagen, ich finde sein ganzes Ding völligen Blödsinn. Weil wo ist der Unterschied zwischen Goldman Sachs und our Wall Street Bets? Jeder hat das Recht, sich zu einer Gruppe zusammenzuschließen, die eigenen Interessen verfolgt. Und warum müssen wir jetzt auf einmal auf die Arschlöcher Rücksicht nehmen, die halt sonst den Weizenpreis in die Höhe treiben, wenn wir gerade nicht hingucken? Leck mich am Arsch. Aber da kommt der Marx einfach sofort aus dem Kasten. Jetzt so zu tun, als wäre das, oh mein Gott, das ist böse und der Markt. Das ja, fuck you. Ihr gamet den Markt seit Jahrzehnten. Also nicht du, Ben Shapiro, aber die Hedgefonds gamen den Markt seit Jahrzehnten. Die Hedgefonds haben uns 2008 gebracht. Die Hedgefonds ruinieren ganze Ökonomien von Ländern, aber um Gottes Willen, bitte hört doch auf, GameStop zu pushen. Das bringt ja das System ins Wanken. Und das Lustige ist ja, ich bin ja eigentlich so ein Stück weit ANCAP, also Anarchokapitalist, und ich stimme dir da vollkommen zu. Also eine Allianz zwischen Marx-Affe und ANCAP, ey. Ich finde die Geschichte einfach nur geil. Ich keine Ahnung, ich hab's gefeiert wie nochmal was. Ja, genau. Memes, die rauskamen, waren einfach nur, ich hatte richtig gute Laune über die Episode. Also. Ich habe halt auch gelesen, das sei Trumpism. Weil, ja klar, stick it to the ruling man, das ist absolut Trumpism, ja. Und zeigst den Leuten, die Milliardäre sind, so, ja. Trumpism. Ah, milliardärsfeindlicher Trumpism. Oh mein Gott. So, in diesem Artikel geht es um einige andere Aktien neben GameStop, die ein ähnliches Schicksal in den letzten Wochen hatten. Und ich würde ganz gerne jetzt mal ein paar Sachen sagen, die vielleicht interessant sind zu dem Fall zu wissen, die ich aber wirklich nirgendwo sonst gehört habe und wenn, dann auch wirklich nur in Einzelheiten. So, erstmal, Short Selling hat ja einen sehr negativen Ruf wegen dem sogenannten Naked Short Selling, dass man quasi Aktien runterspekulieren kann, ohne dass man sie überhaupt hat. Deswegen wurde ja ein System eingeführt, wo man sich Aktien leihen kann, wie der Ebel ja schon gesagt hat. Aber es ist vielleicht wichtig zu wissen, warum das wichtig ist in diesem Kontext und warum das so ein nicht ungewöhnlicher, aber krasser Fall ist. Das Einzige, was das ungewöhnlich macht, ist die Sache mit Reddit. Und das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das System funktioniert ja so, dass es auf dem Aktienmarkt nicht nur Leute gibt, die Aktien handeln, sondern es gibt ja auch langfristige Investoren und Broker, die Aktien im Bestand haben und die verleihen für einen gewissen Prozentsatz. Und die Leute, die halt Short-Sellen, die leihen sich diese Aktie für, ich sag mal, 3 €, verkaufen sie für 20 €, dann haben sie 20 € auf einmal, dafür können sie sich wieder neue Aktien leihen und das immer so weiter hochmachen. Deswegen ist das immer ein gehebeltes Produkt, dieses Short-Selling. Und deswegen ist es auch, kann es halt extrem weit weglaufen, weil wenn man darauf gewettet hat, dass eine Aktie 7 € wert ist und dann ist auf einmal 300 € wert, dann geht man ganz schnell pleite und dann passieren solche Sachen wie, dass man einen Margin Call von der Versicherung bekommt, weil so ein Geschäft wird immer versichert, natürlich. Und dann sagt die Versicherung, okay, du musst jetzt entweder versuchen, die Position aufzulösen oder ja, wir kommen halt nicht mehr dafür auf, wenn Verluste entstehen über einen gewissen Betrag. Das ist ja hier in diesem Fall passiert und deswegen brauchten die eine Kapitalspritze von fast 3 Milliarden US-Dollar. Das ist der wirtschaftliche Schaden, der wahrscheinlich der einzige wirtschaftliche Schaden sein wird, den der Hedgefonds hat. Er musste 30% von seiner Eigentümerstruktur abgeben an eine Firma, die in einem anderen Kontext interessant ist. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man nicht weiß, auf welchen Preis hat Melvin, der Hedgefonds, überhaupt gewettet. Das weiß man nicht. Und man weiß nicht, wann dieser Kontrakt ausläuft. Melvin hat zwar gesagt, sie haben den Kontrakt terminiert, aber das geben die Marktdaten nicht her. Das heißt, der Kontrakt läuft noch. Und die Frage ist, wann läuft er aus? Und es gibt da nur gewisse Daten, an denen das sein könnte. Und ja, das wird halt interessant. Dieses Thema ist im Endeffekt noch nicht wirklich beendet, auch wenn der Hype so ein bisschen abgeflacht ist. Aber von der Finanzmarktseite ist es auf jeden Fall nicht beendet. Der OPEX hat ja gesagt, dass gewisse Broker-Plattformen irgendwann gesagt haben, Leute, ihr könnt die Aktie nicht mehr kaufen, ihr könnt sie nur noch verkaufen. Und das hat auch wieder was mit Regulation zu tun. Weil wenn du eine Aktie kaufst, ja, dann muss ja da Geld irgendwo lang fließen, ja. Und da gibt es sogenannte Clearinghouses und die sind quasi der Treuhänder und die müssen quasi einen Prozentsatz, wenn du für 100 Euro Aktien kaufst, dann müssen die 3 Euro physisch hinterlegen, quasi als Sicherheit, um diese Transaktion zu garantieren. Das ist halt eine Auflage im System. So, und dieses Clearinghouse, was gewisse Broker benutzt haben, die haben gesagt, okay, ihr müsst jetzt, wir fordern jetzt eine 100%ige Unterlegung. Damit hat sich der Handel für diese Plattformen, die vor allem Budget-Plattformen waren, nicht mehr gelohnt. Und sie haben nicht mehr die Aktien kaufen können über diese Plattform. Sie konnten diese Aktien aber weiterhin verkaufen, weil es ja andere Aktienbroker auf dem Markt gibt, die mehr Kapital haben und die 100% hinterlegt haben von diesen tatsächlichen Aktienkaufszahlungskosten, die da fließen. Das ist extrem kapitalintensiv. Ihr könnt euch überlegen, wenn 10.000 Mal die Aktie gehandelt wird und die ist bei 300 US-Dollar und das muss für 2 Tage hinterlegt werden, das ist halt sehr viel Geld. So, und das sind jetzt noch niedrige Zahlen, die ich genannt habe, vom Umsatz her. So, das ist der Grund, warum man es nicht mehr kaufen konnte und nur noch verkaufen konnte. So, und da kann man jetzt nicht den Plattformen das vorwerfen, sondern man muss sich halt fragen, okay, diese Clearingstelle, warum hat die das so hochgesetzt? Nicht aufgrund von einer gesetzlichen Regulation. Die haben gesagt, unsere Risk-Management-Abteilung hat gesagt, das ist zu volatil, wir müssen das auf 100% hochfahren. Andere Clearinghäuser haben das nicht gemacht. Und deswegen sollte man mit dem Finger nicht auf die Broker zeigen, sondern auf das Clearinghouse Depository Trust and Clearing Corporation. So. Ich weiß ja nicht, ob ihr das irgendwo mal gehört habt, aber ich denke mal, das ist einfach wichtig, in diesem ganzen Kontext zu wissen. Mhm. Auf die Broker sollte man auch aus einem ganz anderen Grund mit dem Finger zeigen. Und zwar, was die im Endeffekt machen ist, die bieten kostenfreies Handeln an, aber was gemacht wird ist, dein Handel wird innerhalb von 5 bis 10 Sekunden abgewickelt, aber in der Zwischenzeit wird nach einer Sekunde dein Handelsdatum quasi an einen anderen Finanzdienstleister verkauft und der macht genau den gleichen Trade, den du machst. So, der macht sogenanntes Frontrunning. Und wenn man das oft genug macht, lassen sich dadurch halt hohe Gewinne erzielen. Wenn man hat halt auch was mit Flash-Trading und sowas zu tun. Deswegen sollte man diese Plattform nicht benutzen, allein um das nicht zu unterstützen, dieses Flash-Trading, weil das ist, darüber sollte man lieber reden. Ja? Also man sollte über die Clearingstellen reden und man sollte über dieses Front-Running, was ja quasi durch die Einverständniserklärung legalisiert wird, sollte man reden. Das ist, glaube ich, vielen Leuten nicht klar, was da wirklich passiert. Ja, bei Aktien ist mein Lieblingssprichwort immer, if you can't spot the sucker, you might are the sucker. Und die dritte Dimension muss man sagen, das Ganze ist überhaupt nicht ungewöhnlich. Wir haben hier sehr viele andere Aktien, BlackBerry, AMC, COS, das sind Kopfhörer, Kleidungshersteller, Nokia und Bed Bath and Beyond. Das sind alles Sachen, die ähnliche Marktbewegungen in der letzten Zeit wie GameStop unternommen haben. Und das legt eben nahe, dass, wie es nun mal in der Realität ist, Melvin Capital nicht einfach nur einen Short auf den Markt gepackt hat, sondern ein komplexes Finanzderivat, was vielleicht sehr viel GameStop drin hatte, aber halt auch andere Titel drin hatte. Und wie es ein Hedgefonds nun mal macht, ein Hedgefonds geht normalerweise in den Markt immer mit einer Strategie und mit einer Gegenstrategie. So, das heißt, es handelt sich hier nur um die ganzen Short-Sachen, die in den Nachrichten vorkommen, aber die ganzen anderen Finanzinstrumente, die da gleichzeitig im Hintergrund laufen, die haben noch viel größere Auswirkungen auf den Finanzmarkt, auf sehr viele andere Unternehmen neben GameStop. Also GameStop hat nur einen Vorteil dadurch, dass der Aktienkurs jetzt so gepusht ist, können die vielleicht ein Second Public Offering machen und so 2 bis 3 Milliarden neues Kapital sich holen und sich so quasi tatsächlich aus der Insolvenz retten. Der Marx-Affe möchte wissen, was für einen Sinn machen denn diese Produkte eigentlich? Die machen verdammt viel Spaß. Die machen einerseits Sinn. Okay, ich erkläre mal, warum dieses Geschäft keinen Sinn macht. Und das ist ja auch eine Sache, warum viele Leute mit dem Kopf schütteln. Ja, die Leute sagen, 120% wurde geshortet. Das ist das Letzte, was ich sage, okay? Du hast 5 Minuten, wollte ich nur sagen. Also sonst machen wir einen Sonderstream gerne mal. Aber das ist das Letzte, was ich dazu sage, weil dann ist wirklich gut. Ich hab euch jetzt sehr viel aufgebürdet. Also, 120% der Marktposition wurde ja geshortet. Ich habe ja schon gesagt, wenn man Aktien hat, einige Aktien werden normalerweise nicht gehandelt. Institutionelle Anleger und Broker und andere Leute, die das halt zwangshinterlegen müssen. Die können das zwar verleihen, aber die dürfen es nicht handeln. So. Und der Free Float ist ein gewisser Anteil gewesen. Und tatsächlich ist es so gewesen, theoretisch kann man ja nur den Free Float wirklich sich schnell besorgen und leihen, weil man davon ausgeht, dass institutionelle Anleger die Aktien nicht unbedingt verleihen. Die verleihen vielleicht 2 bis 3% der Sachen, die im Bestand haben, und Broker verleihen bis zu 90%. Und Broker halten ja den Free Float. So, deswegen 240% des Free Floats war hier. Wie kann sowas überhaupt passieren? Das kann einfach dadurch passieren, dass man das zeitlich gestaffelt macht und indem man kauft und verkauft. So kommt man auf über 100%, ja, einfach über die Zeit hinweg. Das ist einfach nur die Erklärung dafür, das kommt sehr oft vor. Schaut euch an, was bei Tesla passiert ist vor 6 Monaten, ist genau das Gleiche passiert. Das Einzige, was die Sache hier wirklich so hochgepusht hat, ist, dass halt diese spontane Anlegergemeinschaft sich auf Reddit gebildet hat. Das können wir feiern, finde ich gut. Diabo. Digitaler Euro. War von Mammon, aber ja. Achso, ja, habe ich eingereicht. Ja, aber es ist eigentlich auch mehr so eine Info, dass sie das jetzt gerne möchten. Ich betrachte das als wichtigen Teil des Great Reset. Vielleicht wenn nicht sogar den wesentlichsten Teil. Und ja, das wird jetzt angestrebt, ne? Ganz offen und ehrlich. Endlich mal. Ich weiß nicht genau. Prinzipiell finde ich es nicht unbedingt ganz verkehrt, dass man die Währung auch ins Minus, also in Minuszins führen kann. Aber dass eben die Willkür dann bei solchen Leuten liegt und das irgendwie mit fragwürdigen Mitteln von der EZB dann gemacht wird, so, da halte ich nicht so ganz viel von. Man gibt sich da schon in die Hände dieser Leute, die Geld ist ja doch schon ein ziemliches Machtmittel, ne? Die Geldproduktion an sich. Ja, wollte ich gemeldet haben. Tja, ich habe es ja gesagt, es kommt schneller, als wir alle denken. Hier wurde aber noch von 5 bis 6 Jahren gesprochen. Allerdings hat sich das ja schon so ein bisschen beschleunigt. Ja, es funktioniert immer besser, wenn man die Leute vor vollendete Tatsachen stellt oder so. Klar. Herr Macron hat wohl heute auch gesagt, dass der Kapitalismus irgendwie nicht mehr das richtige Mittel ist jetzt und so. Also die EU macht ja schon 5 Jahrespläne, ne? Also was Finanzen angeht. Hier haben wir eine wunderbare Karte, wie Russland 609 Billionen auf Geopolitik-Poker-Chips gesetzt hat und welche Projekte sie da umgesetzt haben. Hier mal ein bisschen Regime Support, Schuldenvergebung, verschiedene Pipelines und wie Russland sich sozusagen versucht, da zu positionieren. Ich fand die Grafik einfach schön. Deswegen habe ich sie euch mitgebracht. Ah, Heiderabad, schon wieder von mir. Subversion and Insurgency. Wenn ihr verstehen wollt, wie sozusagen aufständische und speziell subversive Tätigkeiten vonstatten gehen, dann ist dieses Dokument von Rand, das sind glaube ich nur 32 Seiten, ein sehr guter Einstieg, um eine Grundübersicht darüber zu bekommen mit verschiedenen Beispielen, um sozusagen einfach mal in das Thema einzusteigen. Und das ist auch nicht zu hochgestochen geschrieben und ist einfach ein guter Gesamtüberblick, um sozusagen im Anschluss, wenn man das Dokument gelesen hat, ein paar von den Quellenangaben sich anzugucken, wenn man mehr lesen wollen würde. Oder natürlich das Active Measures von Thomas Reed, das ist natürlich auch sehr gut. Also, gibt es gute Tricks, was Counterinsurgency angeht? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, behalte ich alle für mich. Der beste Trick für Counterinsurgency ist, zuerst Insurgency zu betreiben. Understanding Deradicalization Methods, Tools and Programs for Countering Violent Extremism. Da wollte ich euch 5 Biases vorstellen aus dem Buch. Das ist ein generelles Buch aus der Antiterror-Narrativ, Erzählung, Umsetzung, BZW praktischer Field Guide, wie man wortwörtlich daran arbeitet, dass Menschen eben nicht zu Terroristen werden. Und es gibt da 5 Biases, der Confirmation Bias, also die Tendenz, dass man nur für Dinge sucht, wo man eben schon sich sicher ist, dass das die eigenen Glaubensstrukturen bestätigt. Naive Realism. In Social Psychology, Naive Realism is the human tendency to believe that we see the world around us objectively and that people who disagree with us must be uninformed, irrational or biased. Also, dass wir selber die Wahrheit natürlich gepachtet haben und dass alle anderen nur natürlich verwirrt sind und uninformiert, irrational und dass sie einen Bias haben. Der nächste Bias ist der Bias Blindspot, also dass man denkt, dass man bei sich selber keine kognitiven Verzerrungen vorzuweisen hat und dass das eben nur bei anderen der Fall ist. Consensus Effect, der in Psychology, the false consensus effects, also known are as consensus bias, is a pervasive cognitive bias that causes people to see their own behavioral choices and judgments as relatively common and appropriate into existing circumstances. Also, dass man glaubt, dass das eigene Handeln, dass das einen größeren Konsens innerhalb der Gesellschaft hat, wie es tatsächlich der Fall ist. Und der letzte Bias, um Terror zu verhindern, ist die Insider-Perspektive. The fail to consider or even understand how outsiders might assess certain situations. Das wäre zum Beispiel, wenn wir jetzt auf die Weltraumaffen selber gucken wollen würden, wir verwenden seit 5 Jahren das Wort Kulturmarxismus, das ist aber eher für die Innengruppe gut. Nach außen hin haben wir, weil die Linken Diskurshoheit haben und das Wort geframed haben, in die rechte Ecke gestellt haben, keinerlei gute Außenwirkung mit dem Wort. Und das sollten wir uns auch alle bewusst sein. Das wäre sozusagen die Insider-Perspektive auf die Weltraumaffen selber angewandt. Und an sich, die 5 Biases, die ich euch vorgestellt habe, damit kann man Terror verhindern. Also, ja, aus der ordentlichen Forschung. Also, da habt ihr es. Das bestätigt voll und ganz alles, was ich mir vorher schon gedacht habe. Sehr gut. Perfekt. Interessant, und man braucht keine Sprachregelung im Internet dafür. Ja, wortwörtlich. Ist Sprachregelung total dumm, desto freier die Leute arbeiten, desto besser kann Geheimdienst arbeiten. Also das ist keine Ahnung. Auf der Safe Space wird bei der nächsten Version ganz viele von den Fallacies und Biases und so sein, da könnt ihr euch dann rumlesen, da du Dings. Intensivmediziner spüren keine Entlastung und fordern noch schärfere Maßnahmen. Und das, während ich auch bei der Welt einen Artikel von einem Statistiker gesehen hat, der meinte, alles ist nicht so schlimm. Und dann saß ich wieder da und habe mir gedacht, ja, die einen schreien Lockdown, die anderen sagen halb so wild, was weiß ich. Aber Mediziner gegen Statistiker, das ist dann auch wieder, ich weiß nicht, wer da gewinnt. Hat der eine einen Zirkel, der andere hat einen Skalpell, ich keine Ahnung. Ja, häufig werden ja die Leute nur, die im Krankenhaus liegen, gezählt und dann könnte man ja vielleicht nochmal überlegen, wenn die länger liegen als normal, dann sind natürlich die Krankenhäuser auch voller. An dieser Stelle hast du halt irgendwie den Vertreter von diesem Verband der Notfallintensiv- und Notfallmedizin, der, denke ich mal, seine Betten wahrscheinlich eher leer haben möchte, ne? Und die Leute nicht überfordert. Also Ja, der Verbandsvertreter, ja. Das ist ja auch ein bisschen irreführend, dann die Überschrift, oder? Gut, der spricht ja für alle. Ja, der Antikörper, das Antikörpermedikament ist sozusagen fertig oder eins von mehreren. Und hier wird vom ZDF der entsprechende Forscher ziemlich ausgefragt, ist auch ganz interessant auf jeden Fall, wie das funktioniert und erklärt er und warum das jetzt dann doch so lange gedauert hat, obwohl sie schon eine Weile hätten fertig sein können. Ist es übrigens dasselbe, was der Trump auch bekommen hat, diese neue Medikamentenvariante. Naja, der Nachteil ist eben, dass es auf Stammzellen gezüchtet werden muss und die kriegt man ja wohl nur von abgetriebenen Kindern oder so, abgetriebenen Föten. Ja, das würde ich sagen, ist so der Nachteil. Ist also eine gute und eine schlechte Nachricht in einem, würde ich sagen. Wer sich das leisten kann, der kann sich dann damit erstmal ein paar Monate schützen. 3, 4, 5 Monate, sowas, glaube ich, haben sie geschrieben. Kostet allerdings 2000 Euro, roundabout. Ja, also ich denke mal, diese Stammzellen kann man wahrscheinlich auch nicht an jeder Ecke zu kriegen. Halt. Der hatte dann auf die Frage, wie das denn ist mit dem erhältlich so und wie das erhältlich wäre, geantwortet, dass es eben nicht so einfach wäre, weil die Materialien nicht so einfach zu kriegen sind. Ja, naja, ne. Sollten wir solches, ist eine moralische Frage vielleicht, aber statt die reichen Leuten zu geben, sollte man vielleicht die denen geben, die es brauchen. Ja, wenn sie abgetrieben sind, ist ja dann auch keine moralische Frage mehr sozusagen. Ja, aber ich glaube, das muss man nicht, das in Deutschland vielleicht, aber normalerweise haben sie auch dieses Ding, wo sie die quasi züchten, die ja, ne, hab ich doch auch Stammzellen. Nie. Und das ist aber dann mit irgendwelchen Denken, dass das ja potenziell dann auch zum Menschen führen würde oder so, dann in Deutschland so, dann auch wieder so verkehrt oder irgendwelche Dinge. Du kannst auch andere Tiere verwenden, so für Stammzellen. Und in Deutschland geht es nicht anders wohl, ne? Es gibt auch bei Menschen auch immer noch Stammzellen, die im Körper einfach immer noch da sind, so. Also, ja. Ja, also die Impfung. Bei der Impfung, da gibt es so ein bisschen ein Problem und zwar, also da gibt es mehrere Probleme, aber es gibt auch ein rechtliches Problem, nämlich dass man nicht einfach sagen kann, wir impfen erst den oder dann impfen wir den. Das meint zumindest die FDP-Fraktion im Bundestag. Und da hatte ich mir hier die Woche über diese Rede von der Frau Aschenburg, das ist so klein bei mir, auf jeden Fall Doppelnamen, sehen wir bestimmt auch gleich noch, wollte ich euch nämlich mal zeigen. Herr Aschenberg, du bist. Sehr geehrte Frau Präsidentin, vielleicht war das interessant auch auf Sie gemünzt, denn Sie haben ja gerade hier die Sitzung übernommen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, also was eben gerade gesagt wurde, also das ist ja wirklich unglaublich und auch eben gerade die Kollegin, Sie arbeiten einfach mit Falschbehauptungen. Ich war bei der Anhörung dabei und die von Ihnen genannte Frau Professor Leisner-Egensberger hat eindeutig gesagt, dass es eines Gesetzes bedarf, um die verfassungsrechtliche Klarheit darzustellen, hat sie gesagt, wir können uns ja noch mal die Mitschrift anschauen. Unser Gesetzentwurf, meine Damen und Herren, verfolgt das Ziel, die verfassungsrechtliche Frage der Impfpriorisierung gesetzlich zu regeln. Warum? Weil der von der Koalition geschaffene Rechtszustand, diese Priorisierung über eine Verordnung zu regeln, verfassungswidrig ist. Und ich finde es ein Skandal, wie Sie hier das Verfassungsrecht mit Füßen treten. Und Herr Kraus, Sie sagen, was da die Experten sagen, ist Ihnen völlig egal. Das ist eine Unverschämtheit. Es geht hier um Grundrechtsschutz. Und auch wenn Sie jetzt behaupten, das ginge an der Wirklichkeit der Menschen vorbei, im Moment sind wir uns alle einig, dass die Risikogruppen zuerst geschützt werden müssen. Aber in dem Moment, wo es losgeht, wer muss danach erst geimpft werden? Der Polizist oder andere oder die Lehrer? Da geht es nämlich los. Und wenn dann einzelne Leute meinen, sie müssten klagen, dann werden sie merken, dass das Gesetz verfassungswidrig ist. Und deswegen betrifft es nämlich auch die Wirklichkeit der Menschen in diesem Lande, meine Damen. Alter Schwede, ich frage mal ganz speziell die CDU hier, das, was Sie bei der Ich sage, alter Schwede, die möchte ich aber nicht als Lehrerin. Die ist ganz schön einschüchternd. Geleistet ja. Haben, das wäre ja mehr eine Blockadehaltung als alles andere. Sie waren ja nicht in der Lage, auch nur einem Experten eine Frage zur Verfassungsmäßigkeit Ihrer Verordnung zu stellen. Sie haben die ganze Zeit um den heißen Brei herum geredet, was ja auch klar ist, weil Sie genau wussten, Sie kriegen die falschen Antworten. Genau das macht man, wenn man Angst vor den richtigen Antworten hat. Und das muss ich Ihnen vorwerfen. Es herrscht nämlich Einigkeit. dass die Verordnung des BMG zur Impfpriorisierung verfassungswidrig ist. So, und das Ganze wurde danach noch, und das hat mich sehr aufgeregt, von dem Kollegen Heribert Hirte garniert mit einer Fake-News-Kampagne, wo gesagt wurde, zwei der Sachverständigen, Professor Kinggreen und Professor Kiesling, auf Twitter wurden sie als AfDler und Corona-Leugner beschimpft. Meine Damen und Herren, das ist anstandslos und das ist eines Abgeordneten nicht würdig. Ja, er hat sich danach entschuldigt, aber das reicht nicht, meine Damen und Herren. In einer Demokratie, und das sind wir hier, und da sollten sich mal alle besinnen, meine Damen und Herren, ist es Aufgabe des parlamentarischen Gebers. Jawohl. Staatliches Handeln in grundlegenden Bereichen, und zwar, das ist ja gerade ein grundlegender Grundgesetzbereich, durch förmliche Gesetze zu legitimieren und alle wesentlichen Entscheidungen selbst hier zu treffen. Und meine Damen und Herren, bei der Priorisierung handelt es sich doch zweifelsfrei um eine wesentliche Grundrechtsentscheidung. Es geht hier um Leben und Tod, wer zuerst den Impfstoff erhält. Wenn das keine Grundrechtsentscheidung ist, na, dann frage ich mich, was denn sonst? Es ist nicht nur die Aufgabe des Gesetzgebers, es ist die Pflicht des Gesetzgebers, diese wesentlichen Entscheidungen hier im Deutschen Bundestag zu treffen. Und das betrifft die Menschen vor Ort, meine Damen und Herren. Ja, auch wir halten die Verordnungsermächtigung des Bundesministeriums für Gesundheit für angebracht. Warum? Ja, es wurde schon gesagt, damit schnell gehandelt werden kann, wenn es erforderlich ist. Wir sehen es ja gerade bei AstraZeneca. Aber, und jetzt kommt's, nach unserem Vorschlag ist eine Verordnungsermächtigung nur mit Zustimmung des Bundestages möglich, meine Damen und Herren. Und das ist eben der Unterschied. Wir brauchen klare Verfahren und damit Rechtssicherheit, meine Damen und Herren. Ein Begriff, der Ihnen leider abhanden gekommen ist. Ich appelliere an alle Kolleginnen und Kollegen hier in diesem Hause. Seien Sie selbstbewusste Parlamentarier. Beenden Sie den jetzigen verfassungswidrigen Zustand und stimmen Sie unserem Gesetzesentwurf zu. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Christine Aschenberg-Lugnus. Ja. Endlich mal was ein bisschen der Opposition würdig ist, ne? Ist in dem Gesetzentwurf irgendwas Sinnvolles drin oder ist es einfach nur Quote? Quote? Was meinst du damit? Es geht ja überhaupt darum, dass man es überhaupt jetzt irgendwie regelt. Das ist ja gerade das Problem, was sie anspricht. Also wir können uns halt im Moment darauf vorbereiten, wenn jetzt diese erste Welle durch ist, dass da erstmal rumgeklagt wird bis zum Abwinken, ne? Darüber, wer dann als nächstes kommt oder so, wenn die da jetzt kein Gesetz machen. Also so habe ich das jetzt verstanden. Eine interessante Diskussion über die Wertigkeit von Alter gegen Frauen sein oder so diskutieren wollen. Also, boah, weiß ich nicht. Und dass ich das nach Zufall machen sollte oder so. Ach genau, die Ulla von der Leyen hat angeblich bei dem Chef von AstraZeneca angerufen und mal richtig Druck gemacht, hat jeweils ihr Mitarbeiter gesagt, ihr Untergebener, der Sprecher Erik Mama. Wie gesagt, hat er angerufen. Und deswegen klappt das jetzt auch, ne? Weil die Ulla sich dann persönlich darum gekümmert hat. So nehme ich mal den Artikel wahr. Ob da genau sowas passiert ist, weiß ich nicht genau, aber aus der Ecke kommt da jedenfalls angeblich positive Meldung. Beziehungsweise ja, besteht drauf, ob die dann geliefert werden. Das ist noch was anderes. Sie bemühen sich, ne? Ja, und das war ja im Endeffekt das, was der Fleischhauer da ja auch geschrieben hatte damals, dass diese Firma, die sie da beauftragt haben, diese französische ja dafür bekannt wäre, irgendwelche Deadlines nicht einzuhalten. Und dann geht es ja halt noch darum, dass sie sich ja jetzt irgendwie austauschen über irgendwelche Exportverbote. Weil das wohl auch. Ich kann mir vorstellen, dass er bei AstraZeneca gesagt hat, ihr wolltet eine deutsche Bestellung machen. Wenn sie macht eine europäische, dann müssen wir natürlich aufteilen, könnte nicht mehr so viel kriegen oder so. Also die Streitereien sind ja dann vorprogrammiert, wenn man Frau von der Leyen ändert. Frau von der Leyen hat heute um 7:15 abends getwittert, AstraZeneca will deliver 9 million additional doses in the first quarter compared to last week's offer and will start deliveries 1 week earlier than scheduled. Also scheint was gebracht zu haben. Fragt sich jetzt, was additional heißt. Sind additional mehr, als vorher weggefallen sind oder weniger? Das weiß ich nicht. Wie viel, also 40 Millionen Gesamtdosen sollen es sein. Naja, ist ja ganz ordentlich, ne? Sollte ja eigentlich dann fast jeder eigentlich kriegen, das er nicht haben will. Der Gegner hat die rote Linie überschritten. Ist ja über den Rubikon gegangen, förmlich, ja? Scheinbar, ja. Ja, er hatte irgendwie ein, weiß nicht, was, Facebook oder irgend sowas hat er da irgendwie kommentiert gehabt, wo es irgendwie darum ging, um die Jugend und dass sie ja angeblich alle jetzt so psychisch belastet werden und so. Er hatte da auch was zitiert, wo es irgendwie hieß, die Zahlen werden hochgegangen von depressiven Kindern, was ja auch sein kann, aber was er da als Fazit quasi draus gezogen hat, ist so ein Generationending von wegen, dass sich quasi die Älteren jetzt Gedanken machen sollten, ob jetzt für ein paar Lebensjahre mehr, und diese Formulierung war im Endeffekt das, worum es jetzt hier ankommt, ob sie das denn überhaupt verdient hätten, diese paar Lebensjahre mehr, die jetzt dabei rausspringen, dass dann halt die Jugend jetzt so viel bezahlen muss, A, für die ganze Sache und B, halt eben da so drunter leiden muss. Sollen wir mal anscrollen, der Satz steht ja da, ist ein bisschen länger, aber hat ja doch in einen Absatz reingepasst, meine ich am Anfang. Ja, genau. Haben ältere Menschen, fragt er, die klaglos hinnehmen, dass in ihrem Namen und zu ihrem Schutz Kinder und Jugendliche in Angst und Schrecken versetzt werden, sie Störungen und Neurosen entwickeln, unter Isolation und Einsamkeit so sehr leiden, dass unter ihnen die Suizidrate signifikant steigt, sie seit beinahe einem Jahr nur noch einen billigen Abklatsch von Bildung bekommen, nicht mehr unbeschwert spielen und ihren Hobbys nachgehen können, sie zu Hause vernachlässigt werden, auch kleine Kinder 8 Stunden am Tag im Sommer Maske tragen mussten und eine ganze junge Generation, die für die zukünftigen Schulden und gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgeschäden wird bürgen und aufkommen müssen. Hier fügt Gunnar Kaiser einen Absatz ein. Haben ältere Menschen, die das hinnehmen und freudig akzeptieren, für ein paar eigene Lebensjahre mehr diese Lebensjahre denn verdient? Ja, und das war jetzt quasi das Ding. Weswegen es dann hier hieß, natürlich wieder Menschenverachtung und so weiter. Und also ich sehe das so, dass er das anprangert, dass die Leute sich nicht bewegen, dass die Senioren nichts dagegen sagen, dass die Senioren auch dafür sind, häufig, oder strengere Regeln häufig auch noch wollen oder so. Das, glaube ich, kritisiert er an der Stelle. Ne? Ist der Mann nicht philosophisch? Und haben nicht, ja, gibt mich auch Philosoph, ja. Haben Philosophen nicht auch schon immer solche Fragen gestellt? Ja, eben. Irgendeiner meinte doch auch in den Kommentaren, das ist so ein bisschen Oberstufeninhalt, irgendwie, wo man dann so mal so kontroverse Aussagen bespricht oder so. So, dass er irgendwie auch deswegen zur Diskussion gestellt hat, ja, weil es eben mal ein bisschen kontrovers ist oder so. Also ich finde die Aussage im Prinzip auch nicht so astrein. Ich kann dem Autor hier schon ein bisschen zustimmen, aber eben auch aufgrund der Tatsache, dass man, wenn man was bewirken will, ja auch mal kitzeln muss. Wenn ich das schon so viel, ja, worauf sie hier in dem Beitrag quasi wieder hinaus wollen, ist so nach dem Motto, dass man quasi fälschlicherweise sich jetzt in der Vergangenheit von dem Gunnar Kaiser irgendwie da vorgestellt hätte, na, dass es quasi, also sie gehen ja darauf ein, dass er sich ja auch in der Welt äußern durfte und so, dann wegen dieser ganzen Debatte da um die Naumann-Stiftung, ja, und so, wo es ja auch um seine Corona-Position ging, und das wurde dann wieder so ein Ding draus kristallisiert, was wieder so ein bisschen so, ja, man weiß ja nicht, und ist es nicht doch besser, wenn wir so wenig wie möglich irgendwie und jeden halt dreimal abklopfen irgendwie. Ja, die Sachen werden auch damit relativiert, ne? Ja, ja. Aber es ist doch eine eindeutige Formulierung. Es ist doch eine eindeutige Formulierung. Ältere Menschen, die klaglos hinnehmen, das in ihrem Namen und so weiter und so fort. Also er spricht nirgendwo älteren Menschen irgendwie per se irgendwas ab, sondern er sagt, die klaglos hinnehmen. Also finde ich eine völlig saubere Aussage, kann man zustimmen oder nicht, aber würde ich nicht bestrafen, wenn ich jetzt auf That's Safe. Ja, also das ist nicht die Allgemeinheit der Älteren gemeint, dann sind ja auch nicht alle einfach so einverstanden oder so. Ja, und der Ralf Bönd, der diesen Beitrag hier geschrieben hat, der hatte zu dem Ding von Gunnar Kaiser auf jeden Fall gesagt, das sei, ja, was hat er gesagt? Rechtsextrem oder so. Irgendwas mit rechts auf jeden Fall. Fand ich auch ein bisschen, ja. Was wäre rechtsextrem? Ja, diese Aussage von Gunnar Kaiser. Ach so. Ja. Hat auch nicht richtig gelesen, bin ich mir ziemlich sicher. Der Bönd ist doch eigentlich ein schlauer Kopf. Ja, dieses hier fand ich eigentlich auch, also das hat man dem Kaiser ja auch vorgeworfen, dass er diese Rechnung da schon mal aufgestellt hatte, dass ja im Endeffekt die Männer ja häufiger sterben an Corona. Und da ist er ja auch stark für kritisiert worden, so als wäre das halt Sexismus, das irgendwie zu sagen, wo ja auf anderer Seite halt eben ständig in jedem Zusammenhang, also das ZDF hat ja letzte Woche mal wieder was zu Manspreading gebracht, das ist wahrscheinlich mal wieder jetzt die Jahreszeit oder so, wo man das wieder thematisieren muss. Ja. Na, also lauter so eine Scheiße, das ist ja auch immer alles irgendwie, ja, die armen Frauen und denkt doch mal an die Frauen und hier, da sitzen die Leute falsch in der Bahn, hier geht's um Leben und Tod. Und ja, also diese Überschrift Männer First, da hat der Ralf Bönd auch bei auf sozialen Medien darauf hingewiesen, dass diese Überschriften, das hatte ich ja hier auch schon ein paar Mal gesagt, die Überschriften denken sich immer die Leute da von der Zeitung aus und nicht die Autoren von den Artikeln. Also die Überschrift Männer First ist natürlich ein bisschen reißerisch. Die stammt jetzt nicht von dem Ralf Bönd, aber er sagt hier in diesem Artikel quasi auf dem Grund, dass jetzt mal abgesehen von den ganz Alten, und das sagt er ja auch, warum das so ist, nämlich weil es dann nämlich über die Hälfte von den über 90-Jährigen in Deutschland sind nun mal Frauen und deswegen sind die da bei den über 90-Jährigen halt auch diejenigen, wo es am meisten Corona-Tote gibt. Aber alles darunter sind die Männer halt eben führend und zwar mit Abstand. Und deswegen sagt halt eben Herr Bönd hier in diesem Artikel, dass man sich darauf konzentrieren sollte, dann halt die Männer zu impfen, weil die halt mehr gefährdet sind. Und wenn man jetzt das Ziel hat, dass man mehr Leben retten will und dass man mehr Ressourcen freihalten will, dann sollte man natürlich an die Leute rangehen, die die schlimmsten Verläufe haben. Und deswegen müsste man dann halt eben innerhalb von den verschiedenen Altersklassen natürlich nochmal, müsste man eigentlich die Männer priorisieren. Und da bin ich auch mal gespannt, ob da dann beim Bundestag oder so, wenn sie jetzt dann doch nochmal ein Gesetz machen, um das irgendwie festzulegen, was da jetzt passieren soll und in welcher Reihenfolge, ob das mit irgendeiner Silbe da angesprochen werden wird. Ich ja, tippe ich meine, mal eher auf so Nein. Ich glaube, dass sie das so machen, doch. Außerdem, glaube daran, dass sie das machen. Also, dass wir die Männer dann Wort ziehen. Okay. Wenn sie es nicht besprechen, dann auch nicht. Das ist richtig. Aber, ja, ich bin gespannt. Ja. Aber ja, okay. Ich meine, also sinnvoll wäre es auf jeden Fall, aber allein schon an den Reaktionen, die dieser Artikel hier hervorgerufen hat. Also es gab einen riesen Shitstorm, weil Herr Bönd hat nämlich hier auch unter anderem, also er hat halt auch auf die Geschichte hingewiesen, dass ja die Männer quasi von denen auch immer erwartet wurde, dass sie sich opfern, weil halt eben das Überleben von der Gruppe so natürlich leichter zu sichern ist, dadurch, dass man ein paar Frauen hat, als dadurch, dass man wenige Frauen und viele Männer hat. Und außerdem geht er halt eben auch hier darauf ein, dass ja Männer seltener zum Arzt gehen und es gibt ja auch das etwas unglücklich gewählte Beispiel, dass sie sich angeblich seltener die Hände waschen, was ich nicht weiß, ob das stimmt oder woher er das hat, aber diesen Satz mit dem Händewaschen hätte er sich vielleicht besser verkneifen sollen, weil das war auf jeden Fall ein Ding, was ich jetzt die Woche über bei Twitter an jeder Ecke irgendwie gelesen habe. Der Ralf ist blöd, der meint, die waschen sich nicht die Hände, red von dir selber, Ralf, bla bla bla. Lauter so ein Zeug halt eben. Ne? Also hat er sich so ein bisschen angreifbar gemacht. Ne? Also mit der Nummer, das war dann, und vor allem Frau Stukowski hat gegen ihn ordentlich gewettert und hat ihm da quasi einen Shitstorm beschert für diesen Artikel. Und auch aus dem Grund, weil es da einen Shitstorm gab, habe ich da so meine Zweifel, ob das wirklich dann in Policy umgesetzt wird, auch wenn es sinnvoll wäre. Ja, im Weißen Haus drehen sie jetzt wieder alles um, was der Trump gemacht hat, sozusagen. Also vor allen Dingen haben sie hier diese Gender Policy wieder auf den Kopf gestellt, was der Trump so ein bisschen rausgeschmissen hatte. Ich glaube, sie wollen auch diese Critical Race-Dings wieder einführen, die Kurse, die sie dann in Verwaltungen gemacht haben und so weiter, oder in staatsnahen Firmen. Ja, und hier heißt es dann, dass damit auch direkt gegen Jungs und Männer diskriminiert wird, wovon man dann wahrscheinlich ausgehen kann, ja, wenn da die Gender Policy entsprechend dem intersektionalen Hang ausgelebt wird oder so, ne, dass es dann wieder entsprechend dazu kommt und an den Universitäten vielleicht auch. Ne. Da sollten sie dann wohl auch wieder umdrehen, dass da die Prozesse auf eine halbwegs normale Basis gestellt wurden. Das passte denen ja offensichtlich nicht. Ne? Ja, keine guten Nachrichten aus Amerika, würde ich sagen. Ja, im Endeffekt beschweren sie sich ja darüber, dass halt die ganze Zeit von Gender und Frauen geredet wird und ja, dass halt für Männer nichts drin ist und die Zahlen, die sie ja haben, auch wieder mit Corona ja. Und so, ist halt... Ja, Gerechtigkeit ist zurück, Männer sind raus. Ja. So ungefähr. Ja. Oh mein Gott. Ja, jetzt müsst ihr alle sehr stark sein, weil das, was wir alle schon befürchtet haben, ist jetzt eingetreten. Ja, und zwar, wie es natürlich dem Zeitgeist entspricht, empfehlen jetzt Gesundheitsexperten aus England und den USA, auch Haustiere gegen Covid zu impfen. Ja, zwar sagt die Weltgesundheitsorganisation, die Studienlage ist umstritten. Allerdings ist es ja so, dass es schon viele Fälle gab, wo es von Menschen auf Tiere und von Tieren auf Menschen umgesprungen ist. Und das hat ja halt, bei Katzen ist es wohl weniger schlimm. Da löst es zwar eine Krankheit aus, die die Tiere töten kann, aber es ist bis jetzt noch kein Fall bekannt, wo es von Katzen wieder auf Menschen zurückgesprungen ist. Aber ist natürlich auch nicht schön, wenn die Katze stirbt. Also vielleicht... Die bisherigen Coronaviren sind meines Wissens nach mit der Wurmkur. Sagt der Artikel. Und ganz wichtig, was ich lustig fand, ihr könnt das Gesundheitsamt anrufen und euer Tier testen lassen. Und bei Haustieren wird der gleiche Test verwendet wie bei Menschen, um eine Infektion nachzuweisen. Ist das nicht schön? Und bei Maracujas, oder wie war das in Tansania? Ja, genau. Ja, und wie es sich halt gehört für so ein renommiertes Blatt wie ein Herz für Tiere, haben die natürlich die wissenschaftliche Erklärung nicht so ganz im Artikel überhaupt gehabt. Das Ganze basiert hier im Endeffekt auf diesem Paper, beziehungsweise auf diesem Exposé, was sich auf sehr viele verschiedene Papers beruft. Und es geht im Endeffekt darum, dass wenn ein Tier den Coronavirus hat, dass das Coronavirus im Tier anders mutiert als im Menschen und dass deswegen mehr Mutationen in Umlauf geführt werden und die Varianz erhöht wird und was wir nicht alles gelernt haben jetzt mit der britischen und brasilianischen Variante, ne, was ja alles ne, ganz neu ist und konnte man gar nicht vorher sehen. Und Katzen, Hunde, natürlich die Nagetiere, wie heißen sie doch gleich, die Minks, ja, und andere ähnliche Tiere, die ähnliche Lungenstrukturen haben wie Menschen, die sind auf jeden Fall infizierbar mit Covid. Es ist nur noch nicht wirklich nachgewiesen, ob es wirklich zurückinfizierbar ist. Und es steht ja als klare Empfehlung auch drin, es ist empfohlen, the vaccination of domesticated animals might be required to halt further virus evolution and spillback events. So. Also die anderen Coronaviren weiß. Da kriegt die Herdenimmunität eine ganz andere Bedeutung, ha? Huh? Kriegt man meines Wissens nach mit der Wurmkur auch weg. Aber gut, das waren ja halt die bisherigen Coronaviren bei Tieren. Tja, ja. Ja, COVID-19 Working Paper, International Food Security Assessment und Forecast 2020-2030. Ja, das ist natürlich die sehr unschöne Seite der ganzen Sache. Da sprechen der Ebel und ich ja öfters drüber und ich möchte es einfach immer wieder erwähnen. Die ganzen Lockdowns, die führen zu sehr vielen Toten auf der Welt. Ja, wir können im Endeffekt sagen, dass alleine durch den geminderten erwarteten Wohlstand Wachstum, ja, der ist 5% gesunken. Ja, also 5% weniger Leute wurden aus wirtschaftlich desolaten Verhältnissen herausgehoben. Diese Auswirkung hat das. 27% mehr Leute werden verhungern als letztes Jahr. Beziehungsweise 27% mehr als das, was letztes Jahr prognostiziert wurde vor der Corona-Sache. Vorher waren es 12%. Und 513 Millionen Menschen, Hungertote bis 2030 zusätzlich. Allein durch die ganzen Sachen, die jetzt waren, ist halt so, also das sind die Auswirkungen, die Langzeitauswirkungen. Aber 513 Millionen alle Hungertote. Nicht vergessen. Alleine Hungertote, ja. Man darf dabei aber nicht vergessen, dass halt auch ohne Corona genug Menschen verhungern und dass wir trotzdem... Ja, das sind 513 mehr als sowieso schon prognostiziert. Die Zahl ist lächerlich hoch, sowieso schon. Wir reden über Milliarden Menschen, die in den nächsten 10 Jahren verhungern werden auf diesem Planeten. Und trotzdem, Milliarden. Trotzdem kaufen wir halt weiter Rüstungsgüter und rüsten uns international immer weiter auf und geben Geld für Scheißdreck aus, den wir nicht brauchen, mit dem wir all diese Leute füttern können und kein einziger müsste sterben. Aber Covid. Und das sind die Leute, die sterben. Und ich meine, Hunger an sich ist schon nicht schön. Wenn du nicht dran stirbst, hat das auch ganz andere Auswirkungen auf Lebenserwartung und auf überhaupt wirtschaftliche und körperliche Kapazität, aus der Armut sich zu befreien. Aber trotzdem leisten wir uns halt irgendwelche spekulativen Finanzprodukte und spekulieren auf die Preise von Nahrungsmitteln und all diesen Scheiß. Stimmt. Sollte man nicht vielleicht irgendwo mal drüber nachdenken. Also ich weiß ja, das kannst du ja mal den Wall Street Bets sagen. Ne? Das wäre ein sehr schönes Betätigungsfeld für Diabo. Wir könnten in die Tempel gehen und die Tische der Geldwechsler umstoßen. Ja, wie war das noch mit der Tobin-Steuer? Auf die 100% Steuer auf Spekulation. Ja, die Tobin-Steuer würde in dem ganzen Szenario, was ich vorhin beschrieben habe, das Einzige, was das verhindern würde, wäre, das würde den Brokern wie Robinhood das Geschäftsmodell entziehen, weil dann das Frontrunning sich nicht mehr lohnen würde, weil was normalerweise passiert, du kaufst eine Aktie oder du kaufst 100 Aktien und die kaufen die eine Sekunde vor dir. So, dann kaufst du die Aktie, der Kurs steigt vielleicht und die verkaufen dann die Aktien wieder. Und machen mit diesem Gewinn immer ganz schnell. Ja, es muss ja auch nicht sein, dass solche Gewinne entstehen. Das würde durch eine Tobin-Steuer verhindert werden, aber das ganze Short-Selling und so nicht. Nur, dass man das klarstellt. Ja, so. Das muss man nicht verhindern, das muss vielleicht nur ein bisschen entschleunigt werden. Ne? Eine Tobin-Steuer wäre einfach ein minimaler prozentualer Betrag, der pro Transaktion fällig wäre. So. Ja, finde ich aber nicht unberechtigt. Naja. Schwierig, wäre nicht die auch sowas zu einigen. Die Frage ist, was passiert mit dem Geld? Damit kaufen wir Essen für die Leute, die sonst verhungern. Price, das hatten wir das mal auch. Ja, was natürlich auch ganz wichtig ist, ist die emotionale, die emotionale Gesundheit des Menschen. Und ihr erinnert euch vielleicht noch an Sophia. Sophia ist ja Ehrenbürger in Saudi-Arabien und hat lustigerweise mehr Rechte als Millionen Menschen, die sich im Land aufhalten. Das berichtet dieser Artikel auch ganz gut. Ich wollte eigentlich einen anderen einreichen. Ich habe das auch bei Twitter reingemacht. Im Endeffekt, diese Sophia-Sache kommt jetzt 2020 auf den Markt. Könnt ihr euch kaufen? 80.000 Euro das Stück. Gut, das ist vielleicht nur was wirklich für richtig reiche Leute, sage ich jetzt einfach mal. Es sei direkt dazu gesagt, für Leute, die auf dumme Gedanken kommen, es ist wohl hart kodiert, einprogrammiert, dass bestimmte körperliche Tätigkeiten nicht ausgeübt werden können, wie auch immer das dargestellt werden soll. Vielleicht gibt es da Keuschheitsgürtel oder Hardware-Block oder was auch immer. Aber wenn die 80.000 Dollar kostet, dann ist sie voll mit Hardware. Also kommt ihr auf dumme Gedanken. Das kostet extra wahrscheinlich. Die wiegt 200 Kilo, oder? Friendzone by a robot. Damn. Also wenn man sich das anguckt, man kann sich das auch angucken auf Hanson Robotics Sophia 2020. Das ist im Endeffekt ein Roboter, die kann durch die Gegend rollen und kann Leute begrüßen. Ne? Ich sag sowas wie Welcome to Costco, I love you. Ne? Vielleicht versteht ihr die Referenz. Und andere Sachen führen, die hat eine Funktion jetzt, die ganz neu ist, dass sie quasi so Teleconferencing-fähig ist. Ja, und du kannst dich vor die Kamera setzen und dann werden deine Gesichtszüge quasi gescannt und der Roboter überträgt die. So, es gibt allerdings bis jetzt nur ein weibliches Modell, ein männliches Modell ist geplant. Und was der eigentliche Marketing-Push ist dieses Jahr, es gibt eine Little Sophia. Ja, das ist im Endeffekt eine Puppe, wenn man sich das anguckt, das ist richtig creepy. Also ich habe den Link bei Twitter auch nochmal reingehauen. Ich weiß nicht, ob du es nochmal öffnen willst, aber das ist auf jeden Fall fantastisch. Für 150 Euro könnt ihr euch eure kleine dystopische Puppe, die selber laufen kann und ferngesteuert ist und sich übers Internet fernsteuern lässt und ganz viele lustige Sachen machen kann, wie AR-Function that allows users to take a perfect selfie. Also die Kamera ist natürlich auch drin. Und du warst ein Kollege von mir vor 20 Jahren schon prophezeit. Und ja, Chatbot-Funktion hat es natürlich auch. Ja, genau. Wenn du das auf den Knopf am Rücken drückst, sagt sie, wir können das Substrat überwinden. Ja, es dauert leider ein bisschen länger zu laden im Archiv, aber die Bilder sind auf jeden Fall sehr lustig. Das ist im Markt ab November für 150 Euro kann man das bestellen. Ja, aber was wir wirklich wissen wollen, kann sie auf Planeten mit lebensfeindlicher Umgebung draußen am Tannhäuser Tor, kann sie da irgendwie Siedlungen aufbauen oder sowas? Kann sie kochen? Kann sie putzen? Kann sie so Sachen machen, die halt Menschen nicht so gut können? Oder kann sie einfach nur das, also für 80.000 Dollar, wie lange kann ich mir da einen Arbeitslosen leisten, der irgendwie rumsteht und den Leuten guten Tag sagt? Also, kannst du auch einen Hund kaufen bei Boston Robotics oder wie heißt Dynamics? Aber, ja, 80.000 kostet die große Variante. Die ist ja 1,20 Meter hoch, glaube ich. Aber die hat allerdings keine Füße und Beine, sondern Rollen. Die kleine Little Sophia, die kann sogar selber laufen. Ja, da seht ihr sie. Ist sie nicht wunderschön? Wofür brauche ich das? Vor allem die Frisur gefällt mir. Wie groß ist die? 30 Zentimeter oder was? 14 Inches. 10 Inches, 25, ne? Ja, so 40 Zentimeter, ne? Nice. Ja, für Kinder, ja. Und ihr könnt Mathe mit ihr lernen, STEM. Ja, ihr könnt Programme für sie schreiben. Dann könnt ihr sie tanzen lassen, wie ihr wollt. Ne? Und sie guckt euch immer ganz lieb an. Und ihr könnt die Gesichtszüge verändern. Die Videochat-Funktion hat es auch. Wenn du ein bisschen runterscrollst, da gibt es schöne Actionbilder mit den Kiddies in Action. Ja, hier, ne? Das macht richtig Spaß. Ne, da werden die Funktionen auch nochmal gesagt. Oh, wide range of facial expressions. Ich finde, Tell Stories, Jokes, Plays Games. Finde ich ganz creepy. Ja, das Video mit dem Singen, das ist so creepy, das glaubt ihr gar nicht. Das ist wirklich wie aus Black Mirror. Die kleine facial Sophia. Tracking and Recognition, natürlich. Ne? Einbrecherfunktion hat sie auch. Kommt die kleine Sophia um die Ecke, erzählt ihr einen Witz und. Und sagt, ich weiß, wer du bist. Lass uns ein Spiel spielen. Genau, wenn ich als Einbrecher wäre und das Ding würde angetapst kommen und sagen, lass uns ein Spiel spielen, lass uns singen. Oh Gott. Weißt du, wenn du die zu Hause ausgepackt hast und es wird dann Nacht und die steht auf deinem Dings, dann zieht sie sich die Maske vom Gesicht und drunter ist Chucky. Ja, aber wie gesagt, es hat eine richtige Chatbot-Funktion, in Anführungszeichen AI, also da könnte der OPEX vielleicht mehr zu sagen als ich, wie da der Status ist, was da ist. Ne? Ich gehe mal davon aus, dass es alles noch übers Internet irgendwie auch läuft. Ich denke mal, da ist... Wir hatten letztens schon, dass Microsoft einen Sprachbot oder sowas entwickeln wollte, da dachte ich noch so an diese komischen Hotlines, so, wo manche Leute mit SMS oder so kommunizieren und irgendwelche Partnersuche machen oder so. Die kommunizieren heute schon nur mit Mitarbeitern und wenn man diese Mitarbeiter dann ersetzen kann durch solche Chatbots, dann braucht doch keiner mehr schlechtes Gewissen haben oder so. Dann wird dann nur abgeschöpft bei dieser Schweinerei. Ja, also und natürlich Babyphone-Funktion und alles was euch denken kann, kann das Ding machen, weil ihr könnt das ja auch selber programmieren. Und natürlich heißt das nicht, dass irgendjemand anders das umprogrammieren kann und damit irgendwas anderes machen kann. Ja, kein bisschen. Wie lange wird es dauern, bis jemand dieser Figur beibringen wird, ihm einen Handjob zu geben, wie man das so schön nennt, und das auf Pornhub oder so stellt. Das wird ungefähr 20 Sekunden nach dem Verkaufsstart passieren. Programmieren kann man so nicht, ne? Zum Not in beiden Händen. Sehr gut, das sind 14 Inches und ich will da gar nichts weiter zu sagen. Das ist natürlich auch wieder, wie groß genug ist, ne? Ich kenne einen Spielejournalisten, der... wird da auch bald wieder einen schreiben. Ich habe mir die Testbericht Sophie-Anal eingeführt und kann euch sagen, je nachdem, wie er dann so drauf war. Ja, aber man muss jetzt einfach mal sagen, egal wie creepy das ist, es ist für 150 Euro wird einem da schon ganz schön viel geboten. eine Hongkonger Firma. Wir überwinden das Substrat. Ja, das war die Überwindung des Substrats, auch bekannt als die Weltraumaffen. Geht in den Wald mit einer Strategie und einer Gegenstrategie. Das ist eine gute Idee. Kulturmarxismus. Das ist ja schade. Und wenn ihr was über diese Sachen, über Shorts und schreibt einfach, der Preis beantwortet alles ausführlich. Shortet den Kulturmarxismus. Ja. Genau, das wär's doch. Alle Firmen, die Kulturmarxismus propagieren. Oh. Shorted, sowas gibt es wirklich, ne? Erstaunlicherweise. Schönes Wochenende und so. Bis Wochenende. Ja. Auf Wiederhören. Lasst euch nicht gendern, Kulturmarxismus. Genau. Ich gehe Kopf und Knicklicht. Ja. Das ist ja gut. RedSafeSpace.net grüßt euch. 5 Jahre, Leute. 5 fucking Jahre. Und weiter geht's. Scheiße, 5 Jahre. Ich kenne kein Lied mit 5 Jahren drin, glaube ich. Nee, wir haben keine Onkels gehört. Wir sind nicht ebenmäßig sozialisiert. Über sieben Brücken muss gehen. Das sagt doch David Bowie, das war das Beste. Das ist auch ein gutes Album. 5 Jahre? Auf jeden Fall. 5 Years heißt das Lied von David Bowie. Also ja, schaue ich mal danach, glaube ich. Kulturkampf, Leute. 1,3 Millionen Stunden Wiedergabezeit bisher, richtig heftig. Also, Digga, wer hat denn so viel Zeit, Abel? Die Statistik macht gar keinen Sinn. Ja, aber das ist 1,3 Millionen. Ja. Wir danken euch auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Ja, danke schön. Sprich aber nur von dir, okay? Ja. Weißt du, weil wir sind nur ein syndikalistisches Kollektiv aus Individuen. Ich danke nicht, okay? Typisch. Ah, aber ehrlich. Tschüss. Haut rein, Leute. Für das, was der Freiheit nicht geschmeckt hat, was ihr schadet. Ja, was ich euch die ganzen 5 Jahre schon sagen wollte.